Sonntagabend, 18 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, heute in kleiner Besetzung, weil wir haben unsere besten Jungs haben wir nach Berlin geschickt. Die da sollen da mal in der Höhle des Löwen recherchieren. Deswegen sind Abel und Chris heute nicht da, aber ich hoffe, wir können einen adäquaten Ersatz. Sonntagabend, 18 Uhr. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Die Weltraumaffen sind Das da. heißt adäquat, wir Guten machen Abend. weiter. Das ist doch schön. Schönen guten Abend. Ja, und Hallo. nächste Woche können wir uns dann wieder auf Erfahrungsberichte aus Ja, erster Hand freuen. Das ist ja auch heute immer in nett. kleiner Besetzung, weil wir Was haben sind die da? Was für eine unsere Aktion? besten. Das können Sie ja selber verraten, aber Sie Ja, sind na in gut. Berlin. So, ne? Das verraten die dann Und. spätestens nächste Woche am Sonntag, verraten die uns das. Und wir legen einfach mal los, wa? Mit Frieda Ackermann. Politisch korrekt und stolz drauf. Die Dame ist ja inzwischen so ein regelmäßiger Gast bei uns auch. Von den neuen deutschen Medienmachern und inzwischen auch mit einer Spiegelkolumne versorgt. Ja, und es geht hier um Sprachtabus. Ich werde doch wohl mein Schimpfwortschnitzel essen dürfen. Abgesehen davon, dass ich nicht der Meinung bin, dass bei einem Zigeunerschnitzel das Zigeuner ein Schimpfwort ist, sondern ja, ein Kulturbegriff im weitesten Sinne, der uns irgendwie mit verschiedenen, ja, mit kulturellen Dingen wie Gewürzen, Gemüse etc. und Lebensart irgendwie verbindet und nicht mit irgendwie Vorurteilen gegenüber bestimmten Gruppen. So sehe ich es zumindest. Aber die Frau Ackermann sieht es natürlich anders. Ich meine, das werden zwei unterschiedlich aufgewachsene Volksstämme sein oder so, nur entstandene Volksstämme sein, weil ja, vielleicht sowas wie Schwaben und Bayern oder so bei uns, ne? Weiß ich nicht genau. Oder ist es Naja, anders gut, abgeschieden? die Sinti und Roma sind halt durch ihre fahrende Geschichte, haben die halt ein bisschen mit mehr zu kämpfen, einfach mit Vorurteilen etc. pp. Ist schon klar, aber es ist ja auch, also niemand denkt wirklich an einen Zigeuner, wenn er ein Zigeunerschnitzel isst. Ne? Also, die meisten Restaurants schneiden ihren Zigeuner doch gar nicht an für einen Schnitzel. Ja, jede Gesellschaft braucht ein paar wohltuende Tabus, die das Zusammenleben regeln. Schon, aber ist es ein wohltuendes, ist das wirklich ein wohltuendes Tabu, dass ich ein Schnitzel nicht Schnitzel nennen darf? Also Zigeunerschnitzel nicht Zigeunerschnitzel nennen darf. Was ist mit Jägerschnitzel? Jäger sind unheimlich gewalttätig und benutzen Schusswaffen. Ja, oder? Ja, es ist sicherlich besser. Das ist nicht besser. Natürlich wird auch. Erst sorgte Annegret Kramp-Karrenbauer im Karneval für heftige Diskussionen, weil sie Witze über Männer machte, die sie für Waschlappen und Intersexuelle hält. Was auch schon eine schöne Projektion ist, Frau Ackermann. Sie klang dabei wie ein Kind, das am Esstisch laut Kaka ruft und dann hofft, dass alle reagieren. Also, mal, wenn man merkt, zwischen den Zeilen kann man etwas Selbsterkenntnis erlesen. Nö? Weil wer schreit hier, Dann kommt der Sarotti-Mohr. Das Bild mag süß sein, aber es ist vor allem eine Reminiszenz an Kolonialismus, Sklaverei und Unterdrückung. Das den hatten sie sich doch, glaube ich, tatsächlich zugelegt, weil sie irgendwie die Sachen aus fernen Ländern bekommen oder so. Die Kakaobohnen und so. könnte ich mir schon vorstellen, ja. Und ich Ich meine, das habe. war so. Habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß auch nicht, das ist. Jahrzehntelang ist das ein Ja, positives das auch. Bild gewesen. Es ist doch nicht benutzt worden, um irgendwen runterzumachen oder kleiner oder so, sondern es Ja, ist vor allem ist es auch positiv. widersprüchlich, wenn man solche Figuren jetzt komplett verbannen würde, dann würde ja auch die Diversität völlig den Bach runtergehen, sozusagen. Das ist ja auch nicht richtig ehrlich, ne? Dass man dann so viel. Was will man denn dann genau? Political Correctness oder PC, wie es auf Englisch heißt, ist längst ein Kampfthema der Rechten. Wer Konservative am Stammtisch abholen will, erklärt den sprachlichen Anstand zur Moralkeule, mit der man um seine Meinungsfreiheit gebracht wird. So ein Quatsch. Politisch korrekt zu sein steht für die grundsätzliche Haltung, respektvoll miteinander umzugehen. Das ist einfach unglaublich, wie die sich hier einen vorlügt. um ihre Ideologie ans Volk zu bringen. Ich finde, das Ganz ist der eine ganz, Mensch. ganz komische Kategorie, respektvoll oder Respektlosigkeit für so eine Werbefigur. Weiß ich nicht genau. Gehört das überhaupt hin? Respekt? Weiß ich nicht. Ja, in einem gewissen Sinne schon. Also ich meine, du machst ja jetzt keine Ahnung, wenn du einen Russen mit dem Stream hast, machst du halt nicht so harte Russenwitze zum Beispiel. Das meint die wahrscheinlich vielleicht. Ja, genau, aber da ist ja auch wie soll man sagen, eine Connection, eine persönliche vorhanden. Und zu so einer Werbefigur doch irgendwie nicht, das soll doch eh nur irgendwas symbolisieren. Ja, ein Symbol für Respektlosigkeit ist es jedenfalls nicht, in meinen Augen. Vielleicht sollte der Mohr mal den Mittelfinger rausstrecken Ja. Richtung Frieda Ackermann und sagen: Hier, meinen Respekt bekommst du nicht, Frieda. Ja, aber nicht nur die Frieda, auch die Studenten an der Uni in Frankfurt haben diese Woche was auszusetzen gehabt. Da sollte es nämlich eine Veranstaltung geben zum Thema Kopftuch. Symbol der Würde oder der Unterdrückung von Professor Dr. Susanne Schröter. Es sollte eine Konferenz sein, wo darüber gesprochen werden sollte, wie das Kopftuch in unserer Gesellschaft seinen Platz findet oder auch nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist, wenn es bei den Weltraumaffen im Programm ist, nämlich genau das. Einige selbsternannte Religionswächter unter der Studentenschaft und der Fakultät haben angefangen, diese Veranstaltung zu torpedieren. Unter anderem mit dem lustigen Hashtag Schröter raus. Also sollte auch gleich die gute Frau abgesägt werden, auch nur für die Idee, eine solche Veranstaltung zu machen. Wir fordern, dass diese Veranstaltung abgesagt wird und Professor Dr. Susanne Schröter ihrer Position enthoben wird. Wir wollen nicht länger zulassen, dass wir oder andere KommilitonInnen von Professor Dr. Susanne Schröter und ihr geladenen Gästen diskriminiert werden. Für eine Universität, an der alle bedenkenlos studieren können. Bedenkenlos. Das heißt, mal wieder, wenn in eurer Nachbarschaft auch nur irgendwer eine kritische Meinung äußert, ist für euch schon wieder, ist es so gefährlich, dass ihr da gar nicht studieren könnt, ohne Bedenken oder was? Den hattest du noch dazu eingereicht? Ja, dazu Nochmal? weiß ich nicht genau, das war, den hatte ich dazu, hatte ich eingereicht, ja. Genau. Da muss ich auch an der Uni mal wieder so überworfen und ja, ich hoffe mal, dass sie jetzt demnächst vielleicht einfach normal werden und dann solche Sachen wieder ein bisschen rauskriegen. Das ist, glaube ich, auch diese Ansage von den Obermods da von den Universitäten. Ja, aber wo war das hier? Frankfurt oder was? In Karlsruhe? Frankfurt, genau. Frankfurter, da an der Frankfurter Schule sozusagen, am Institut für Sozialwissenschaften. In Adornos alter Hütte. Aber gut finde ich halt die Haltung der Goethe-Universität, die hingegen unterstützt die Veranstaltung auf ihrem Campus. Schröter setzte sich unter Einbeziehung vieler verschiedener Stimmen mit dem Thema auseinander, teilte die Präsidentin mit, das Präsidium sei keine Diskurspolizei. Vielmehr sehe es seine Aufgabe darin, für die Wissenschaftsfreiheit einzutreten. Deshalb rufe sie dazu auf, beleidigende und hetzerische Kommentare wie Schröter raus in den sozialen Netzwerken zu melden. Der Instagram-Account der Gruppe Uni gegen antimuslimischen Rassismus ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. Ja, das hätte Bye. man sich auch an anderer Stelle schon mal gewünscht, dass die Leute dann so ja, oder hinter den Veranstaltungen stehen oder einfach hinter dem, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. Also sind ja kaputt gehetzt worden und so. Autorin erhält Morddrohung, meine Damen und Herren. Autorin erhält Morddrohung. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob letzte Woche jemand diese Tweet-Chain von ihr mitgekriegt hat, wo sie das gemacht hat, was sie oft macht, nämlich sich über Deutschland zu beschweren, indem sie deutsche Klischees verbreitet hat, die dann so eine Sachen waren wie: In Deutschland sind die Mülltonnen eingesperrt. weil der Müll der beste Besitz der Deutschen ist, so ungefähr, und solche Sachen. Oder deutsches Essen interessiert auf der Welt keinen, deutsche Musik interessiert keinen. Also sie hat, im Endeffekt hat sie ausgedrückt, wie schrecklich schwer es ihr fällt, hier zu leben, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, ohne gutes Essen, gute Musik und mit all diesen Deutschen. Ja, und natürlich hat das Reaktionen gegeben und jetzt haben wir hier das Ergebnis. Ja. Also Autorin erhält Morddrohung. Autorin finde ich schon sehr lustig, aber ja. Ich saß am Nachmittag mit meinen FreundInnen zusammen und wir sprachen darüber, dass People of Color bei bestimmten Themen immer als parteiisch gesehen werden, während weiße Menschen als neutrale Experten gelten. Ich dachte, ich drehe den Spieß um und schreibe das auf. Es wurde eine lange Kette von Beobachtungen über Deutschland. Ihre Äußerungen wurden anschließend vielfach geteilt, waren da bereits ablehnende Kommentare zu lesen. Anfangs kaum. Dienstag und Mittwoch fanden es viele gut und lustig. Einige haben sich bedankt, wieder andere haben sich angegriffen gefühlt. Die Welle an Hasskommentaren kam dann aber 2 Tage später. Zwei YouTuberInnen mit fünfstelligen Followerzahlen haben Aufrufe gestartet, damit ich gesperrt werde, weil sie sich durch meine Tweets angegriffen gefühlt haben. Wie oft noch wollt ihr irgendwie Scheiße ins Internet schaufeln und euch dann wundern, wenn die Leute die zurückwerfen? Wie oft noch? Ja, ich würde ganz gerne einen Absatz aus dem letzten Artikel hierzu nochmal ranziehen. Und zwar, da wurde sich ja darüber beschwert, dass Leute wie kleine Kinder nur Kaka rufen, um Aufmerksamkeit auf sich zu um zu gucken, was passiert. Ja, und irgendwie, das ist eine nicht sehr unpassende Formulierung für die Twitter-Aktivität von der Frau Schick in den letzten Monaten. Ich weiß es nicht. Ja, also ich kriege das immer nur aus dem Augenwinkel mit und kann auch immer nur mit den Augen rollen. Ja, es werden politisch und anderweitig aufgeladene Sachen rausgehauen, mit der Absicht, eine Reaktion zu provozieren, um diese Reaktion dann präsentieren zu können und damit Punkte bei wem auch immer gut machen zu können. Also es ist so eine transparente Strategie, deswegen eigentlich sollte die Frau Schick total, ja, wenn sie auf einmal überhaupt gar kein Feedback mehr bekommen würde, negativ, ja, da wird man ihr jegliche Munition nehmen. Könnte man mal drüber nachdenken. Und ich meine, es steht zwar unten so als verschämte Fußnote dran, dass Frau Schick auch für die Taz arbeitet als Autorin, aber ist doch auch schon ein komisches Geschmäckle. Ja, aber für die Taz gilt doch dasselbe Prinzip, wenn da jemand keiner mehr klickt, weil sie mit ihren ja, aufreißerischen Nachrichten da nicht mehr ziehen oder es eh keiner glaubt oder so, oder es nicht für relevant hält, dann haben sie dasselbe Problem wie die Schick, wenn keiner klickt, ne? Keiner kommentiert. Ja, in der Kombination von Migrantin, Autorin und Feministin ist das leider so. Die Nachricht ist, wer als Marginalisierter versucht, in den sozialen Netzwerken sichtbar zu werden, wird mit Gewalt konfrontiert. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch, Sibyl. Weil das hat doch nichts mit Marginalisierung zu tun. Oder irgendwas, oder einer deiner tollen drei Migrantin, Autorin, Feministin, das hat damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun, was du sagst und wie du es sagst. Abwertend, undankbar, wie ein kleines Kind. Das ist das Problem. Du beteiligst dich ja nicht irgendwie einem Diskurs oder so, sondern du kotzt einfach nur deinen Hass auf dich selber und dementsprechend reflektiert auf die Umgebung, in der du lebst, ins Internet. Ja. Frau Schick. Und Frau Schick kriegt halt das Maul auch nicht zu. Das ist auch so ein Problem, wenn die einmal angefangen hat zu reden. Ja, geht das in einem fort? Hier haben wir dann den nächsten Erguss, sag ich mal ganz vorsichtig. Hier unter dem Account Ein Europa für alle, weiß nicht, ob der halt scheint so ein Ding zu sein, was von mehreren Leuten bespielt wird. Das Interessante ist, so eine Veranstaltung, dieses Europa für alle, gibt es irgendwie in deutschlandweit, in Das ist mehreren ein Städten. Propaganda-Account, ne? Sozusagen, oder? Ja, Das Europa für alle ist halt so eine europaweite Aktion, die die Leute irgendwie zusammenführen soll. Aber ich meine, die haben halt so eine Aktion gestartet, so ein Account-Takeover, wahrscheinlich irgendwie in Anlehnung an Raids oder was auch immer. Nee, das gibt's doch. Die Zeit macht das doch auch, dass sie einen ihrer, ja. Die lässt den auch von Leuten bespielen, sozusagen. Ja, ja, ich meine jetzt die Namensgebung dabei. Ja, und natürlich haben die sich direkt die Frau Schick genommen, weil die haben sich gedacht, ach, das ist so eine hochprofilige Person, da kann bestimmt nichts schief gehen, wenn wir der einfach mal unseren Account geben für einen Tag. Ja. Ja. Ja, man muss ja auch sagen, sie nimmt sich hier ein bisschen zurück. Also es ist nicht so eine dumme Polemik, wie das mit dem deutsches Essen braucht keiner, Alter. Das ist so arm. Das ist nicht besser als die Leute, die früher Spaghettifresser oder Knoblauchfresser gesagt haben. Das ist die gleiche Geisteshaltung. Mann, Schick. Ja, und hier geht es halt darum, sie hat kein Wahlrecht, obwohl ihr Lebensmittelpunkt seit 10 Jahren in Deutschland liegt. Das ist problematisch, denn obwohl ich von der Politik betroffen bin, kann ich sie nicht gestalten. Ja, dann musst du doch Schritte einleiten, dass du ein Wahlrecht kriegst, aber du kannst dich nicht hinsetzen auf den Arsch und sagen, ich will jetzt wählen, weil ich bin 10 Jahre hier. So läuft's halt nicht. Wenn sie das dann hat, dann hat sie immer noch keinen Einfluss. Das ist auch enttäuschend. Also als Mensch mit Wahlrecht kann ich ihr sagen, dass das nicht so toll ist. So. Da kann man auch Aktivist sein, da kann man auch was bewegen. Das heißt, sie sagt, sie muss Steuern und Sozialabgaben zahlen, deswegen will sie halt auch wählen dürfen. Oh. Nein, Sibyl, du verstehst es nicht. Es gibt ganz verschiedene Regeln für verschiedene Dinge. Ja, für Wählen war ja mal als Voraussetzung, dass man auch im Militär aktiv ist oder so, ne? Das war schon eine Weile her, aber eine richtige Gegenleistung oder sowas gibt es da heutzutage eigentlich nicht mehr für. Daher ist klar, dass die Leute das auch ein bisschen verwirrend finden oder davon. Und dann sagt sie halt, sie war arbeitslos und wegen ihrem Aufenthaltsstatus hat sie sich nicht getraut, Arbeitslosengeld zu beantragen, weil es könnte sein, dass der dann aufgehoben wird. Warum macht sie nichts gegen diesen Status, sondern weint im sozialen Netzwerken rum, wo das Geweine sowieso nichts ändert? Ja, also über dieses Thema kann man sich ja beklagen, da hört man ja auch leider nur Negatives, dass es halt sehr schief läuft. Vor allem, was ich immer wieder mitbekomme, ist, wenn man sich halt penibel an alle Regeln hält, dass man dann im Endeffekt auch keine Chance hat, irgendwie durchzukommen und mit solchen Sachen konfrontiert ist. Also das würde ich gar nicht mal kritisieren hier, aber ein bisschen mehr Kontext wäre schon schön. Ja, genau diese Sachen, die ich jetzt gerade kritisiert habe, könnte sie ja auch ausformulieren. Dass man die Sachen auf den Ämtern einfacher machen könnte und dass da Schindluder passiert, ich denke mal, das ist jedem klar. Ja, aber ich bin jetzt kein Experte für diese Aufenthaltsstatus-Angelegenheiten, was sich da gegenseitig ausschließt, was da der richtige Weg ist. Aber wie du schon gesagt hast, da gibt es halt Wege, sich auch abzusichern. Und es gibt Regeln, an die man sich zu halten hat, wenn man hier. Sie hat doch dann wahrscheinlich aber noch einen türkischen Pass. Das heißt, sie kann im Prinzip wählen in einem Land, also mitbestimmen, was in einem Land passiert, in dem sie gar nichts lebt und nichts mit zu tun hat. Ne? Das ist dann der Ausgleich dafür. Ich weiß nicht, ob du als Kurdin in die türkische Botschaft gehst, um da zu wählen. So, ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute das eher nicht machen. Okay. Ja. Und natürlich sind Frauen am meisten betroffen, weil Frauen von ihren Ehemännern abhängen und die dann mit den Tätern abgeschoben werden im Zweifelsfall. Das frage ich mich aber auch, ob das wirklich so ist oder ob sie sich das nur so vorstellt, weil eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass bei uns jemand, der Gewalt in der Beziehung angewendet hat, abgeschoben wird und dass der Partner dann gleich mit so ungefähr. Also, ja. Müsste man auch mal einen Experten zu sprechen. Ein bisschen unrealistisch. Aber da sind sicher spezielle Fälle gemeint, die dann wiederum verallgemeinert wurden, ganz einfach. Ne? So machen das ja in der Regel. Social Media's Mean Girls ist ein interessanter Artikel, der jetzt hier verschwindet. Super. Muss ich den mal im Original aufrufen? Ja. Will er nicht? Warum will er nicht? Also es geht darum, dass jetzt komme ich hier nicht drauf. Okay, dann fasse ich es kurz zusammen. Geht darum, dass Frauen im Internet durchaus auch austeilen, auf so Social Media, dass das also nicht diese Geschichte ist, die uns immer erzählt wird. Die armen Frauen, die stecken immer ein und die Männer, die teilen immer nur aus. Das ist mitnichten so. Ich guck mal, habe ich den Artikel hier? Ah, da habe ich ihn. Es gibt also eine Studie vom Pew Research Institute. Die vor allem auch erstmal sagt, dass 10% der Twitter-User für 80% des Contents zuständig sind. Was ich mir auch schon vorstellen könnte. Passt schon. Und in diesen 10% von den aktivsten Leuten, wenn man die mit anderen Gruppen von Erwachsenen in der USA vergleicht, sind da much more likely, also viel wahrscheinlicher sind da Frauen. Der größere Anteil. Und diese Frauen wiederum wären, also da gibt es die größere Möglichkeit, dass sie sagen, sie tweeten über Politik. Es gibt da zum Beispiel dann Beispiele wie Christine Fair, eine Professorin von der Georgetown-Universität, die getweetet hat zu dieser Kavanaugh-Geschichte, der von einem Chorus of Entitled White Men justifying a serial rapist's arrogated entitlement. All of them deserve miserable deaths, while feminists laugh while they take their last gasps. We castrate their corpses and feed them to swine. Und die Frau hat halt nur eine kurze Bann gekriegt. Einen zeitlich begrenzten Bann und durfte dann auch wieder zurück. Oder es gibt diese Dame aus Kalifornien, die einen alten Herrn mit einer MAGA-Mütze irgendwie runtergemacht hat und das dann auf Twitter geteilt hat. Und diese Studie sagt auch, dass die progressiven Keyboard Warriors, dass die einen der größten, der aktivsten Gruppen auf Twitter praktisch darstellen und dass sie sehr gerne Leute angreifen, die halt progressive Standpunkte nicht teilen, aber sofort auf dem Absatz rumdrehen und sich in den Opferstatus begeben, sobald jemand was tweetet, was ihnen zuwiderläuft. Interessant, dass das mal eine Studie in Worte fasst, was wir seit spätestens Gamergate erleben täglich. Ja. Dass also Leute, die erst super tough sind und sagen, ach, mir kann kein Mann was, sofort anfangen zu weinen, wenn man dann sagt, hier, Alte, was du da redest, ist Blödsinn. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Studie und so kann man ruhig mal reinschauen. Ja, es erinnert so ein bisschen an Fappy Gate, ne? Er ist dann so nach dem Motto, wie Blödsinn, du hast sowas gegen Frauen oder so. Und ja, das ist natürlich Blödsinn. Da drehen sich viele Leute ab, ja, zu Recht. Ja, das ist hier so ein Artikel vom Guardian. Da wird einem schon einfach nur übel, wenn man den Titel liest. So könnte man sich schon irgendwie selbst kasteien. Ja. Und man soll also Universitäten, bei denen die schwarzen Schüler schlechter abschneiden oder die Schüler of Color schlechter abschneiden als der Durchschnitt oder der Rest der Leute oder die Weißen oder wie auch immer, denen soll man irgendwie, die soll man bestrafen. Wahrscheinlich mit Geldentzug oder so. Ja. Kann man das dann auch, kann man, ich meine, dann kann man doch auch alle Kategorien wieder ranziehen. Ne? Schulen, an denen im Frühjahr Geborene besser abschneiden als im Herbst Geborene, müssen in Zukunft eine Sonderabgabe zahlen oder so. Ich verstehe nicht, wo man damit hin will, mit diesem, wie viele Schrauben will man in das System einbauen, um die Gerechtigkeit angeblich zu regeln, bis von Gerechtigkeit gar nichts mehr über ist. Wenn diese schwarzen Studenten die niedrigeren Zensuren verdienen, und nur dann natürlich, dann kriegen die die auch. Und da sollte kein Gesetz und keine Drohung was dran ändern, weil was bleibt denn den Lehrkräften dann über oder der Schulleitung, als zu sagen, hier, Lehrkräfte, denkt dran, Tyrone darf nicht unter 10 Punkten bekommen, oder was? Wie seht ihr das? Heroin sowieso nicht. Ja, sie werden die Gerechtigkeit noch irgendwie kaputt sparen, ich bin mir sicher. Nur es muss ja auch objektive Kriterien geben, ne? Nach denen man dann solche Dinge bewertet. Nicht umsonst kann man es ja dann auch anzweifeln und einklagen oder so. Und dann müssen die ja anderen das ja auch bewerten können, ob das ja richtig bewertet wurde oder so. Na gut, bei uns läuft ja was Ähnliches, halt ohne Ja. jetzt Hautfarbe oder so, aber wir machen das ja auch schon seit Jahren, dass wir die Ansprüche senken, damit Ja, das mehr stimmt allerdings. Leute irgendwie Ja, weil studieren im oder. internationalen Vergleich zählt dann nur die Anzahl derjenigen, die Abitur haben oder so, Ja, ne? Oder genau. Nicht studieren. was das, es ist halt, ja, überall wird nur an den Symptomen rumgedoktert und nichts Hm. wird richtig durchdacht halt. Ja, hier haben wir eine Anreichung vom Abel. Der ist heute nicht dabei, aber das fand ich ganz interessant und deswegen können wir uns das mal angucken. Ganz allgemein geht es um eine Liste von Diversity Course Requirements, also ja, Kurse, die man auf jeden Fall belegen muss, keine, also Pflichtkurse im Rahmen eines Studiums, auch nicht irgendwie an der Women's Studies Fakultät oder sowas, sondern einfach Kurse, die man im Rahmen von irgendwelchen Studienfächern mandatory belegen muss. Wenn du ein bisschen runterscrollst, dann kann man sich die Liste von den Kursfächern einfach mal angucken. Ich denke, das meiste spricht für sich. Also natürlich wird das erstmal begründet, warum muss das gemacht werden? Ja, also man sieht die üblichen Talking Points. Man muss halt, ja, also ich lese das jetzt nicht alles vor, aber es ist im Endeffekt eine Zusammenfassung der ganzen intersektionalen Ideologie. Ne? Man muss sich halt Privilegien bewusst werden und man muss mit allem konfrontiert werden und alles ist politisch im Endeffekt. Und ja, hier sieht man dann einige Kurspunkte. Ne? Gender and Communication finde ich sehr schön. Ja, das ist bestimmt sehr hilfreich. Introduction to Women's Literature, okay. Ja, das muss vielleicht noch nicht so viel heißen, aber Introduction to LGBT Literature, okay, das ist dann schon, ja, okay. Eindeutiger. Ja, also Black Experience from 1865 to present gibt es zum Beispiel noch. Dann gibt es American Indian Philosophies. Das hört sich sogar ganz interessant an, aber in dem Kontext hier kann man da auch nur Schlimmes vermuten. Multicultural Psychology. Interessant. Multikulturelle Psychologie. Ja, die Soziologie des Genders. Hier auch super. Race and Ethnic Studies. Grenzwertig, sage ich dazu. Grenzwertig. Ja, und ja, wie gesagt, man muss halt gewisse Kurse im Rahmen seines Co in seiner Modulbelegung für Bachelorstudium belegen. Wir haben auch noch eine zweite Kategorie. Da geht es nicht um den nationalen Diversity-Fokus, sondern um den globalen Diversity-Fokus. Und hier haben wir so schöne Sachen wie psychologische Anthropologie. Auch wieder könnte interessant sein, aber in dem Kontext hier weiß ich nicht so ganz genau, was man damit anstellen soll. Pan-African Women's Literature. Auch interessant. Dance as an Art Form. Okay, ich meine, okay. Es kann auch alles gut sein, nur wie gesagt, in diesem ganzen intersektionalen Kontext kann man davon ausgehen, dass sogar bei sowas wie Geografie von Südamerika, dass es da nicht unbedingt um irgendwelche Bodenschichten gehen wird. Ja. Interessant ist auch der Kurs Moses, Jesus und Mohammed. Da wäre ich gern Mäuschen an der Wand bei dem Kurs. Wie die das in intersektionales Gewand packen, das wäre schon interessant zu sehen. Ja, einfach nur, ja. Ja, Moment mal, das ist doch relativ einfach. Das waren alles Männer. Naja, also das einfach nur so als kleiner Gedankenanstoß. Ich Über weiß was sie jetzt. sich so alles unterhalten, ne? Ja, also nochmal, im Rahmen seines Studiums, egal was man studiert, muss man halt mehrere von diesen Kursen belegen. Und da wird es bestimmt auch Vernünftige bei geben. Ja, aber ja, es ist. die Philosophie von diesen Extra Courses ist halt, haben wir ganz am Anfang gesehen mit den ganzen Punkten, ziemlich intersektional ausgerichtet, leider. Also ja. Ich würde mir auf jeden Fall The Greek Achievement und The Roman Achievement wählen. Über beide Perioden weiß ich so viel, dass ich den meisten Professoren, die nur Gender Studies können, locker rechts und links eine geben kann, bevor die wissen, was ich gemacht habe. Das wäre sicher lustig. Ja, aber du willst auch die Credit Points haben, deswegen musst du doch bestehen. Hallo? Naja, und werde ich ja auch. Und natürlich erst, nachdem ich meine Ansprüche vor Gericht durchgesetzt habe danach, aber... Ja, aber wenn du den Kurs gendergerechtes wissenschaftliches Schreiben nicht belegt hast, könnte es sein, dass du dass sie mich über Formalien nicht richtig gesetzt hast. Ja, aber dann könnte ich immer noch vor Gericht gehen. Also das ist, wird Zeit, dass ein Student mal vor Gericht geht und seine im generischen Maskulinum geschriebene Arbeit verteidigt. Fände ich gut. Damit wir endlich mal Klarheit darüber haben, ob das überhaupt sein kann, dass irgendwelche Papiertiger vom Gender Studies Dezernat mir vorschreiben können, wie ich meine wissenschaftliche Arbeit zu machen habe. Wo kommen wir denn da hin? Wir haben ja schon verschiedene Reaktionen gesehen. Wir haben ja einerseits die Reaktion gesehen von Leuten, die einfach sagen, okay, wir ändern gar nichts, wir ignorieren das. Andere sagen, ja gut, wir definieren das Problem einfach weg, indem wir sagen, okay, am Anfang einer wissenschaftlichen Texte schreiben, okay, zur Vereinfachung, bla bla bla, nochmal erklären, nehmen wir das generische Maskulin, bla bla bla bla bla. Andere, ja, springen halt auf den Wagen auf, dass alles durchgegendert sein muss und Ende offen nach oben. Ne? Das ist in Deutschland. Das können die ja machen, nur sollten das nicht notenrelevant machen, ne? Benotungsrelevant. Sollte das nicht sein. Wenn es Teil der Vorgaben ist, wie die wissenschaftliche Arbeit strukturiert sein muss, ja, es ist dann, das geht dann Hand in Hand mit, ja, wie sind die Zitatregeln, wie muss zitiert werden? Ja, auf so einem Level kommt das irgendwann an und dann ist natürlich blöd. Ja. Wobei, aber warum muss man so, überhaupt Rechtschreibung nicht in allen Fächern in die Benotung mit einfließen darf? Ich weiß nicht, wie das da ist. Warum muss man überhaupt solche Dinge für jemanden, der jetzt, was weiß ich, Chemie studieren will? Warum muss der sich mit Pan-African Women's Literature belasten, nur weil ein paar Holzköpfe irgendwie glauben, dass er dadurch woker wird oder was? Wegen dem übergreifenden Charakter der Gender Studies wahrscheinlich. Ja, das ist ja das Schlimme. Diese Liste ist jetzt aus Amerika. Vielleicht können wir uns ja auch bei Zeit nochmal eine deutsche Liste von der deutschen Uni angucken. Vielleicht kann der OPEX ja mal seine Fühler ausstrecken. Ja, der ist da, glaube ich, am nächsten dran von uns. Oder wenn einer unserer Zuhörer sowas zufällig in der Hand hat. Ah, einfach mal Bescheid sagen. Das war vom Mammon? Das war vom Mammon. Oh ja, muss ich mal kurz reingucken. Achso, es geht darum, dass es ja in Deutschland ein Transsexuellengesetz gibt. Und die Transsexuellen das jetzt mit der neuen dritten Geschlechtsregelung umgehen können, irgendwie. Ja, und das tut denen wohl ganz gut. Aber es machen trotzdem nicht viele Leute. Das sind, glaube ich, irgendwie insgesamt in Deutschland 60 oder so, die sich diesem Geschlecht da, die so einen Antrag gestellt haben, das zu ändern. Und der Unterschied zum transsexuellen Gesetz ist, dass man das über das transsexuelle Gesetz mit einem ärztlichen Attest machen muss. Und so muss man wohl nur hingehen und sagen, dass man das ändern möchte oder so. Also damit hat man ganz schön viele schwierige Klippen umfahren, sozusagen. Was für diese Leute. Aber was da halt auch drin steht, ist, dass die Bundesregierung explizit gesagt hat, sie möchte, dass das für Intersexuelle gilt und dass es nicht für Transsexuelle gilt. Die müssen weiter dem transsexuellen Gesetz folgen. Und wenn jetzt ein Arzt hingeht und bescheinigt einem Transsexuellen Intersexualität, ja, ist das für den Arsch. Also das ist auch so, was soll das denn? Wir geben Freiheit frei sozusagen, ja, wir sagen, okay, ihr habt gesagt, ihr wollt es, dann machen wir das, aber dann wird es sofort missbraucht. Was soll das denn? Ich meine, haltet euch doch an die fucking Gesetze. Und dann so blöde Aktivistenärzte, die dann glauben, sie würden was Gutes tun oder was. Ich finde, die sollte man sofort alle in Regress stellen, diese Ärzte, die falsche Bescheinigungen austeilen. Gerade bei diesem Thema ist es halt ein Numbers-Game, ja. Es gibt halt sehr wenige Leute, die davon ernsthaft betroffen sind. Die sind ernsthaft davon betroffen, aber es sind halt sehr wenige Leute. Und Ja, es gibt Leute, die sowas missbrauchen würden. Das wären sehr wenige Leute, ja, aber das betrifft wieder alle, ja. Und deswegen hat man halt einerseits die Gruppen, die das ernsthaft betrifft, und die andere Gruppe, die normalerweise verschwindend gering wäre, die es halt missbraucht, aus der Gesamtbevölkerung. Aber weil halt die Gruppe, die ernsthaft darauf angewiesen ist, sage ich jetzt einfach mal, auch so klein ist, fallen die überproportional stark auf. Das ist einfach ein Problem an der Sache an sich, aber das macht das Problem ja nicht kleiner. Wenn man halt so viele Leute hat, die das ausnutzen können, dann muss man halt besonders vorsichtig sein, wie es ausformuliert wird. Und das ist ja nie der Fall gewesen immer. Ja. Leider. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie das jetzt funktionieren soll mit dem dritten Geschlecht. Gerade bei Transsexuellen. Ist es jetzt so, dass ein Transsexueller als Intersexueller gilt oder man es sich aussuchen kann? Nein, oder nicht, habe ich ja gerade gesagt. Das muss ein Arzt bescheinigen, sozusagen, dass er dann nach einer Weile dann auch wirklich sich geändert hat, so ungefähr. Mit Hormontherapie oder so, dann geht das wohl. Aber das ist eben ein langer Prozess, ne? Ja, die Hürden sind höher für Transsexuelle. Also ich meine, das ist ja klar, dass man, wenn man eine ärztliche Transition macht, dass man dann bescheinigt bekommt, okay, man ist jetzt ein Mann oder eine Frau vom Arzt, in welcher Form auch immer. Die Frage war jetzt, ob man als Transsexueller, als Intersexueller auch zählen kann oder nicht. Nee. Das ist körperliche Intersexuell Formen, ist ja klar eine körperliche Geschichte, wo halt... sind die Chromosomen Merkmale teilweise beider Geschlechter vorhanden sind. Das auch, ja, oder so, ja. Okay, ja. Das hat mit Transsexualität nichts zu tun und deswegen ist das meiner Meinung nach auch kontraproduktiv, wenn die das jetzt missbrauchen, um ihre Umschreibung abzukürzen. Naja, die Reaktion von den Grünen ist ja so entsprechend, ne? Also stellt euch nicht so an und war doch klar, wenn ihr das so scheiße formuliert, dass dann auch sowas bei rauskommt oder so. Und finde ich ein bisschen komisch. Also einerseits haben sie sich ganz doll gefreut, dass es dann irgendwie durchging und jetzt nölen sie bereits an der Umsetzung rum. Also waren sie doch beteiligt an der Umsetzung, ja, oder nicht? Das kann man ja mehr oder so. Das ist doch auch die Slippery Slope in Action. Ja? Die Leute sagen, ich weiß nicht, ob man das erlauben soll. Dann werden sie mit allen möglichen Namen belegt. Aber am Tag, nachdem das erlaubt worden ist, missbrauchen es schon die ersten. Super Nummer. Kann ich nur den Daumen nach oben geben. Ja, das ist halt schwierig, da eine gute Lösung für zu finden. Weil nochmal, es gibt ja Leute, bei denen es tatsächlich Sinn macht, und die kann man auch nicht außen vor lassen. Aber halt so eine generelle Regel zu machen, ist halt schwierig, weil sie dann ausnutzbar ist. Eine Ausnahmeregelung zu machen, ist auch schwierig jetzt, sage ich mal. Wäre vielleicht praktikabler. Aber wir haben doch das gehen wir mal auf einen anderen Sektor mit einem konkreten Beispiel. Wir haben das ja im Sportsektor. Ja, und da haben wir ja das Problem, wenn die Leute ihr Geschlecht wechseln. Ja, wenn beispielsweise ein Mann das Geschlecht wechselt zu einer Frau und dann in der Frauenliga mitspielt, gibt es nicht so das Problem. Aber wenn eine Frau, wenn ein Mann sein Geschlecht wechselt und in der Frauenliga mitspielt, dann gibt es ein Problem. Aber wenn eine Frau ihr Geschlecht zu einem Mann wechselt und dann bei den Männern mitspielt, dann gibt es nicht so ein Problem. Warum? Weil es einfach körperliche Unterschiede gibt. Und wie könnte man das Problem jetzt lösen? An sich nur, indem es separate Ligen für die Leute gibt. Und da haben wir wieder das Problem, was ich vorhin geäußert habe, dass halt der Anteil der Leute, die es tatsächlich betrifft, so schwindend gering ist. Ja, und ja, oder man macht eine Liga für Frauen und für Männer und alles andere. Ne? Und der Gründen, die würden ja nicht teilnehmen, um in diesen Trans-Ligen mitzumachen. Deswegen wird da auch nie eine kritische Masse erreicht werden an Leuten. Ja, und das ist halt schwierig, da einen guten Weg zu finden. Weil nochmal, es ist ja... ehemalige Frauen mitmachen, das funktioniert ja, da gibt es wenige Beschwerden, aber umgekehrt ist das Problem offensichtlich. Ja, beim Sport gibt es aber doch auch Dopingkontrollen und dementsprechend gibt es auch Kontrollen, ob jemand männlich oder weiblich ist und die legen das anhand von Testosteronwerten fest und haben, glaube ich, noch zwei, drei andere Kriterien dafür. Also es ist nicht so, dass das gänzlich kriterienlos wäre oder so, dass sie es einfach glauben würden oder so. Die Kriterien, das ist wieder genau das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Es ist halt, wenn du vom Mann zur Frau dann sieht die Situation ganz anders aus und die Regeln sind einfach viel zu allgemein gehalten, leider. Und ja, das kann man so sehen. Es gibt ja auch ein Problem von Transleuten, die nicht unbedingt in der Liga mitspielen wollen, in der sie spielen. Ja, zum Beispiel dieser Ringer, der jetzt schon zweimal die Meisterschaft der Frauen gewonnen hat, der will ja eigentlich gar nicht bei den Frauen mitspielen, aber weil die Regeln so allgemein gehalten sind, muss er bei den Frauen mitmachen, wenn er überhaupt diesen Sport semi-professionell, was auch immer, betreiben will. Ja, also muss man halt irgendwann dann dazu übergehen, dass man die Regelung, die dauernd gefordert wird, blauäugig, die ist für niemanden gut, selbst die Leute, die tatsächlich betroffen sind. Tatsächlich. Ja. Und das jetzt nur nochmal als Beispiel aus dem Sport. Das ist in allen anderen Gesellschaftsbereichen ja auch so. Also wenn du die Frauen-Sportarten nicht komplett kaputt machen willst, dann muss man im Prinzip sowas machen wie eine Frauenkategorie und eine Kategorie Männer und alles andere. Oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber dass man da drei Kategorien macht, das hatte ich nicht erwartbar. Aber gut, nee, dafür sind einfach die Zahlen viel zu klein. Da kriegst du auch keine Fußballmannschaften zusammen oder so. Ja. Wir haben doch festgestellt, es waren ein paar 70 Leute irgendwie, die. Aber sind ja in verschiedenen Frauensportarten schon, oder Sportarten, die Frauenvariante, da sind ja schon besetzt von Transleuten. Ne? Ja, und es gibt es gibt ja auch andere Ausgleichsmechanismen. Ich spreche zum Beispiel mal auf Gewichtsklassen an, gibt es ja auch in verschiedenen Sportarten, aber eben nicht in allen. Man könnte da bestimmt irgendwas finden, aber nochmal, der Anteil der Leute, für die es gilt, ist so verschwindend gering. Nichts gegen die, aber. Ja, dafür ist deren Anteil an den Siegerplätzen aber recht groß, ne? Das ist ja das Gemeine. Die sind weniger, aber gewinnen dann alles bei den Frauen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Ja, oder sie haben halt keine Chance, weil sie halt genau andersrum transistiert haben. Ne? Ja, klar. Und dann ist es aber auch kein Problem. Und ein Nicht-Problem brauchen wir nicht thematisieren. Oder? Ja, die tolle Studie. Die tolle Mitte-Studie. Wo nach die Mitte angeblich mal wieder nach rechts gerutscht ist. Stellt hier die Tagesschau vor. Ich weiß nicht, haben ja sicher viele mitbekommen, aber die Fragen alle. Ich habe mir ja schon gedacht, dass ich das Ergebnis gesehen habe. Oder die Überschriften. Da habe ich mir schon gedacht, die haben bestimmt wieder entsprechend gefärbte Fragen gestellt und einseitig ausgerichtete Ergebnisinterpretation vorgenommen und so. Ja, und so war das dann im Prinzip auch. Da sind ja doch Fragen dabei, ja, die auf ganz normales Denken irgendwie zielen und die sind dann aber eben als rechtsgut oder rechtspopulistisch bis rechtsextrem eingeordnet worden. Und alleine diese Nichtunterscheidung zwischen rechtspopulistisch und rechtsextrem in der Studie ist schon ziemlich oberflächlich. Also auch bitter, dass das einfach so von der ganzen Presse so unreflektiert weitergetragen wurde, außer bei den üblichen Verdächtigen eben, also durch Tichys Einblick und so. Die haben natürlich schon andersrum berichtet und auch vernünftig irgendwie die Studie sich angeguckt. Ja, und was die bezahlte Journalie da macht, verstehe ich irgendwie nicht, warum die einfach so diese Sachen so weitertragen. Ne? Vielleicht haben die einen Deal mit denen oder sowas. Auf jeden Fall eine Studie eigentlich, die man nicht weiter beachten muss. Allerdings wird sie einem wahrscheinlich demnächst irgendwie um Ohren hauen werden. Vermehrt, ne? Man muss halt auch wissen, das ist eine Studie in Zusammenarbeit von der Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD. Der Bertelsmann-Stiftung, ja, und wir haben hier den Herrn Andreas Zick, seines Zeichens Institutsleiter am, wie hieß das Ding, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Seine Kollegin, deren Name mir gerade nicht einfällt, ist Stiftungsrätin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Der Herr Zick ist ehemaliges Mitglied des Stiftungsrats der Amadeo-Antonio-Stiftung, und what a shock, die sehen überall Antisemitismus und Rechte, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Wer hätte das gedacht? Normalisierung von Rechtspopulismus. Rechtspopulistische Einstellungen sind stabil, und das heißt, sie sind in der Mitte normaler geworden. Nee, das heißt, sie sind stabil. Liebe Studienautoren, und nicht, dass sie normaler, also unter Rechtspopulismus wird in der Studie zu einem Misstrauen in die Demokratie und Zustimmung zu einem Law-and-Order-Autoritarismus verstanden, zum anderen die Abwertung von eingewanderten Muslimen, Asylsuchenden sowie Sinti und Roma. Das sind die Rechtspopulisten. Law-and-Order-Autoritarismus. Das heißt, wir hätten ganz gerne, dass die Gesetze eingehalten werden. Okay. Das ist Law-and-Order-Autoritarismus, übrigens. Und wenn, das sind die einzigen Sachen, die diese Rechten verbinden. Der Law-and-Order-Autoritarismus und die Ablehnung von Minderheiten. Finde ich schon super interessant. Das ist sowas ähnliches wie Zöpfe und Lederhose oder so, ne? Ja. Aber die machen natürlich, was die Amadeo und Antonio, wenn man jetzt mitkriegt, dass sie da auch bei sind, die Antonio-Stiftung und ich weiß nicht, solche Leute sozusagen, SPD, die machen natürlich so eine Kritik auch unglaubwürdig und auch nehmen dem auch in der Zukunft irgendwie, finde ich, den Schwung. Also wenn mal was rauskommen sollte, dass wirklich irgendwie was in Deutschland nicht in Ordnung ist in der Richtung, dann glaubt das doch kein Mensch mehr, wenn man vorher solche Studien hatte die ganze Zeit. Ne? Das meine ich. Ja, schade, dass der Stapel jetzt noch nicht da ist. Der ist, glaube ich, noch auf dem Weg. Der hat sich sehr gut in die Studie eingelesen, so wie ich es mitbekommen hatte. Ja, da habe ich mich ein bisschen drauf verlassen und habe mich nur ein bisschen oberflächlich damit befasst. Aber die ganze Methodologie der Studie steht auf so tönernen Füßen, dass die Autoren selber vor sich selber gewarnt haben in ihrer eigenen Studie. Ich möchte hier mal einen kleinen Satz zitieren. Hier geht es darum, wie die Antwortbögen ausgewertet wurden, weil man unterschiedliche Antwortbögen hatte mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten, die hier zusammengewürfelt wurden. Ja. Da kommt dann Und auch noch ein Artikel zu Price, aber ja, ich greife dem jetzt einfach vor, weil das ist einfach das schönste Zitat. Vielleicht kommt der Stapel ja gleich noch, dann kann er ja noch ein bisschen ergänzen. Hier, die Ergebnisse werden daher eher konservativ berichtet, da, obwohl in der Mittelkategorie neben beispielsweise teils ablehnenden und ambivalenten Urteilen auch teils zustimmende Anteile enthalten sein können, diese nicht zur offenen Zustimmung gerechnet werden. Heißt, alles, was neutral war, wurde als negativ gewertet. So, also ne, ja. okay. Das heißt, sie haben ihre eigene Datenbasis quasi zerschossen mit Absicht. Ja, Wunderbar. soweit ich hier diesen Artikel verstanden habe, den hat, glaube ich, der Abel eingereicht. Ist es auch so, dass halt teilweise halt die Leute fünf beziehungsweise auch nur vier Items zur Beantwortung hatten. Ja, das Das, meine ich ja ne? gerade. Und Ja, alles, ja. was halt in der Mitte stand, wurde der eher konservativen, ablehnenden Gruppe zugerechnet. Und wenn Das man ist das, sich dann mit anderen Worten, was ich gerade zitiert habe, der Satz. die jeweilige Frage anschaut, ja, die hier herbeigenommen wurde. Also bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein und die meisten Asylbewerber werden in ihrem Heimatland gar nicht verfolgt. Das sind die zwei Fragen, die die Menschen hier hinter der Studie dazu kommen lassen, dass das eine Abwertung asylsuchender Menschen ist. Ja, wenn Vor man allem sich könnte jetzt man dann mal aber noch überlegt, bei der angeben, Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Gehen wir jetzt mal direkt von der Frage weg. Der sollte formal korrekt handeln, großzügig sein, egal. Teils, ja, lass mich teils. aber ganz kurz anmerken, hier die Fragen wurden ja beantwortet, auch in dieser Form von wegen, ich stimme voll zu, stimme teilweise zu, stimme überhaupt nicht zu oder sowas. Also es waren ja auch Abstufungen noch gegeben, sodass man das eigentlich auch ein abstufendes Ergebnis oder so hätte erwarten können. Ne? Das wollte ich nur noch ganz kurz sagen. Ja, und in diesen Abstufungen war halt die neutrale Antwort bei einem Teil der Umfrageteilnehmer vorhanden und bei einem anderen Teil nicht. Aber die Sachen wurden zusammengewertet und in dieser Auswertung wurden die neutralen Sachen halt immer der ablehnenden Meinung hinzugefügt. Und deswegen ist das Ergebnis halt so. Ja, aber selbst in der negativen Meinung ist noch ein Anteil Positives, wenn sie denn eben nicht die ganz negative ist, ne? Ja, und der Inhalt der Fragestellung ist dann halt auch wieder. Ich habe es ja gesagt, bei den Asylanträgen soll man da großzügig vorgehen. Was heißt denn großzügig? Man soll nicht unmenschlich sein, man kann vielleicht mal eine Frist verlängern oder sowas, aber insgesamt formal korrekt sollte es sein. Was heißt denn großzügig? Ja, also die Fragestellung ist teilweise Das auch ein ist bisschen ein suggestiv Spielraum gewesen. ausgenutzt, aber haben die überhaupt einen Spielraum, ist ja die Frage, ne? Und was ist denn falsch daran zu sagen, großzügig ist keine Aufgabe des Staates. Der Staat hat sich nach den Regeln zu richten, die das Parlament ihm gegeben hat. Punkt, Ende. Ja Das gut, ist ich meine, doch. im Rahmen der Entscheidungskompetenz der einzelnen Entscheider Nee, kann der man Staat. weniger Der großzügig und Staat positiv vorgehen. Aber startet. du hast ja recht, ich habe es ja selber kritisiert. Es musste eindeutiger formuliert sein, weil die einen verstehen das eine drunter, die anderen verstehen was anderes drunter. Ja, und auch wenn es formalistisch korrekt sein kann, ich nehme mal das Beispiel, gut, man hat eine 2 Wochen Frist gesetzt, die 2 Wochen Frist verlängert man nochmal. Ja, das liegt innerhalb der Entscheidungskompetenz und das wäre großzügig. Man könnte auch sagen, ja gut, wir lassen das. Ich verlängere dir keine Frist mehr und das wäre dann kein großzügiges Handeln. Aber Ich glaube, dass die so denken die Frage, meisten Leute, denke ich mal, nicht über diese Fragestellung nach, oder? ich glaube, dass die Frage eher auf dieses Ding, was momentan wieder sehr diskutiert wird, abzielt, auf dieses Bleibeperspektive etc. pp. So nach dem Motto, sollte man nicht einfach allen, die wollen, auch die Möglichkeit geben, hier zu bleiben. Komm schon. So, aber diese Fragen sind auch nur so gestellt, damit man das rauskriegt, was man gerne rauskriegen möchte. Und schlag mich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass genau diese Sache mit den vier und fünf Antwort-Items auch auf dem Mist gewachsen ist, dass man gesagt hat, okay, lass uns das so machen, Dann können wir im Zweifelsfall nämlich die Neutralen auch noch als Zünglein an der Waage benutzen, um das rauszukriegen, was wir rauskriegen wollen, nämlich dass alle in der Mitte ganz schrecklich Adolf Nazi sind. Ja, da steht natürlich sowieso, dass die Überschrift so grob da gar nicht so richtig zu passt zu den Details, finde ich auch. Auf Ja, Science es wurde gerade die Files. Frage gestellt, was für eine Conclusio wir daraus ziehen würden, weil auch hier in dem, was wir vorstellen, ist es ja auch wieder eine Iteration von hunderten anderen Sachen, die irgendwie immer in die gleiche Kerbe schlagen. Hier haben wir jetzt eine Studie einer parteinahen Stiftung, die in den Medien sehr viel Anklang findet und quasi über die Medien, die öffentlich-rechtlichen und alle weiteren halt sehr stark propagiert wird. Und was kann man daraus für eine Conclusio ziehen? Ja, dass alle voneinander abschreiben, dass sich keiner wagt, irgendwie dagegen aufzurüsten, dass die Leute sich darüber freuen, dass sie hier die Munition in die Hand bekommen und nicht ihre eigenen Argumente finden müssen. Ich weiß nicht, was soll man für eine Conclusio daraus ziehen? Muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Aber danke für den Hinweis. Ja, wir jetzt, oder was? Also, ich würde aus so einer Studie vielleicht ein bisschen den Schluss ziehen, dass die Leute relativ differenziert denken. Pff, mehr nicht. Und alle entscheidend entlang ihrer Informationen, die sie haben jeweils, ne? Also ich ziehe da draus den Schluss, dass wir von Hacke bis Nacke belogen werden, wie das ein Naturwissenschaftler mal ausgedrückt hat. Also das hier schreibt ja auch Science File, das ist schon fortgeschrittenes Unvermögen oder fortgeschrittene Täuschungsabsicht. Denn Ergebnisse, die auf Basis unterschiedlicher Messinstrumente zustande gekommen sind, das lernt ein Student der Soziologie im ersten Semester, können nicht miteinander verglichen werden. Also ich schließe daraus, dass der Herr Zick und die Studiensponsoren einfach ihre Argumente wollten und die auch gekriegt haben. Studie bestellt, wie bekommen oder so, ungefähr bekommen wie bestellt, ja. So, das war, glaube ich, auch Mammon hier. Ja, Klaus Kleber hatte doch dazu ein Interview geführt mit irgendeinem Politiker, Politikerin, weiß jetzt ja nicht genau. Und das wurde doch vom ZDF so übel zurechtgeschnitten, dass er sich auf Twitter dazu nochmal geäußert hat und hat den Link zum Originalinterview dazu gegeben, sodass die Leute sich dann ein eigenes Bild machen konnte. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht war er einfach davon genervt oder wollte sich auch nicht irgendwie dauerhaft als doofer Journalist darstellen lassen, der eigentlich ja viel besser arbeitet, womöglich. Ja, aber hat er auf jeden Fall gemacht. Und dann fand ich schon, war, glaube ich, auch eine der ersten Aktionen in der Richtung von ihm. Ja, und bei dem brodelt es scheinbar auch, ne? Wenn ich auch hier lese, ne, er fragte die hetzende Beate, also die andere Autorin der Studie, ungläubig, ist schon Rechtspopulist, wer Recht und Ordnung will? Oder Ja, korrekte gerade, ob man sich so Asylbehörden fragt, statt ne? großzügige? Das ist schon. Die Antwort lautete sinngemäß, man müsse nur lange genug bohren und kombinieren, dann sei jeder von rechten Dämonen besessen. Dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Weil das Gefühl habe ich Ja, nur das auch. sind aber die Dinge, die sie dann rausgeschnitten haben wollen, ne? Ja gut, wenn der Stapel noch kommt, dann würde ich sagen, dann lasse ich die Studie selbst noch mal raus. Dann kommen wir vielleicht später noch mal drauf. Und machen wir jetzt mal mit anderem weiter. Da kommt gleich das nächste. Ja, Populistische Europawahl. Mission. Wir haben ja bald die Europawahlen und da werde ich auch auf einigen Sachen wieder rumreiten, vor allem wahrscheinlich auf einigen technischeren Sachen. Hier haben wir im Vorfeld der Wahl eine Berichterstattung, ein, weiß gar nicht, ein Glossar, eine Broschüre der Bertelsmann Stiftung. Eine Studie, ja, wo es halt um Wahltendenzen geht. Wenn du noch ein bisschen weiter, da kommen zwei Grafiken, wenn wir die stehen haben, dann ist das ganz gut. Ja, genau, hier haben wir die erste Grafik. Ja, nehmen wir erstmal das heraus aus der Studie, was man so an allgemeinen Informationen einfach mal mitnehmen kann. Ne, Wahlbeteiligung bei der Europawahl im Überblick. Ne. Es ist ja generell bei der Europawahl so, dass die Wahlbeteiligung sehr gering ist. Und ich hoffe, dass dieses Mal, weil es so viele politische Themen gibt und Europa auch politisch durch den Brexit und durch verschiedene andere Sachen auch nicht nur in den betroffenen Ländern, in den Köpfen der Leuten so ein bisschen Realität mehr geworden ist, was die Wahlsachen angeht, dass die Wahlbeteiligung ein bisschen steigern wird. Ja, weil wenn man sich anguckt, eine Wahlbeteiligung von unter 50% für jede Wahl ist, muss man sich halt wirklich fragen, wie legitimierend diese Wahl dann noch ist. Und wenn wir einfach mal flächendeckend in Europa über 50% kommen würden, wäre das schon mal gut. Und wenn dann halt noch, ja, die Leute sich ein bisschen damit auseinandersetzen würden, wäre es viel besser. Ja, bei den normalen Wahlen tun die meisten Leute es ja schon nicht. Bei den Europawahlen ist es einfach nochmal eine Stufe krasser. Und da könnt ihr euch jetzt ja auch mal selber fragen, wie viel wisst ihr denn über die ganzen europäischen Länder, die mitmachen? Ja, und das ist, glaube ich, auch Teil der ganzen Verwirrung, dass die Leute sich damit nicht beschäftigen wollen, weil es einfach auch wirklich so durcheinander und so kompliziert ist. Kann ich absolut verstehen, aber diesmal sage ich, geht einfach mal zur Europawahl, informiert euch ein bisschen und ich werde hier an meinem Platz auf jeden Fall ein bisschen dazu beitragen. Wahlempfehlungen gibt es von mir nicht, nur die Empfehlung, wählen zu gehen und sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja, das waren jetzt einfach mal die allgemeinen Statistiken. Im nächsten, da sieht man, wie sich die Wahlbeteiligung über einen Zeitverlauf hin entwickelt hat. Generell interessierten die Europawahlen immer mehr Leute. Das ist gut. Nochmal, wenn man europaweit über 50% kommen würde, wäre es ganz gut, ja. Dann wären wir wieder auf einem Level, wie es vorher war. Gut, worum geht es hier in dieser Studie? In dieser Studie geht es um den Rechtspopulismus in Europa und warum verschiedene Parteien in verschiedenen europäischen Ländern eher rechtspopulistisch sind und sehr viel Zulauf bekommen. Allerdings geht es auch um linkspopulistische Parteien. Und im Endeffekt, um es kurz zu machen, beschwört diese Studie hier einen Schulterschluss von Linkspopulisten und Rechtspopulisten, wie wir es ja beispielsweise in Italien gesehen haben, auch auf Europaebene. Und die Bertelsmann-Studie schlägt im Endeffekt vor, dass sich die europäischen Parteien in einem Bündnis zusammenschließen müssen. Und die haben hier auch ein interessantes Wort dafür. Ich finde es jetzt nicht direkt. Im Endeffekt müssen sich alle, genau, die Parteien des gemäßigten Links-Rechts-Spektrums, ja, die Parteien des gemäßigten Links-Rechts-Spektrums müssen sich zusammenschließen, um gegen die extremistischen Parteien links und rechts, die den Schulterschluss des Populismus üben, machen. Ja, also, tja, das ist im Endeffekt der Kern der ganzen Angelegenheit. Hier wird, ja, das ist ja auch ein Trend, den wir in verschiedenen Ländern gesehen haben, dass sich das gesamte Parteispektrum gegen eine oder zwei Parteien positioniert, um die auszuschließen, auch jenseits über eigentliche parteipolitische Differenzen hinweg, die normalerweise so tiefgreifend wären, dass sie nicht zusammenarbeiten würden. Einfach nur, jetzt kann man sich überlegen, geht es darum, den Populismus zu verdrängen oder den Machterhalt der alten Parteien zu erhalten. Kann man sehen, wie man will. Hier mal wieder die Bertelsmann-Studie. Ich habe sie noch nicht komplett durchgearbeitet. Ich habe die Quintessenz jetzt einfach mal vorgestellt. Und ja, wir haben halt die Friedrich-Ebert-Stiftung-Studie gehabt. Hier haben wir eine von der Bertelsmann. Ja, das schlägt alles irgendwie in die gleiche Kerbe. Das ist schon wahr. Wir sollten auch Studien machen. Das scheint Geld zu geben irgendwie. Aber nur wenn ich mit dem richtigen Ergebnis, denke ich mal. Also hier hat nochmal, es soll wohl ein Lobbyregister geben für Leute, die in den Bundestag ein- und ausgehen. Und mit wem sich Bundestagsabgeordnete so treffen, um eben festzustellen, welche Firmen da so bei sind und so. Und die Abgeordneten versuchen das zu blockieren, teilweise heißt es hier in dem Artikel, indem sie eben den Leuten sagen, sie wären auch davon betroffen und würden dann, möglicherweise würde dann veröffentlicht, dass sie den Abgeordneten da besucht hätten oder so. Und das soll eigentlich nicht der Fall sein. Privatleute sind da ausgeschlossen von dieser Veröffentlichungspflicht. Der Skandal oder so dabei ist natürlich, dass die Politiker versuchen, das zu verhindern. Also versuchen, Einfluss drauf zu nehmen, negativ. Allerdings hat der Typ hier, der den Artikel geschrieben hat, dann auch noch ein Update gemacht und der seinen Twitter-Diskurs mit diesem Mitarbeiter, mit diesem Abgeordneten da veröffentlicht, der dann natürlich zugegeben hat, dass das irgendwie so nicht stimmt, aber es ist ja manchmal auch eben ein bisschen schwer abzugrenzen, wer jetzt eine Firma hat und dann als Privatmann kommt oder wer aus demselben Dorf ist und als Privatmann kommt, aber auch eine Firma hat oder so, das ist schwer zu sagen. Das ist aber schon so ein bisschen so, als würde YouTube Panik machen, dass die Leute bald in Europa keine Content-Creator mehr sehen können oder so, ne? Ist schon so ein bisschen so. Das ist Und ein dann bisschen hinter übertrieben. vorgehaltener Hand wird Ja, dann gesagt, naja, richtig. so schlimm wird es nicht sein, aber ne, komisch. Ja, Eben ähnliche noch. Art und Weise kann man so sehen, ja. Ja. Die Angst vor der Echokammer ist übertrieben, trieben, trieben, trieben. Ja, jetzt haben wir nochmal einen Artikel von Netzpolitik. Die beziehen sich hier auf ein Studienprojekt der Universität Hildesheim, die im Endeffekt, ja, ich glaube, Facebook haben sie ausgewählt. Ich weiß nicht, ob sie sich auch auf andere Social-Media-Netzwerke beziehen, aber auf jeden Fall im Hinblick auf Facebook sind die zur Erkenntnis gelangt. Dünn, dünn, dünn, das ist alles gar nicht so schlimm. Wer hätte es gedacht? In der Realität sind halt die Zuschreibungen von negativen Stereotypen als Feindbildern, die stimmen halt nicht mit der Realität überein. Wer hätte es gedacht? Ja, wenn du bis auf 30% ungefähr runterkommst, da sehen wir eine erste Tabelle, wo wir ein bisschen uns anschauen können, was hier für Ergebnisse vorgelegen haben. Mars? Vielleicht ist er gerade nicht da, dann lese ich es einfach mal vor. Nah am Mainstream gepostet. Das Ergebnis zeigt, dass die Top 10 der meistgeklickten Links bei allen Parteien zentrale Akteure der deutschen Medienlandschaft beinhaltet. Also bei allen Ta Parteien, auch der AfD, darum geht es ja immer. Ne? Die anderen Parteien, wen interessiert, das geht auch um AfD. Ne? Einige Nachrichtenseiten finden sich bei allen Parteien. Welt, Spiegel.de, andere bei fast allen. Zeit.de, Fokus.de. Die Top 10 umfassen bereits etwa 30% aller überhaupt geteilten Links. Betrachtet man die 25 am häufigsten geteilten Links, steigt dieser Wert auf über 40%. Okay, das ist jetzt ein bisschen abstrakt. Es geht im Endeffekt darum, Welt.de, Fokus.de, Wikipedia, Zeit, Spiegel, FAZ, AfD.de, worum auch immer, ist auch dabei in der Auswertung, Bild.de, Tagesspiegel und NTV.de. So, und ja, die im Kontext mit diesen Links geteilten Tweets wurden ausgewertet, ob sie positiv, negativ oder neutral sind und ja, selbst bei der AfD haben wir noch eine Neutralitätsquote von 51% mit dem geringsten Wert und 82% neutrale Äußerungen darüber halt bei Tagesspiegel als größter Wert. Ja, also da geht es ganz konkret darum, werden die Artikel geteilt mit einem Sentiment, hey, guck mal Leute, das ist cool oder guck mal die Idioten an, ja, oder einfach nur hier, das ist die Information. Ja. Ganz interessant und im Endeffekt, ja, deswegen auch bei Netzpolitik.org und nicht in der Tagesschau, weil es eigentlich wieder eine Sache ist, die eigentlich mehr in Richtung Entspannung zeigt und dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, aber das passt bestimmten Akteuren bestimmt nicht und deswegen. Es gibt auch noch andere Analysen über Parteilinien hinweg. Ja, diese üblichen Liniendiagramme. Ich meine, schaut euch den Artikel nochmal selber an. Ist ganz interessant. Und wie gesagt, abschließend ist halt die Interpretation dieses Forschungsprojekts was auch weiter an. Vielleicht kommen die in der Zukunft zu anderen Ergebnissen, aber im Moment sind die der Ansicht, dass man eine Polarisierung zwar beobachten kann, aber sie ist nicht so eklatant und sie. Ja, im Endeffekt kein Grund zur Aufregung. Ja. This is fine. Gekommen, um zu bleiben. Das. Ja. Ich glaube, das war von Price. Oder? Oder war das von dir, Mama? Das ist der Innovationsreport für die Taz. Ja, ach. Ja, die Taz ist ja wieder so ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten und deswegen wollte ich einfach mal grundsätzlich auf ein Problem der Taz aufmerksam machen. Und zwar ist die Taz halt irgendwie pleite seit einiger Zeit, eigentlich schon seit einigen Jahren. Die haben schon Regierungsgelder bekommen und Immobilien bekommen, dass sie also eine Immobilie bekommen, wo sie sein können mit Zuschüssen und so weiter und so fort. Und jetzt hat die Taz wieder Probleme und hat deswegen quasi hier diese Taz-Studie Report 2020 rausgebracht, wo das ist quasi, ich interpretiere das jetzt einfach mal als Pitch für Investoren im weitesten Sinne, wobei das nicht das übliche Investorenpublikum ist, wie es beim Unternehmen wäre. Wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, da steht irgendwann keine Zeitung mehr, glaube ich. Das jetzt selber nochmal aufmachen. Wir sind keine Zeitung mehr, steht da dann. Genau, wir sind keine Zeitung mehr. Wir will die Taz im Netz neu gründen. Ja, dieser Paragraph, den fand ich sehr aussagekräftig. Ja, zum Beispiel laut plakativ und geistreich, so ist die Taz auf Papier. Online ist unser Journalismus limitiert und schlecht durchdacht. Das ist ein sehr interessantes Eingeständnis hier. Häng da mehr. Ja, allein dafür hat sich das ganze Teil schon gelohnt. Ne? Selbsterkenntnis, wunderbar. Im Endeffekt wollen die sich jetzt vom gedruckten Business verabschieden und online mehr Qualität bilden. Aber da haben sie gemerkt, oh Gott, unser Online-Angebot rechtfertigt nicht die Kohle, die wir dauernd scheffeln. Deswegen machen wir doch jetzt mal einen Pivot. Haha. Ja, ja. Ja, mal gucken, wie es ist mit der Taz. Die Taz ist ja auch ein Sturmgeschütz für manche politischen Ideologen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die auch weiterhin bestehen wird. Aber für alle Leute, die dachten, irgendwie die Taz wäre noch irgendwie sowas wie Nachrichtenmedium althergebracht. Die ist nicht mal mehr auf Presseunternehmen-Niveau. Die ist schon irgendwie irgendwo angekommen. Ganz woanders. Hey, aber auch dieses Gewinde da. Wir brauchen eine neue Form für... Wir müssen ernsthaft Suchmaschinenoptimierung betreiben. Wir wollen Besucherinnen mehr bieten als Texte mit Fotos. Um auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können, dürfen wir Datenanalyse nicht verteufeln. Ach du meine Güte. Ja, das ist wirklich so wie die Diskussion in der linken WG in den 70ern so, ne? Nee, also Datenanalyse, das ist ja ein Tool des Patriarchats. Ja, nee, aber das müssen wir nutzen. Nee. Oh Gott, ey. Und jedes Mal neu, ne? Egal, was es Neues gibt. Ja, aber auch, das ist so diese Technik, also die Lehnentechnik irgendwie ab, weil die halt auch Schlechtes bringen kann. Aber, Gott, oh Gott, die Datenanalyse. Ich meine, was kann denn eine Zeitung für Datenanalyse machen? Welcher User klickt was und solche Sachen? Das ist ja nun nichts. Damit werden ja keine neuen Atomwaffen entwickelt oder so. Ja, aber keine Papiertaz mehr wäre natürlich echt eine Zäsur in Deutschland. Weißt, die letzte wirklich ausdrücklich links positionierte gedruckte Tageszeitung. Brief an Wirtsleute in Straubing. Der AfD-Stammtisch muss weichen. Ja, das ist jetzt nicht die krasseste Meldung. Da sind ja schon schlimmere Sachen passiert im Zusammenhang mit Versammlungen von AfD-Leuten. Ja, das Deplattforming halt in der echten Welt. Und hier geht es mal um einen Stammtisch. Und das wird halt im Ort kontrovers diskutiert. Das fand ich deswegen einen ganz sympathischen Artikel, um sich das mal durchzulesen. Einfach nur, die Leute werden einfach mit diesem Wahnsinn konfrontiert und wissen gar nicht, was hier los ist. Sie können sich vorstellen, wie geplättet ich war, nachdem ich diesen Brief aufgemacht hatte. Es ist unglaublich, was sich das Jugendbündnis Straubing rausnimmt, sagt Petra Bittner im Gespräch. Wird es Leute zu einem politischen Statement zu nötigen? Das sei schlichtweg unverschämt. Ja, aber die wollte halt auch keinen Stress haben und hat dann den Leuten gesagt, okay, hier, und die Leute von der AfD, die haben sich wahrscheinlich auch nur gedacht, so, ja gut, wir wollen ja auch keinen Stress verursachen und vielleicht sind es auch die größten, schlimmsten Nazis, keine Ahnung, wie das da vor Ort aussieht. Das ist bei der AfD ja auch tatsächlich möglich. Aber ja, da scheint es nicht so ein kontroverses Potenzial im Ort zu geben, wenn man sich das hier so durchliest. Das scheint halt eher sollen so ein paar Aktivisten von außen zu sein. Vielleicht auch von vor Ort, aber halt nur so wirklich vereinzelte. Und, ja, aber was halt... Sowas ist einfach nicht sehr schön. Vor allem im Vorfeld zu der nächsten Wahl. Ja, ich meine, wir sind doch eigentlich... Es hört sich natürlich dämlich an, ja, aber sowas muss doch wirklich langsam mal wieder aufhören. Ja, verschärft sich ja zum Glück nicht, aber ich habe gehofft, dass es, da es sich ja zum Glück nicht verschärft hat, dass es langsam mal abebbt. Aber es tut es anscheinend nicht. Schade. Ja, dieses, vor allem was hier auch gesagt wird, dass es praktisch auch eine Bedrohung war, so nach dem Motto, naja, wenn ihr nicht Wenn ihr nicht so handelt, wie wir euch das empfehlen, dann werden wir halt öfter mal vorbeischauen. Und Sie wissen schon, schönes Gasthaus haben Sie hier. Wäre doch schade, wenn dem was zustößt. Ja, genau. Und Und das kann ja wohl irgendwie. es gab ja in der Gruppe, die das gemacht hatten, auch gar keinen Konsens drüber. Manche fanden die Aktion gut, andere fanden die total schlecht. Und deswegen habe ich es ja auch gesagt, das ist jetzt nicht so ein krasser Fall, nur es zeigt einfach, wie dämlich die ganze Situation ist. Ja, weil die Leute werden damit konfrontiert, die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht vor Ort. Ja, die Aktivisten selber finden die Aktion teilweise übertrieben, aber ein paar Sticherlinge kommen damit durch, weil halt die politische Grundstimmung im Moment so aufgeladen ist. Echt traurig. Ja, und nochmal, vielleicht ist das absolut gerechtfertigt und die konkrete Ortsgruppe, um die es hier geht, sind die schlimmsten, was auch immer, keine Ahnung. Kann sein. Bitte. Das Gastronomische ist politisch. Gewöhn Ich dich dran. meine, ist vielleicht ein bisschen abwegig, aber irgendwann geraten die vielleicht mal an einen Wirt, der das mit den Schutzzahlungen ernst nimmt und an eine Schutzzahlungsempfängergruppe, die das auch ernst nimmt mit ihrem Schutz. Antifa von Hells Angels verprügelt. So in der Art, ja. Das gibt es zwar schon mal, aber ich glaube, dass das dann irgendwie selbst motiviert oder so. Ein Hachruf. Das finde ich einen ziemlich guten Artikel. Ich weiß nicht, welchen. Ich Weiß auch glaube, nicht. Price, oder? Ja, ich hatte ihn eingereicht, aber ich habe diese Woche so viel gelesen. Ich muss sagen, wenn du ihn auch gelesen hast, sagst du besser was dazu. Ja, es ist halt einfach eine Abrechnung mit dem, was bei uns inzwischen als Comedy durchgeht. Also, gerade wir haben ja hier oben im Bild den Herrn von der Heute-Show gesehen. Und es wird noch der andere hier von Extra 3 genannt. Wie heißt der? Jo, die Nachdenkseiten haben das ja nicht thematisiert, mal, jo, haben es auch endlich gemerkt. Kann sein. Ehring. Ja, der war früher auch anders. Und gerade beim Christian Ehring, der hat auch seinen Stil geändert. Bei dem ist es nicht so, dass er immer drauf war, der hat absichtlich seinen Stil geändert. Der ist komisch geworden irgendwann. Also, Nach wie sie einem alle. intensiven Gespräch mit dem Intendanten wahrscheinlich. Ja. Oder nach diversen Rügen vom Fernsehrat oder irgend sowas. Von der katholischen Kirche oder so. Ja, dann geht es halt auch um den Kramp-Karrenbauer Spruch. Es geht halt um was ist mit dem Islam? Ne? Darf man darüber Witze machen, etc. pp. Ja, und Comedy ist im Endeffekt tot, wie sagen Sie so schön, heute Show, so sieht politisch korrekte Comedy aus. Ist zwar nicht besonders intelligent und geht über, haha, die Nazi-AfD oder guck mal, Trumps Haare und der ist ja auch orange, haha, nicht mehr hinaus und läuft keine Gefahr, durch den Mob der Moralinsauren angegriffen zu werden. Ja. Das ist es einfach. Die wissen ganz genau, das habe ich auch dem Herrn Rute diese Woche gesteckt, der ja auch mit einem Tweet die Moralinsauren geweckt hat und den dann schnell zurückgezogen hat und dafür 50 Abbitte-Tweets geschrieben hat, habe ich dem Herrn Rute auch klipp und klar gesagt, verstehen Sie, als jemand, der von Humor in Anführungsstrichen lebt, verstehen Sie nicht, dass diese Leute sie irgendein Witz ist es und dann ist man durch und dann ist man der rechte Karikaturist Ralf Rute. Ja? Genau wie das dem Dieter Nuhr passiert ist zum Beispiel. Ja? Einmal den Islam kritisiert, sofort wurde der hier als Rechtsgerichteter irgendwie. Es ist nicht mehr, also ja, sie vergleichen es hier mit den Nazis, was ich wieder ein bisschen übertrieben finde, aber ja, früher hat man halt die Witze auch nicht gemacht, weil man genau wusste, man kriegt auf die Finger. Und heute weiß man halt, man kriegt halt nicht mehr vom Adolf auf die Finger gehauen, sondern von genderqueeren Hängermäß oder so. Keine Ahnung. Ja, weißt du, wenn dann irgendwie jemand kommt und irgendwie sagt, ja cool, ich stelle nur so die Position aus und vertrete sie nicht, dann kriegt man von allen Seiten trotzdem auf die Finger, weil die Leute sich das so zurechtbiegen, wie es ihnen passt. Dann denke ich mir auch so, ja toll. So, die Leute wollen irgendwie große Veränderungen haben, so, aber sind mit sich selbst überfordert und merken es nicht. Das ist echt nicht cool, Mann. Das ist echt Ein traurig. Witz, der nicht in der Realität verankert ist, ist nicht witzig. Leider ignoriert die moderne Linke die Realität. Deswegen finden sie viele Witze auch nicht witzig. Die Ja. Realität wollen sie nicht wahrhaben und bekämpfen alles, was diese ausdrückt. Auch und vor allem den Witz, denn er ist gefährlich. Witze waren immer ein Ventil, um gesellschaftlichen Druck abzulassen. Durch Witze konnte man Themen ansprechen, die gesellschaftlich tabuisiert waren, über die man sonst nicht sprechen konnte. Oh Gott. Wir müssen irgendwie die Zeit zurückdrehen. Vor den Herrschaft dieser Leute, weil das hat doch keinen Sinn. Es hat doch wirklich keinen Sinn mehr. Ja, aber ich muss sagen, diese ganze Sache mit der politischen Korrektheit in den Comedy- und Kabarettauftritten, das hat sich sehr lange angekündigt gehabt. Ich habe das ja auch mitbekommen. Und ich halte es auch nicht für Zufall, dass halt so Leute wie Volker Pispers und Georg Schramm und so dann irgendwann gesagt haben, okay, wir hören jetzt mal auf. Irgendwie zu so einem gewissen Zeitpunkt. Relativ zeitnah, sage ich mal. Und ja, ich glaube, dass die halt auch befürchtet haben, dass genau das passieren könnte, dass halt eigentlich linke Kabarettisten halt von ihrer eigenen Gruppe dann zerfleischt werden, weil sie halt ja dann auf einmal zwar immer das Gleiche sagen in den letzten 10 Jahren, aber irgendwie dann noch nicht mehr auf Parteilinie sind. Dafür haben sie uns dann mit Nico Nur eigentlich. Semsrott und Elisa Armani zurückgelassen. Das nehme ich ihnen übel. Ja. Ich habe aber auch gehört, dass die letzte Folge der Heute-Show vergleichsweise gut gewesen sein soll. Und das soll unter anderem daran gelegen haben, an der Themenauswahl, dass sie halt den Stil, den sie halt machen, aber halt über Themen gemacht haben, die nicht die üblichen Themen waren, wie du sie gerade aufgezählt hast. Hier, ach ja, der ist ja auch orange. Ne? Okay. Also, spielt auch immer eine sehr große Rolle. Und da möchte ich auch nochmal die Anstalt erwähnen. Die fand ich früher auch immer sehr sehenswert, aber allein durch die Themenauswahl, über was die sprechen, sind die irgendwie in eine komische Richtung Die gegangen. sind total zum Erklärfernsehen verkommen, finde ich. Unmöglich. Ich kann mich noch an die legendäre Folge erinnern, also für mich legendär, wo die am Ende gegen die Redaktion des Spiegels quasi als Kriegsraum während des Zweiten Weltkrieges quasi nachgespielt haben. Alle halt in der Uniform und ja, wie machen wir das jetzt mit der Propaganda? Das fand ich super. Ja, und irgendwie, ja, ne, das hat sich schon geändert im Stil. Ja, hier haben wir Imam Tawhidi. Das ist ein gemäßigter moslemischer Islam in Australien, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er sich immer in Australien aufhält, aber da ist auch, glaube ich, das ist, glaube ich, sein Hauptbetätigungsfeld. Und ja, er ist halt ein Imam, aber ein gemäßigter Imam. Und der halt auch für einen gemäßigten Islam eintritt und deswegen sehr vielen Attacken ausgesetzt wird von halt anderen Teilen von islamischen Strömung, ja, und auch Regierungsakteure teilweise, ja, wie man es halt leider immer wieder sieht, bei Religionskritikern, die von innen den Islam kritisieren. Und der hat immer damit zu kämpfen, dass halt, ja, seine Accounts gesperrt werden in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Sprachen nicht mehr verfügbar sind. Und jetzt ist gerade wieder in sechs von seinen Accounts mal wieder gesperrt worden. Ja, der hat natürlich auch mittlerweile die Strategie, dass er halt ganz viele Accounts benutzt, weil er dauernd gesperrt wird, dass er immer weiter mit der Öffentlichkeit kommunizieren kann. Und gut, wenn man sich den anguckt, man muss jetzt nicht alles unterschreiben, was er sagt, aber gemäßigt ist er schon. Und er sagt viele vernünftige Dinge und er sieht sich halt als jemand, der versucht irgendwie Leute zusammenzubringen und wird deswegen schon auf eine Art und Weise angefeindet, die halt schon sehr krass ist. Ja, und warum ich Ja. das eingereicht habe, nicht nur, weil das gerade passiert ist, weil wie gesagt, das passiert ja öfter, aber halt auch im ganzen Hintergrund mit den ganzen antisemitischen Themen, die jetzt wieder aufgetaucht sind in letzter Zeit. Ja, und er ist halt auch einer, der dagegen kämpft, ankämpft von innen. Aber ihm wird das halt auch immer wieder vorgeworfen, dass er ein Antisemit sei, obwohl er an sich die Gegenposition vertritt. Leute, ich wollte nur kurz anmerken, ich bin doch irgendwie zu müde, als ich am Anfang dachte, so für den Stream, weil so, ja, gestern der Stream war schon auch gut lang, aber hier kann ich auch nicht groß irgendwas beitragen diesmal. Deswegen kriegt ihr das auch so zu dritt dann hin? Nein, nein, Nein, niemals, oh Gott. überlass uns nicht. Verschwinde. Hab's einen schönen Nee, ist Abend. okay. Hab einen schönen Abend und bis demnächst. Geh in den Wald, ne? Nicht vergessen. Ja, genau, den Wald, ja, werde ich machen. Danke. Tschüss. Ja, hier ist. Ja, der war ja gestern auch sehr lange beim Imp noch. Und wer Ach weiß, so. wie lange die danach noch nicht öffentlich gestreamt haben. Yeah, not Ja. only should terrorists have the right to vote, they should have a maximum sentence of 20 years. If your society can't reform someone in that time, then you need to fix your damn society. Tja, das ist ein Tweet, der für Aufsehen, ja, also da haben sich viele Leute drüber aufgeregt im amerikanischen Raum. Mit dem Hintergrund, dass es halt ja in Amerika hauptsächlich, darauf beziehe ich mich jetzt mal, halt so ist, wenn man im Gefängnis sitzt in Amerika, hat man kein Wahlrecht. Also man hat das passive Wahlrecht nicht, aber das aktive auch nicht. Also man kann nicht gewählt werden, man darf selber nicht wählen, in den meisten Fällen. Und das ist, in Amerika gibt es jetzt halt mehrere Politiker, die halt sagen, ja, wir müssen das ändern und die machen das halt auf der Schiene, dass sie total über das Ziel hinausschießen und nicht nur sagen, ja, die sagen halt, die nehmen halt direkt irgendwelche Terroristen, die im Gefängnis sitzen und selbst die müssen das Wahlrecht haben und da geht es halt wieder darum, halt für möglichst viel Aufsehen zu erregen. Aber das ist halt eine Diskussion, die in Amerika gerade läuft. Ich wollte das eigentlich als positive Sache gen Ende präsentieren, weil bei uns ist es ja so, in der Regel kriegt man keine Gefängnisstrafe, die über 20 Jahre hinweg geht. Die Sicherheitsverwahrung lassen wir jetzt mal weg, aber das ist ja an sich so. Und bei uns darf man auch wählen, wenn man im Gefängnis sitzt. Man darf sich zwar nicht wählen lassen, aber man hat das aktive Wahlrecht weiterhin. Und man kann sich für bestimmte Sachen auch wählen lassen, aber machen wir es mal einfach. Und ich finde das an sich gut und ich finde, ich würde auch sehr gerne in einer Gesellschaft leben, die so funktioniert, dass man mit so einem Standard leben kann. Es ist schön, dass wir es haben. Man kann jetzt wirklich de darüber debattieren, ja, aber als positiven Ansatz, so etwas festzuschreiben, dass man nach 20 Jahren halt diesen Ansatz der Rehabilitierung auch wirklich schafft mit dem Staat und dass das Wahlrecht auch weiterhin erhalten bleibt, dass ich lebe gerne in einer Gesellschaft, wo so etwas möglich sein Es kann. gibt grenzwertige Fälle, wie so ein Anders Breivik oder wie er heißt, ne? Ich hoffe Ja, nicht, ich dass wollte wir auch gerade sagen, das schafft tatsächlich. Sicherheitsverwahrung ist schon eine Ja, aber Sache, die Deutschland ist ich ja auch auch befürworte. das einzige Also Land, was möglich ist, soweit ich ja, weiß, in also wie allem. gesagt, das mit der Sicherheitsverwahrung ist nochmal ein ganz anderes Thema. Die Büchse möchte ich jetzt auch nicht aufmachen. Aber ich finde, als Grundansatz mit Ausnahmen ist das eine Sache, die schön ist, wenn sie funktioniert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es auch weiterhin hier funktioniert und dass wir es erhalten können. Dieses halt, then you need to fix your damn society, verstehe ich auch nicht so ganz, ganz ehrlich. Natürlich ist es als Vorwurf gemeint in Amerika. Es Ja, ist halt natürlich, nicht. aber was Aber ich hat die finde, ich glaube, Society damit zu vielen tun? Amerikanern ist es gar nicht bewusst, dass es in Deutschland so ist. Die Hm. denken, das ist utopisch und sowas. Ja, genau so ist es. Es Ich ist meine, so in Deutschland. warum willst du, ist ja völlig sinnlos, das passive Wahlrecht wegzunehmen. Das aktive, so. Also, naja, weiß nicht, was das bringen soll. Und jetzt kommen wir zu dem antisemitischen Cartoon aus der New York Times. Ja, das Rollenthemen wir da, ja, das ist auch, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Kurz gesagt, was ist passiert? Die New York Times hat in ihrer gedruckten internationalen Version einen Artikel, wo es im Ansatz um die Israel-Problematik geht, gedruckt und dazu diese Karikatur, die jetzt eingeblendet sieht. Schade, dass der OPEX jetzt gerade weg ist, weil das wäre eigentlich genau das richtige Thema für den gewesen, weil der vielleicht noch ein bisschen mehr dazu hätte sagen können, die jetzt einfach kulturell mir nicht so bewusst sind. Aber man sieht halt die üblichen Symbole, man sieht einen Davidstern, man sieht eine Kippa und man sieht halt auch die verzerrte Symbolik mit der Nase und den verzerrten Gesichtern, wie man sie halt aus ekelhafter Propagandakarikatur des letzten Jahrhunderts kennt. Ja, also ein wirklich abstoßendes Bild und man sieht halt wie einen blinden Donald Trump, der von einem Bibi Netanyahu in Hundeform irgendwie als Blindenhund geführt wird. Ziemlich abartig und ziemlicher Fehlgriff. Die New York Times hat sich auch schon dafür entschuldigt. Allerdings, das stellt halt wirklich mal wieder total in Frage, wie die ganzen redaktionellen Prozesse bei so großen, prominenten Outlets, die sich halt auch für ihr Prestige und für ihre Recherchetätigkeit und auch für ihren Wahrheitsgehalt immer wieder, ja, das ist ja das ist ja das, worauf die bauen, ja, sonst würde ja keiner die New York Times lesen, wenn man das nicht voraussetzen würde. Und sowas, wenn sowas passiert, da frage ich mich wirklich, sind die wirklich nur noch eine Veranstaltung, dass sie so wenig wie möglich arbeiten? Ja, ist das alles nur noch das Prestige aus der Vergangenheit? Wie kann sonst sowas überhaupt zustande kommen hier? Ja, vielleicht haben sie es auch so gemeint und wollen es jetzt nicht verteidigen. Oder es ist einfach so, dass sie gesagt haben, da hat dann jemand gesagt, so, könnte das nicht antisemitisch irgendwie interpretieren will. Aber es ist doch gegen Trump, Mann. Ach so, ja dann. So, nach dem Motto, gegen Trump ist halt alles erlaubt. Das ist ja der neue Hitler, keine Ahnung, was das in den Augen dieser verbohrten Amis ist. So, ja, da ist dann alles erlaubt, keine Ahnung. Ja, nur wenn er der neue Hitler wäre, dann dürfte das Bild ja nicht so aussehen, ne? Ja, hier haben wir einen Artikel von der Jerusalem Post, wo halt ein jüdischer Autor halt beschreibt, wie er das mitbekommen hat. Ja, dass er das erst überhaupt nicht glauben konnte und auch wo er das dann gesehen hat, konnte er es immer noch nicht glauben. Dann wurde ihm das als PDF zugeschickt, dann konnte er es immer noch nicht glauben und er ist quer durch die ganze Stadt gerannt und hat halt nach einem Kiosk gesucht, wo er halt noch die Ausgabe findet und dann hat er sie aufgeschlagen und dann hat er gesehen auf Seite 16, ja. Ping, ne? So. Und ja, ich meine, was nochmal wirklich dazu sagen? Es ist wirklich extrem beleidigend und total daneben und macht mich wirklich traurig zu sehen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Ja, das ist wirklich eine Sache, sowas machen nicht mal irgendwelche total Nazi, keine Ahnung, wenn sich über irgendwelche rechtsradikalen Memes im Internet beschwert wird oder so, die erreichen selten so ein Niveau, ja. This is what the New York Times thinks of us Israelis. Even if they subsequently said it was an error, they thought it was okay to print a cartoon showing the US president being blindly led by the Jewish dog? Oh, and not only that, those who watched it as it went to print thought it was fine to put a Jewish skullcap on the US president. Dual loyalty? No need to even wrestle with that question. Echt krass. Also, sleeping on the job, oder? Also, anders kann man es ja kaum erklären. Ja, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass sie die Meinung einfach haben. Der Redakteur, der das abgewunken hat, auch der Meinung ist, dass das schon okay ist, dass das schon so stimmt oder so. Dass ja Trump eben mit seiner Propaganda oder seinen Aussagen auch versucht, der jüdisch doch ja die beherrschten Presse da in Amerika mir entgegenzukommen, ne? Oder irgendwie nicht. Ja. Muss man eigentlich auch echt nochmal hingucken, dass es nicht vom Daily Stormer kommt, sondern von der New York Times. Ja, das ist natürlich richtig. Ein bisschen wenig Fingerspitzengefühl im Spiel, das sehe ich auch so. It's Zeit vor Greta. Das macht mich wirklich traurig. Und diese ganze Trump-Angelegenheit, das ist einfach wirklich der Wahnsinn, im Kontext das überhaupt zu sagen. Dass er, man muss wirklich sehr verbohrt sein, um überhaupt irgendeinen Zusammenhang bei Trump zu sehen in diese Richtung. In die eine oder andere Richtung. Gut, also die machen das halt, weil er zum Beispiel halt die Botschaft verlegt hat. Und jetzt wahrscheinlich der aktuelle Anlass war die Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet. Ja, das sind die ausschlaggebenden Geschehnisse. Aber trotzdem ist es halt ungefähr, es ist so dumm auch einfach. So, die Presse soll einordnen, aber es gelingt ihnen so wenig in letzter Zeit. Ja, gut, Karikaturen sind ja schon immer auch ein Kommentar, ja. Aber ja, manchmal zeigt er halt Sachen, die man eigentlich lieber unterm Tisch lassen wollte. Ist halt doof. Ja, also diesen Artikel, der zu dem Bild dazu war, den habe ich mir jetzt nicht in Gänze durchgelesen, aber der wurde halt von anderen Kritikern auch so in der Art und Weise beschrieben, so ja, dass er halt sehr israelkritisch war und dass die Redaktion sich vielleicht gedacht hat, ach, das ist noch nicht antisemitisch genug, packen wir noch das Bild dazu. Sehr, sehr zynisch natürlich dazu gesagt, ja. Und also wirklich, wie kann sowas passieren? Unglaublich. Das muss wirklich als Lehrbeispiel irgendwie eingehen. und Journalisten eingebläut werden. Eine Güte. So, hier geht es um Tichys Einblick. Und Tichys Einblick postuliert hier, dass Fridays for Future finanziell fremdgesteuert ist. Und es geht darum, dass wir haben ja von Anfang an schon gesagt, diese ganze Fridays for Future Aktion. Nein, doch. Es ist nicht so eine Graswurzel, spontane irgendwas. Ja, wir haben hier noch, bevor die ganze Freitagssache sich etabliert hat, haben wir ja schon die Aktionsseite gezeigt, wo gesagt wurde, hier vernetzt euch und ach ja, wir haften für nichts und solche Sachen. Aber spendet uns bitte hier. Und wo sind diese Spenden denn hingegangen? Die Spenden sind hingegangen an die Friday for Future Aktion. Aber das Spendenkonto wurde verwaltet von einer anderen Stiftung, und zwar der Plan for the Planet Foundation. Und die Plan for the Planet Foundation hat wieder Hintergründe, die ist wieder politisch gefärbt und mehrere Akteure, die da aktiv sind, sind halt auch in der Industrie aktiv, die was mit diesen CO2-Zertifikaten zu tun hat und so weiter und so fort. Kann man sich alles denken, kann man sich genauer durchgucken, wenn man an den Details interessiert ist. Und das Würzige an der ganzen Sache ist, dass die sich so dämlich angestellt haben, dass die Friday for Future keine eigenen Bankkonten unterhält, sondern dass die quasi über Bankkonten dieser anderen Plan for the Planet Foundation abgewickelt werden und da nur ein Service-Dienstleistungsvertrag besteht zwischen den beiden und deswegen halt, ja, die Friday for Future Aktionsgruppe total abhängig ist von der Plan for the Planet Foundation, was diese finanziellen Sachen angeht, weil die halt das Konto von denen benutzen und die Infrastruktur von denen. So. Und das wird hier so interpretiert, dass die finanziell fremdgesteuert sind. Könnte man zu dem Schluss kommen, es kann natürlich auch ganz anders sein, aber so viel dazu. Ja, und hier sehen wir eine andere Sache, die auch im Zusammenhang mit dieser vorigen Plant the Planet Foundation im Zusammenhang steht. In Kalifornien wird im Endeffekt jetzt auf Landesebene eine Sache als Gesetzesvorhaben ausformuliert und in Gang gesetzt, dass 1% auf alle Restaurant, Lebensmittel und anderen verschiedene Dienstleistungssektoren, da gibt es natürlich wieder interessante Ausnahmen, mit 1% einfach für eine CO2-Steuer belegt werden. Und CO2-Steuer. Muss ich mal noch was sagen? Ich denke mal, ist klar. Ja. Kalifornien, sage ich nur. Hat das schon mal jemand nachgerechnet? Ob das auch irgendwie passt oder ob das auch wieder so ein Ding ist, was... Du meinst, warum 1%? Ja. Ja, weil 1% ist etwas und es ist nicht so viel, dass die Leute sich zu sehr beschweren. Das ist wieder meine böswillige Interpretation. Spent on implementing carbon plans on farms and ranches. Boosting healthy soil. Okay. Boosting healthy soil? Whatever. Hauptsache es tut dem Klima gut. So wie der Golf. Ach, hatte ich den auch eingereicht? Ich weiß nicht, nee, der war... Ich glaube, der war vom Mammon, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Ja, habe ich eingereicht, richtig. Das Thema kommt so selten auf den Plan, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass der auch gezeigt wird. Es lohnt sich nicht so richtig mit dem E-Dings scheinbar, ne? Also natürlich, wenn man das aus regenerativen Energien beziehen kann, den Strom, dann schon, aber es ist ja so eine Sache. Und der E-Golf braucht aktuell jedenfalls eben, wie gesagt, diese 125.000 Kilometer, um theoretisch sauber zu sein oder sauberer als der Diesel-Golf. Das beruht auf einer Studie, beziehungsweise so einer Geschichte, wo erst die Studie vom IFO-Institut kam, dann ganz viel dagegen argumentiert wurde und jetzt nochmal das IFO-Institut sich gewehrt hat gegen die Kritik. Und unter anderem unterstützt wurde jetzt auch von einer VW-Studie, auf der hier diese Aussage beruht, diese Zahl beruht. Also einiges an Hin und Her, man ist sich da nicht ganz einig, aber scheinbar ist der Vorsprung oder der Vorteil, wie gesagt, solange keine regenerativen Energien da für die Erzeugung der Energie zur Verfügung stehen, minimal, viel zu gering, also irgendwie lohnt sich das noch nicht so richtig. Da muss man nochmal nachdenken und was anderes in Betracht ziehen oder so. Wenn die Grünen aber bis 2030 irgendwie alles auf E umstellen wollen, dann ist doch vollkommen irrsinnig zu glauben, dass das mit regenerativen Energien geht. Ich meine, hat denen das, rechnet denen das keiner vor, wie hoch die Dichte an Windrädern sein müsste, irgendwie. Weiß nicht. Damit die Leute von A nach B kommen. Aber obwohl, die Grünen haben ja eh schon gesagt, sie sind gegen privaten Autobesitz. Also warten wir mal ab, wie sich das noch weiterentwickelt. Und Und ich meine, mit dem autonomen oder automatischen Fahren, das kann ja auch nochmal einen Sprung geben oder so, eine Verbesserung des Verbrauchs und so weiter. wie Aber denn, wie denn, wie verbessert, kann das denn den Verbrauch verbessern? ja, zum Beispiel durch koordiniertes Fahren auf Autobahn, Kolonne fahren oder so. Könnte ich mir vorstellen, optimiert man den Verbrauch. Ja, Optimierungsmöglichkeiten gibt es da Ja, viele. man holt da nicht viel raus oder so, man optimiert das halt ein bisschen, ne? Auf die Genau, Art. aber das kann ja schon viel bringen. Und ich möchte nur auf eine Sache in der ganzen Sache hinweisen. Hier wird wieder in CO2-Äquivalenten alles umgerechnet. Die ganze Umweltbelastung und so. Da, das ist ja akzeptiert, ne? Da denkt keiner drüber nach, Nee, warum. das scheinen die halt. Das ist also das Problem, man muss sich auf irgendwas einigen, sozusagen, als Grundlage, über das man reden will. Und da ist es eben so Ja, die ne? Und dass man da CO2-Bilanz, einfach ne? handeln kann in Ja, genau, Zertifikaten. was man handeln kann, was man besteuern kann, womit man spekulieren kann. Das haben wir die nächste Blase. Super. Ja, also ich meine, das ist, es ist irgendwie, es ist ziemlich dämlich, das so zu machen. Ja, man könnte es total anders machen. Hier haben wir den nächsten Artikel von Forbes. Und ja, es wurde ja propagiert, dass in 12 Jahren alles zu Ende ist. Hier Ocasio-Cortez und Green New Deal und die ganze Sache. Ja, es sind jetzt nur noch 5 Jahre. Ja, und zwar im Jahr 2022 sollen alle Gletscher, nee, alle, was ist es ganz, die Polkappen geschmolzen sein. Ich gehe jetzt vielleicht über einige Details hinweg, weil es sind ja viele, viele Claims, ja, also die Chance, dass irgendein permanent Frost in der Arktik ist nach 2022, ist 0%. Wird hier postuliert und das bedeutet im Endeffekt, dass der Permafrost bricht und dass das Methan in die Welt geht und das heißt, wir haben halt nur noch 5 Jahre irgendwas zu machen und ich hatte ja schon vorgestellt vor dem Hintergrund, was möglich wäre an Mitigationsmaßnahmen, die Sache mit den versprühten Aerosolen, um Sonnenstrahlen abzulenken. Im Volksmund auch Chemtrails genannt. Das wird hier auch wieder erwähnt. Das ist auch wieder ein Harvard-Wissenschaftler, nee, ein Wissenschaftler von Chicago, von der Chicago-Universität. Aber der beruft sich halt auch auf diese Harvard-Studie, die ich hier auch mal vorgestellt hatte. Wie gesagt, die im Volksmund Chemtrails genannt werden. Und ja, also nicht mehr 12 Jahre, sondern 5 Jahre. Ja, also. Alles ein bisschen dünn, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt nicht geguckt, ob der auch wieder was mit dieser Foundation zu tun hat, mit der Plant the Planet Foundation, wo es bei Fridays for Future auch ging. Könnte naheliegen. Aber wer weiß. Ich denke, ich werde jetzt doch eine Firma aufmachen für Selbstmordzellen. Wenn das immer mehr wird mit diesen Apokalypse-Leuten und so, dann ist ja irgendwann ein Bedarf da und dann kann ich richtig Reibach machen. Also, die unterbieten sich jetzt. Nächste Woche kommt Greta und sagt, nee, der Papst und ich haben ausgerechnet, dass es schon in 3 Jahren soweit ist. Nee, morgen. Nee, eigentlich ist es, die sind schon geschmolzen, hat euch nur noch keiner gesagt. Ja, und wie gesagt, ich hinterfrage bei dieser ganzen Sache eindeutig, warum das unbedingt in CO2-Äquivalente umgerechnet wird. Hier in dem Artikel wird zwar auch wieder auf CO2 hingewiesen, aber die Probleme, die hier genannt werden, sind ja Methan und ganz andere Dinge. Aber es gibt halt keine Methan-Zertifikate. Vielleicht gibt es sie ja auch bald. Ja, das ist ja nur eine lustige kleine Studie von der deutschen, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hier geht es um den Einfluss von frei fliegenden Stapelschiffs und Windkraftkraftwerken. Hallo, Stapel. Ja, sagt vielleicht gleich was. Ja, in der Studie geht es um Insektenpopulationen und Windkrafträder. Und es wurde einerseits von den einen interpretiert, ja, die Windkrafträder machen alle Insekten tot. Und die anderen sagen, ah nein, es sind aber nur ganz wenige Insekten. Und in der Tat ist es so, dass es hier um ganz konkrete Sachen geht, um geplante Wind im Rahmen von geplanten Windpark-Kapazitäten, wo halt Windparks aufgestellt werden mit sehr vielen Windkrafträdern. Was die für einen Einfluss hätten auf die Insektensachen und das anhand, das halt hochgerechnet anhand von Fallstudien aus der Realität der Vergangenheit. Und tatsächlich ist es so, dass die zum Schluss gekommen sind, dass solche Windparks sehr schädlich sind für die Insektenpopulationen. Dass es aber derzeit so ist, dass die Insektenpopulationen schon so dezimiert sind, also nicht dezimiert, sondern quasi 9-mal dezimiert, ja, nur noch einen Bruchteil der Masse an Kilogramm pro Kubikmeter ausmachen, wie es vor 15 Jahren noch war, dass deswegen zwar nicht so viele getötet werden, aber dass die Existenz von solchen Windparks eine Repopulation der Insektenbestände gefährdet. Das heißt, wenn die Insekten sich wieder bis zu einem normalen Niveau erholen würden, dann würden sie durch die Windparks wieder dezimiert werden oder teilweise geschlachtet werden und könnten sich dadurch niemals wieder zu einem normalen Stand erholen. Etwas kompliziert, aber das ist der Punkt. Also Windkrafträder, nicht gut für Insekten. Es gibt aber welche, die sind so hoch, die sind fast 100 Meter hoch oder so. Nicht so viele fliegen wie normalerweise. Ist das egal, ob die hoch, wie hoch die sind? Das wissen wir, wenn die höher sind, ja, oder so? Es wird immer von einem Durchschnitt von 9 Meter Höhe oder 18 Meter Höhe ausgegangen, stach mich tot. Ist schon eine Weile her, dass ich das tatsächlich gelesen habe. Mhm. Und ich habe diese Woche sehr viel gelesen. Ja. Ja, kommen wir zu Tschernobyl. Tschernobyl hat ja einen sogenannten Sargophag bekommen. Oh. Ein riesiges Beton- und Stahlbauwerk, bleiverkleidet, wurde über den Reaktorblock, der explodiert ist, vor 33 Jahren gemacht, dass halt keine weiteren nuklear angereicherten Stoffe austreten können. Und ja, das ist ein sehr großes Projekt, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet. Ich glaube, insgesamt 300 Milliarden oder sowas hat das gekostet. Das hat aber schon lange gedauert jetzt, ne? Ja, das auch. Und es ist jetzt halt fertiggestellt worden und hier ist eingeblendet ein Tweet von der Europäischen Rekonstruktionsbank. Das ist auch eine Institution, die viele Leute nicht kennen, neben der Europäischen Investitionsbank. Das ist im Endeffekt ein Institut, was halt die ganzen monetar, also das versucht halt im Endeffekt auf Interbankenebene gewisse Entwicklungshilfeprojekte zu machen mit Ländern. Unter anderem waren die an Tschernobyl sehr stark beteiligt, indem die halt im Hintergrund halt Fördertöpfe und sowas abgeklappert haben, um das Geld dafür zu besorgen. Ja, weil diese 300 Millionen, ja, das kommen ja, die kommen von alleine angelaufen. So, sowas wie die EBRD. Die machen halt im Endeffekt im Hintergrund das Fundraising und die Abwicklung. Hallo? Finanzierungsströme und so. Wir hören Hallo, dich. Stapel! Hört man mich jetzt? Jetzt hört man dich. Yes, we hear you. Hervorragend. Geht's. Dritte Mikro durchprobiert, jetzt muss es funktionieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass so dieser pittoreske Reaktor dann nicht mehr zu sehen ist. Das ist so ein bisschen für mich wie Notre Dame. Also, dass hier so ein Symbol meiner Kindheit unter so einem verschämten Deckel versteckt wird. Finde ich schade. Es gibt auch so Abenteurer-Touren in die Gegend, kann man mieten, ne? Ja, das habe ich mir schon angeguckt. Das finde ich total verrückt, dass Leute da hinfahren. Also, ich meine, man kann ja auch Stalker spielen, man muss da ja nicht hinfahren. Ja? Also, so weit geht meine Faszination mit dem Morbiden dann nicht, dass ich mich nach Tschernobyl oder Fukushima begeben würde. Aber die gleichen Anbieter haben auch Touren nach Baikonur, wo du in die Hangars rein kannst, wo du diese Raumgleiter rumstehen von den Russen. Also das würde mich ja dann schon eher reizen. Ja, also so viel zu Tschernobyl und im nächsten Schritt. Was war das denn hier jetzt? Ach, das ist wieder so eine Wayback-Fail, aber ich kann, da kann man eh nicht viel zu sagen. Das ist im Endeffekt nur ein Patentantrag, wo ein paar Punkte zustehen. Das meiste kann ich sagen. Es geht hier im Endeffekt um Generation 4 Flüssigreaktoren. Das ist die Industriemarktreife, die wir mittlerweile erreicht haben, könnten wir theoretisch jetzt bauen. Die Japaner sind noch ein bisschen weiter als wir, die Amerikaner auch. Aber die Generation 4 Reaktoren, die haben halt zwei sehr große Vorteile. Die können unterschiedliche Brennstoffe benutzen und die Brennstoffe sind mehr oder weniger recycelbar. Es fällt nicht so viel Atommüll an. Mit dem Nebeneffekt, dass halt kein atomwaffenfähiges Material mehr daraus gewonnen werden kann. Was ja einer der Hauptgründe ist, warum die Atomreaktoren früher so gebaut wurden, wie sie gebaut wurden. Und die Generation 4 Kraftwerke, die werden jetzt weltweit halt in den Einsatz kommen. Ja, und werden Teil des Strommixes werden weltweit. Und die Frage bleibt halt, bleibt Deutschland so stur oder und widersetzt sich der neuen Technologie oder wird es vielleicht nochmal Atomkraftwerke in Deutschland geben von Generation plus Aufbau? Ja, die einzige Alternative, die wir im Moment haben, ist immer mehr Gaskraftwerke zu bauen. Ja, nur, dass das klar ist. Wir können so viele Windmühlen und Solarkraftwerke und Biogaskraftwerke bauen, wie wir wollen. Wir müssen immer daneben Gaskraftwerke bauen, sonst funktioniert es einfach nicht. Stichwort Grundlast. Wir können natürlich auch Verzicht üben und keinen Strom mehr verbrauchen, aber nee. Außer sonntags abends 18 Uhr. Aber das halt, ich habe auch einen Artikel halt dazu gelesen, das hört sich ja alles schon fast zu gut an, um wahr zu sein. Arbeitet mit Atommüll. Es ist nicht zu gut, um wahr zu sein, ja. Es ist nur ausgereift seit Jahrzehnten und hier einfach überhaupt nicht auf dem Radar, im Ausland schon. Wie gesagt, Generation 4 ist nicht das Neueste, was es gibt. Es gibt halt schon fortschrittlichere Sachen, nur das ist halt, was halt Industrie- und Marktreife hat. Aber so ähnlich ist es mit dem Wasserstoff auch, da sind die Leute nicht mehr so auf dem Laufenden. Es geht ja darum, dass das gepresst werden muss und oder kalt gekühlt werden muss oder so. Und dass es irgendwie so flüchtig ist. Mittlerweile haben sie eine Flüssigkeit, in der sie das festhalten können. Die funktioniert dann im Prinzip wie Benzin. Ne? Müssen wir immer wieder auffüllen. Also auch da wird es Möglichkeiten geben wahrscheinlich. Und, ja, nur das Problem ist halt, dass wir, wenn wir hier wirklich, wenn das, was die Leute hier behaupten, auch funktioniert, nämlich dass du damit halt praktisch den Abfall der konventionellen Kraftwerke verwerten kannst und dabei auch noch die Halbwertszeit der dahinterher zu entlagernden Isotope um ein Vielfaches senkst, dass die nur noch für 300 Jahre gelagert werden müssen, nur. Aber ja. Ja, das ist beispielsweise ja auch der Grund, warum das Patent hier eingeblendet ist und nicht irgendwas anderes. Weil das ist das Patent. Das ist auf alle Arten und Weisen überprüft worden, die man sich denken kann. Ja, also wer daran zweifelt, der bitte sehr. Viel Spaß bei der Argumentation. Weil es hört sich zu gut, um wahr zu sein an, aber das ist nun mal der Punkt. Wir reden hier über die Atomkrafttechnologie, die wir hier benutzen, und da reden wir über Sachen, die in den 60er Jahren. 60er Jahren, ja, hallo, 70 Jahre. Ja, ehrlich. Das ist die Technologie, die im Kopf der Leute schwebt. Wir verkaufen ja auch U-Boote, die nuklear betrieben sind teilweise, halt, aber nicht Kernkraft, sondern Brennstoffzellentechnik und so weiter und so fort. Die Technik ist nicht stehen geblieben, aber sie ist in Deutschland stehen geblieben, was halt industrielle Großkraftwerke angeht. Und ich hatte ja auch gelesen, Mercedes bringt jetzt bald einen Bus raus, Hybrid, Elektro- und Brennstoffzelle. Ja. Ja, in den LKWs machen sie es auch schon teilweise so. Also großen Akku und große Brennstoffzelle so ungefähr. Man muss den Akku immer voll halten. So. Also, ja, haben Sinn. Eine kleine E-Meldung, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Im Endeffekt gab es jetzt ein Volksbegehren in Brüssel, dass halt aufgrund von nicht klaren Parametern bei der Signalstärke von 5G-Antennen, dass es deswegen jetzt nochmal neu überprüft werden muss, bevor es in Einsatz geht. Und es geht im Endeffekt um gewisse, ich drücke es jetzt total blödsinnig aus, man hat gewisse zusammengeschaltete Antennen und die Antennen werden gebündelt und dadurch wird die Strahlungsstärke so stark, dass sie über gewisse Sicherheitswerte hinausgeht. So, und das war ein System, was die so in Brüssel installieren wollten, um gewisse Reichweitenabdeckungen zu erreichen, und das kann jetzt so nicht gemacht werden. Deswegen habe ich ja ich weise immer wieder darauf hin, dass 5G halt wirklich ein sehr komplexes Thema ist, wo es ja auch sehr viele Ausnahmegenehmigungen gibt, ja, gerade bei den Zulassungsbereichen. Ich erinnere an das Zitat von dem zuständigen Minister, der gesagt hat, ja, die Vorsorgepflicht gilt für alles, aber für 5G haben wir sie derzeit ausgesetzt. Ja, und ja, interessant. Ich bin wirklich gespannt, wie es weiterläuft mit der Umsetzung. Bin wirklich gespannt, was da noch passiert, weil reibungslos klappen tut's nicht. Das ist schon mal klar. Und es gibt ja auch ich meine, jetzt gerade gibt es auch eine Diskussion, ja, darf China hier 5G-Technologie in Deutschland installieren und in anderen europäischen Staaten? Weil die Amerikaner halt sagen, ja, das wird zur Spionage benutzt mit der Netzwerktechnik und so weiter und so fort. Kann man so oder so sehen. Die Chinesen bauen ja wohl auch erstmal auf einen etwas niedriger Frequenzbereich, um den Standard zu nutzen. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Ja, irgendwelche Interessen stecken aber dahinter, dass das so massiv durchgedrückt werden soll, ne? Das sind doch gar nicht so scharf drauf unbedingt, oder? So, die Überschrift ist etwas irreführend, ja. Wobei man eine viel bessere Überschrift nehmen könnte. Und zwar, ja, mehr oder weniger der Prokurist der amerikanischen Umweltbehörde. Um den geht's. Nicht ein Klimawandel-Experte, sondern quasi mehr oder weniger einer der Chefs der amerikanischen Klimaschutzbehörde. ja, der hat über... Der, es ist wirklich... Man sollte sich die Sache durchlesen, weil es wirklich lustig ist. Ich fasse es jetzt mal kurz zusammen. Im Endeffekt geht es darum, dass der Herr keine Lust hatte zu arbeiten. Und dann hat er sich die Story überlegt, dass er von der CIA angeworben wurde und für die CIA auf Geheimmissionen geht. Und das hat er quasi als Entschuldigung bei der Arbeit vorgebracht, warum er nicht gearbeitet hat. Und das wurde akzeptiert. Und das hat er halt ab und zu mal so gemacht, zwischendurch. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann war das, 2011? Ja, genau, da steht es auch gerade eingeblendet. Wo es dann auch im Endeffekt aufgefallen ist, war 2011 hat er einfach, ab 2011 hat er gesagt, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts für 18 Monate und das ist dann doch aufgefallen. Ja, und ja, der ist jetzt verurteilt worden wegen verschiedenen Anklagepunkten, Amtsmissbrauch und Falschaussage und. Ja. Arbeitsverweigerung. Genau, Arbeitsverweigerung. Und ja, einfach ein, ja, einfach eine klasse Geschichte, einfach der, wie gesagt, cooler Typ. Der Umweltbehörde in Amerika. Weißt du, der, anstatt zu arbeiten, oh ja, ich mach mal nix. Was hat er gemacht in der Zwischenzeit? Ja, er hat eine Workout-Routine hat er angenommen, hat sich fit gemacht und spazieren gegangen. So, ja, ist natürlich geständig und es tut ihm alles leid und ja. Cooler Typ. Ach, das ist Teil von, ich weiß nicht, es kommen immer mehr solche Sachen jetzt raus. Es gibt ja auch den Begriff von Operation Hurricane. Ne, warte, Operation Boomerang, Hurricane Boomerang. Ja, wunderbar. Weiter so. Drain the Swamp. So. Ja. Ich weiß nicht. Wer war's? Ich weiß auch nicht. Dann also, ich war das. Aber sorry, ich meinte natürlich Crossfire Boomerang, natürlich. Aber gut. Betriebsrat unerwünscht. Bio-Lebensmittelketten sind auf Wachstumskurs. Man wirbt mit Nachhaltigkeit und Fairness. Ja. Nur Betriebsräte sind in der Branche gar nicht gern gesehen. Ja, damit ist an sich schon alles gesagt. Einerseits spielt es natürlich eine Rolle, dass die... wie soll ich sagen? Es gibt halt viele, viele Unternehmensformen, die mit Betriebsräten nicht mehr profitabel sind. Ja? Stichwort Startups. Ja? Und Subunternehmen. Subunternehmen werden ja auch oftmals gegründet, um irgendwelche Arbeitnehmerrechte zu umgehen. Weil wenn man die Arbeitnehmerrechte einmal hat, dann ist es schwierig, die als Unternehmen loszuwerden. Ja, das Ich weiß nicht, ich hatte einen anderen Artikel zur SAP eingereicht, da hat das eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt reingeschafft hat, weil es eben so ist, wenn große Konzerne Leute entlassen mit Abfindungen und Pensionsansprüchen und so weiter und so fort, dann ist das buchhalterisch für die immer sehr schwer zu verkraften, wenn sie gerade nicht sehr gewinnen, wenn der Gewinn gerade nicht so sprudelt. Und ja, deswegen wollen halt viele Unternehmen es alleine aus dem Grund nicht zu diesem Punkt kommen lassen. In Amerika sehen wir ja auch den Trend gerade, dass sehr viele Unternehmen, die gerade auch, ich sag jetzt mal, mit dem Virtual Signaling nicht so viel hinterm Berg halten, auch anfangen, Betriebsräte zu gründen, ja, also Arbeitnehmerrechte zu fordern, ja, und dann gefeuert werden oder dann der Betrieb auf einmal nicht mehr profitabel ist und geschlossen werden muss. Und Stapel, mach doch mal dein Mikrofon zu, weil der Mars schreit hier, dass du echost. Kein Meter. Und, danke. Ja, und in Bio-Lebensmittel ist ja auch so eine Virtual Signaling-Branche, wo die total überteuerten Stuff anbieten. Gut, wer dran glaubt, bitte sehr. Ich will ja auch niemandem seine Lebensmittel vermiesen, aber vorne einen auf positiv machen und hintenrum Arbeitnehmerrechte unterlaufen. Ja. Delicious. Was sagt ihr dazu? Ja, aber ich kenne es halt nicht anders aus so, gerade im Einzelhandel. Ja, so nach dem Motto, alle Firmen, die nicht älter sind als 30 Jahre, haben sowieso keinen Betriebsrat. Das ist auch mein Eindruck ungefähr, ja. Also irgendwie, das ist inzwischen ein bisschen zahnloser Tiger, gerade für Leute, die in kleineren Unternehmen arbeiten. Ich habe da ja auch mal im Hardware. Ja, ist so eine Sache, ne? So. Wenn man sich dauerhaft in so einer Branche organisiert, dann hat das auch schon Auswirkungen, nicht mehr auch auf den Lohn und so. Aber es ist natürlich ein langer Weg bis dahin überhaupt erstmal. Und dann hast du so Firmen, wo die Fluktuation total hoch ist und dann andere Leute. Wie soll man da auch an einem Strang ziehen? Wir haben nicht mal einen Betriebsrat bei uns bei der Kirche, weil wir halt ein Tendenzbetrieb sind, ne? Ja, ihr das dürft nur eine Mitarbeitervertretung haben. Richtig, und die darf nichts. Genau. Das hat mein Arbeitgeber im Hardware-Geschäft damals auch so gemacht. Der hat eine Mitarbeitervertretung durchgedrückt. Und weil da gibt es halt irgendwie ein Schlupfloch. Wenn die Mitarbeiter damit zufrieden sind, dann ist das auch okay. Super. So, Stapel, hier haben wir nochmal die verlorene Mitte, feindselige Zustände. Das ist ja die Studie, über die wir vorhin schon mal geredet haben. Aber du bist ja jetzt dabei, deswegen. Ja, was habt ihr denn alles schon gesagt? Ja, tatsächlich gar nicht so viel. Wir sind mehr auf die Reaktion eingegangen, dass es grundsätzlich blödsinnig ist und dass die wissenschaftlichen Maßstäbe nicht ordentlich umgesetzt wurden. Relativ allgemein. Ja, viel mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich habe einen längeren Thread auf Twitter gemacht, wo ich das alles mal oder bis zum gewissen Punkt durchexerziert habe. Die Sache ist, die haben eine ziemlich kleine Vergleichsgruppe, also nicht mal, ich glaube rund 2000 Leute, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele da waren, aber für Deutschland auf jeden Fall nicht repräsentativ. Die haben sie aber zufällig, also wirklich zufällig erwählt mittels Telefonnummern, Generator, bla. Bitte was? Ja. Und irgendjemand echot, glaube ich, gerade. Also vorhin der Preis, glaube ich, geechot. Ja, ich höre nichts jedenfalls. Ja, egal. Auf jeden Fall diese, also weil die diesen Telefonnummerngenerator da genommen haben und dann die letzte Person, die Geburtstag hatte, genommen haben, aus da, wo sie angerufen haben, haben die halt tatsächlich relativ gut zufällig generiert, wen sie da befragt haben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Allerdings ist dann der Nachteil, dass die Leute halt persönlich am Telefon befragt haben. Und da gibt es ein Phänomen, dass man seine Antworten bei so einer direkten Befragung dann anpasst so ein bisschen. Aber würde das nicht bedeuten, dass wir alle noch viel mehr Nazi sind in der Mitte? Ja, könnte man annehmen. Die Sache ist, die wollten halt ja herausfinden, was die Leute wirklich denken. Und mit diesem Effekt, diesem Satisfying-Effekt, den sie da jetzt nicht ausgeschlossen haben, haben sie halt nicht das ermittelt, was sie ermitteln wollten. Also konnten sie nicht. Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist zu groß, sage ich mal. Ja. Also von der Methodik zufällig auswählen her, gut, hat den Nachteil mit reingebracht, dass das, was sie nachfragen wollten, sie nicht verlässlich nachfragen konnten. Ja, dann haben die, also darauf sind die dann sogar eingegangen, ne, dass es diesen Effekt gibt und haben dann gesagt, ja, aber das ändert ja nichts im Prinzip. Und da habe ich mir nur gedacht, das ist die dümmste Sache, die man dazu hätte sagen können. Das steht auf Seite 57, glaube ich, in der Studie. So, und gucken. 51. Da steht dann drin, Moment, die Antworten, die durch diese unterschiedlichen Methoden gewonnen werden, sind nicht wahrer oder weniger wahr, sondern spiegeln wider, dass Einstellungen immer auch von der sozialen Situation mitbestimmt werden, in der sie erhoben werden. Und da habe ich mir nur gedacht, Leute, wenn ihr herausfinden wollt, was die Leute wirklich denken, dann ist es ziemlich blöd, eine Methode anzuwenden, die ja eben nicht das hervorbringt, was sie wirklich denken. Ja, dann gibt es da einen Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und da haben die dann jeweils zwei Aussagen gemacht und dann konnte man dann halt erzählen, also in einer Skala von 1 bis 5 ankreuzen, ob man gar nicht zustimmt oder total zustimmt. Diese Aussagen waren aber negativ getroffen. Da gibt es den sogenannten Priming-Effekt. Der ist relativ bekannt. Interessanterweise sogar meine Mutter, die überhaupt nichts mit Psychologie am Kopf hat, kannte diesen Effekt. Und wenn man als Wissenschaftler den nicht berücksichtigt, also als Psychologe oder Sozialwissenschaftler oder so, das ist schon, also entweder ist man ungebildet in seinem Fach oder das war Absicht, dass man das nicht berücksichtigt. Die haben den nicht mal besprochen in ihrer Studie. Priming-Effekt ist halt, dass man durch gewisse Fragestellungen, gewisses Wording die Leute in eine gewisse Richtung bringt. Notched, sagt man dazu auch. Also nudging in eine gewisse Richtung. Ja, und das ist halt, die haben halt keine Gegenprobe oder so gemacht, also keine positiven Aussagen zum Beispiel über dieselben Gruppen getroffen. Und deshalb ist dieser Bereich zusätzlich zu dem anderen Effekt halt ja wissenschaftlich einfach überhaupt nicht tragbar. Also nicht schlicht und ergreifend gar nicht belastbar. Und da zieht sich durch die gesamte Studie durch. Die haben dann zwischendurch haben die noch eine Methoden. Änderungen gemacht, weil es ja eine fortlaufende Studie, die halt schon mehrfach stattgefunden hat und so, dass man eine Entwicklung erkennen kann, was ja an sich ganz gut ist, aber da muss man halt die Methode beibehalten. Die haben sie zwischendurch geändert. Da haben sie einmal in einem Bereich von 4 möglichen Antwortmöglichkeiten, haben sie zur Hälfte beibehalten und bei der anderen Hälfte haben sie 5. Über das Ding hatten wir vorhin schon gesprochen, also mit den verschiedenen Items und der Vermischung von dem neutralen Bereich dann praktisch. Ja genau. Und ist da noch irgendwas Wichtiges, was ich noch sagen wollte? Habt ihr über die Asylfragen gesprochen? Über die beiden Aussagen zu Asyl? Ja. Aus der Studie? Ja. Wir haben sie vorgestellt, die beiden Fragen, die gestellt vielleicht wurden. Kannst du ja noch was dazu sagen. Vielleicht können wir ja auch hier in dem Ding runterscrollen, wo die Fragen stehen. Dann sind wir so auch direkt. Ja, ich bin hier nicht alle komplett durchgegangen. Wo sind denn die Fragen an sich? Ja, das sind eigentlich nur so Aussagen. Bei dem Asyl war das, glaube ich... Der großzügige Staat und... Genau, der großzügige Staat. Genau, und die meisten werden gar nicht verfolgt. Der großzügige Staat, also ein Rechtsstaat, sollte alle gleich behandeln nach einem gewissen System. Von daher... ich weiß nicht, ob pro Rechtsstaat sein jetzt rechtsradikal ist oder so, keine Ahnung. ob das jetzt, weiß ich nicht, das sind ja nun mal Mittel, die dann auch zur Verfügung gestellt werden müssen für Hilfsbedürftige. Ja, wenn der Staat jedem einfach Asyl gibt, der sagt Asyl, wäre natürlich blöd. So, ne? Also ich meine, dann würden die Hilfsmittel rausgepulvert werden und irgendwann ist nichts mehr da, so ungefähr. Also ist ja natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber letztendlich sollten Hilfsmittel da ankommen, wo sie auch gebraucht werden, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das eine menschenfeindliche Einstellung ist und auch keine asylfeindliche Einstellung, weil ich halte das Menschenrecht auf Asyl für schon ziemlich wichtig. So. Also das ist meine persönliche Einstellung. Auch nicht. Ich glaube, es ist einfach so, ich hatte vorhin schon was dazu gesagt, darum wiederhole ich es nochmal. Bei dieser Frage der Großzügigkeit, es wird halt total unterschiedlich interpretiert und vom reinen Wortlaut her könnte man auch eine Interpretation zulassen. Nur die Leute verstehen es ja unterschiedlich. Die verstehen halt, wie du es gesagt hast, hier, wir haben eine Formalität, davon wird nicht abgewichen. Großzügigkeit würde heißen, so, ne, ich hatte das Beispiel. Mehr als eigentlich das Anrecht. Ich hatte das Beispiel gebracht, man hat eine Verlängerung und dann, man hat eine Frist und dann sagt man, okay, du hast nochmal eine zweiwöchige Verlängerung. Im Rahmen der Entscheidungskompetenz großzügig. Das, ja. So interpretiere ich das an sich. Nur die meisten Leute würden es ja so nicht verstehen. Richtig, ja, schön. Die meisten Leute würden ja entweder sagen Hardliner oder ja, warum Scheißstaat, warum überhaupt Regeln? Ne? Du hast ja gesagt. Also wenn es um die Verlängerung von Asylanträgen geht und so, da ist ja nochmal wieder eine Sache. Da wäre ich zum Beispiel dafür, sollte der Staat sehr großzügig sein, weil ich habe nämlich so eine Asylanträge schon mal gesehen und mit zwei Leuten auch schon mal ausgefüllt. Und die Dinger sind selbst für Muttersprachler ziemlich schwer zu verstehen. Ja, und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber die Frage ist halt so komisch gestellt, ne, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Priming. Ja, aber guck dir doch bitte die Seite an, die ich gerade eingeblendet habe. Ist da irgendwas, was nicht geprimed ist? Da ist nichts, das sind alles geladene Fragen, also loaded questions. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Wer sagt denn sowas? Außer vielleicht, ja, gibt halt Idioten, aber wie viele gibt es davon? Das ist das, was ich an der keine Nacht zu träumen. Aber das zum Beispiel wäre, Deutschland braucht eine einzige starke Partei. Ja. Die SPD und die CDU wollen beide Volkspartei sein und so ziemlich jede Partei strebt danach, ja, irgendwie doch die absolute Mehrheit zu kriegen, oder nicht? Dann sind sie die einzige starke Partei, die letztendlich die als Volksgruppe, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber ich sag ja, wer sagt sowas? Das ist doch genau eigentlich das Wording. Das Wording ist bescheuert, Entschuldigung, ja, das stimmt. Aber letztendlich streben da ja auch die Parteien nach. Ne? Sie wollen natürlich gerne, sie hätten es natürlich gerne, für alle da zu sein. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Warum ist da dieses Stark drin? Soll das dann nur die ansprechen, die irgendwie daheim sowieso auf der braunen Decke schlafen oder was? Ja, und was heißt Mut? Warum braucht man Mut? Ist es gefährlich? Oder warum braucht man Mut? Warum brauche ich Mut, um ein Gefühl zu haben? Das weiß doch keiner, ob ich ein Gefühl habe. Also, wenn ich es nicht... Richtig. Also, ja. Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland. Ich glaube, ich bin ein Nazi, weil da würde ich voll zustimmen. Natürlich müssen wir unsere Interessen durchsetzen, weil wenn wir das nicht tun, tun es die Chinesen oder die Russen oder die Amis oder... Also ich würde jetzt nicht sagen hart und energisch, aber man sollte schon daran arbeiten, dass die eigenen Interessen durchgesetzt werden. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, auf Teufel komm raus, ne? Aber ja, aber genau daran machen die es wahrscheinlich vom Wording her auch wieder fest. Hart und energisch. Ja. Aber was bedeutet das? Dafür haben wir ein Außenministerium. Das ist im luftleeren Raum, um mal hier ein paar Leute zu triggern. Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zustellen. Okay. Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen. Wer würde? Ich, der ich gefragt werde? Oder die Geschichte? Das ist halt eine Aussage, die vorsetzen und du sollst halt angeben, ob du dem zustimmst oder nicht. Ich meine, das soll ja letztendlich ergeben, ob du eher gen rechts stimmst oder nicht. So, ne? Aber, warum denn? Ja. Aber das ist doch völlig, gerade das Mann ist doch völlig, guck nach Spanien. würde man Franco heute als großen Staatsmann, ja, gibt es Leute, die sehen den als großen Staatsmann an in Spanien. Und so würde es garantiert ohne die Judenverfolgung in Deutschland auch eine gewisse Gruppe geben, die sagt, der Typ ist ein also, weißt du, das ist... Wahrscheinlich sogar mit. Also wahrscheinlich gibt es ja auch jetzt schon Leute, die den als großen ja. Staatsmann sehen. Ja. Aber was soll diese Frage aus... Also würden Sie ohne die Judenvernichtung Hitler heute als großen Staatsmann ansehen? Die Frage würde ich verstehen. Aber diese Feststellung, wie sie da steht, verstehe ich nicht. Die Verbrechen ist, naja, gut, Blödsinn, hat er auch seine guten Seiten. Natürlich hatte der für Leute, die davon profitiert haben, auch seine guten Seiten. Das sind wieder diese Sachen, die Parteibonzen haben gut gelebt. Ja, so, das kommt wieder darauf an, wen fragst du denn da überhaupt? Oder ist das eine Frage? Richtig, ja. Oder die Sache ist, also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, so die meisten, also die Wissenschaftler haben sich wahrscheinlich gedacht, der Nationalsozialismus besteht aus Entfesselung des Zweiten Weltkriegs und Holocaust. Mehr nicht. Ich glaube nicht, dass die an die gesamte gedankliche Ideologie, die dahinter gestanden hat, dass die an das alles gedacht haben, weil da steht ja viel mehr hinter als nur diese, nur in Anführungsstrichen, der Weltkrieg und der Holocaust. Da steckt ja viel mehr hinter. Und wenn du jetzt jemanden hast, der den Holocaust verabscheut, den Zweiten Weltkrieg verabscheut, Nationalsozialismus verabscheut, aber richtig viel Ahnung von dem Thema hat, der wird mit Sicherheit irgendwo sagen können, ja, das war aber eigentlich gar keine so schlechte Sache. Ja, oder also frag doch Menschen, die da ihre Jugend verbracht haben, die dann vielleicht sagen, ja, das war aber trotzdem für mich eine tolle nicht Zeit, ja? Oder, ja, oder wie auch ja. immer, weil das ist ja auch eine Lebensrealität von denen. Die haben ja den Weltkrieg nicht verursacht und die haben auch nicht irgendwie an der Judenvernichtung mitgearbeitet. Ja. Das sind so... Das ja gut, ist, aber es geht da ja schon, glaube ich, weniger um das persönliche Befinden der individuellen Person, als um positive oder gute Seiten dieser Ideologie oder dem, was da, von dem, was daraus entstanden ist. Ja, aber da sind wir wieder an dem Problem von vorher, Interpretation. Da musst du das halt auch ordentlich, dann musst du halt irgendwie nochmal eine Woche länger warten mit dem Befragen und die Sachen hier mal nachklopfen, dass sie auch wirklich was aussagen. Richtig. Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Wer denkt sich sowas? Also gerade den letzten Satz, passen nicht so recht zu uns. Wer denkt sich das aus? Das Schlimme ist, dass der zweite Satz noch mit einer der besseren von dem Ganzen ist, weil da drin steht, mehr als andere Menschen. Mit üblen Tricks. So, sagt zumindest, andere machen das auch. damit gehört der Satz schon zu einem der besseren. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Ja, absolut. Das ist doch unzweifelhaft. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Oh je. Ja, und viel weiter als bis da habe ich auch tatsächlich das ganze Ding nicht durchexerziert, weil da so viele inhaltliche Fehler sind. Also da ist natürlich noch, das ganze Ding ist gegendert, ne? Das ist dann, das ist halt ja echt einer der Sahnehäubchen, finde ich. Ja, das fand ich auch witzig. Männer sind eher rechts und Frauen sind eher dazu bereit, das diktatorisch durchzusetzen. Ja, das stimmt ja, ne? Aber Juden, die Judengeschichten, da fallen Frauen nicht so einfach drauf rein, wie Männer, offensichtlich. Ja. Das ist auch interessant. Mhm. Vielleicht ist ein Konkurrenzdruck mit solchen Leuten oder so, keine Ahnung. Ja. Was mir noch aufgefallen ist beim Lesen, das war so eine allgemeine Sache, dass die sehr viel mit Behauptungen arbeiten. Ne? Also wo die einfach sagen, das ist so und so und so. Nein! Was? Ich meine nur, nein, ernsthaft. Ach, ja, aber halt ohne Belege, ne? Also ganz ohne Belege. Da war irgendwo ein Satz, mal gucken, ob ich den auf die Schnelle noch rausfinde. Da war ein Satz, Rechtsradikalismus ist das Schlimmste für eine Demokratie oder die größte Gefahr für eine Demokratie oder so. Und da muss ich einfach sagen, nee, das stimmt nicht. Totalitarismus oder Autoritarismus ist eine der schlimmsten Sachen für eine Demokratie. Oder ein Krieg? Ja, gut, aber ja, wenn man jetzt mal auf ideologischer Ebene bleibt, aber ja, oder ein Krieg oder so, eher klar. Was ich ja noch ganz witzig finde, ist hier diese Geschichte, ne? Verharmlosung des National- und Sozialismus ist unter hier jungen Edgelords am beliebtesten. Wer hätte es gedacht? 153, sagt der Chat. Dann wollen wir doch mal schauen, was auf der 153 ist. Ja, PDF-Seite oder Dingens-Seite? Ja. Was ist denn ein Unterschied noch? Ich weiß nicht, ob das jetzt hier das ist, was der Zuschauer sehen wollte. Gegensatz zwischen Volk und Elite. Exkludierender Politikansatz, wir gegen die anderen, das Volk. Oh Gott. Natürlich gibt es einen Gegensatz zwischen einer Elite und einer Nicht-Elite. Und ob man die jetzt Volk nennen will oder Bürger oder Citoyens oder was auch immer. Bourgeoisie? Die Bourgeoisie ist ja dann eher die Elite. Aber ich meine, klar gibt es diesen Gegensatz. Nein, das ist der Führer. Diesen Gegensatz gibt es und die einen machen sich halt die Taschen voll auf Kosten der anderen. Das ist so. Jetzt ist der Abel nicht da, jetzt kann ich mal den Marx-Affen richtig raushängen lassen. Der Klassenkampf. Dann gibt es die Politik der Feindbilder, agitatorische Flexibilität, Euro-EU. Man darf nicht gegen mehrere Sachen sein, sonst ist das agitatorische Flexibilität. Wie geil ist das denn? Ah, intersektionaler Feminismus fällt mir da spontan ein. Ja. Könnte auch Weltraumaffen stehen. Euro, EU, Muslime, Flüchtlinge, Multikulturalismus, Feminismus, 68er, das ist doch genau unsere Richtung. Wir sind, oh Gott. Nationalistische Besitzstandswahrung. Politik der Angst, der... Die eine, ich will, dass ihr in Panik geratet. Ja, genau, die, ich wollte gerade sagen, diese Greta von der AfD, die macht mir auch Angst. Ja. Ja, so wie die mal guckt. Das Narrativ der Reinigung, Aufräumen, säubernde Kraft, Politik gegen Volksfeinde. Ja, aufräumen. Ja, was denn? Man sollte in der EU, man sollte in der EU mal richtig aufräumen. Das stimmt schon. Ja. Aber das ist halt, ich meine, wir hatten das ja schon öfter auch, dass es hieß, überhaupt Kritik an Finanzeliten und so sei schon nah am Antisemitismus und solche Sachen. Obwohl es mir völlig egal ist, zu wem der Banker betet, der irgendwie das Bruttosozialprodukt von Uganda verspekuliert. Das ist mir völlig scheißegal, an welchen eingebildeten Kumpel der glaubt. Aber da wird ja auch dann schon unterstellt, man frame das mit den Banken und den Bankern ja nur so, weil man zu feige sei, offen antisemitisch zu sein und so ein Blödsinn. Also kumulative Radikalisierung. Die erfinden auch immer echt die tollsten Sachen, oder? Ja, also das ist schon ein ganz schönes 320 Seiten starkes Machwerk. Ja. Schon mal ein Dankestapel, weil ich habe gemerkt, du hast dich ziemlich durchgewühlt, hast dich direkt rangeschmissen, wo es rauskam. Ja, aber auch wirklich nur bis da, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ey, zieht euch diesen Satz rein. Weltanschaulich lässt sich diese milieuübergreifende rechte Mobilisierung als völkisch-autoritäre Verdichtung des heterogenen rechtspopulistischen Machtblocks charakterisieren. Heiße Luft. Heiße fucking Luft. Danke, Friedrich Ebert Stiftung. Danke. Habt ihr toll gemacht. Alles Nazis außer Mutti. Oh, fuck. Nu. Dann lassen wir die mal hinter uns, die Studie. Oder wolltest du noch was sagen dazu, Stapel? Nee. Außer liest euch die besser nicht durch, ist nicht gut für die Gesundheit. Ja. Und Stapel kennt sich aus. Geht so. Das war der Kleber. Das war der Betriebsrat. Chris ist nächste Woche wieder da, dann geht es professioneller. Ja, Daimler hat gesagt, sie wollen keine Parteispenden mehr abdrücken an die Schutzgeldmafia aus Berlin. Der Koffer ist gut, ja. Ja, weil ich meine, weißt du, ich habe die Mafiosi doch, damit sie mir den Ärger vom Hals halten, nicht damit sie ihn mir machen. Mhm. Und das, da würde ich dann auch nicht mehr zahlen. Ja. Ja, so viel Geld war das ja irgendwie gar nicht, aber scheinbar war das so fest versprochen oder so, ne? Dass jemand sich geärgert hat. Also es klingt ja doch fast, als wenn sie da persönlich angepisst ist wegen. Und das an sich ist ja schon komisch, überhaupt zu kritisieren. Und dann auch, ja. Dann geht der CSU-Typ hin und sagt, sich um Demokratie zu kümmern, ist eine Bürgerpflicht. Was wollt ihr denn noch alles? Wir bezahlen euch doch schon. Was noch? Warum jetzt auch noch? Warum müsst ihr auch noch irgendwo? Oh Gott. Selbstbedienungsladen. Ja, aber man darf nicht gegen die Elite sein, haben wir ja eben gelernt. Sonst ist man ein Rechtspopulist. Also. Deutscher Verfassungsschutz warnt vor Antisemitismus im Islamismus. Who would have thought that? Ich kontrastiere das mal kurz mit dem nächsten Artikel, bevor wir über den hier sprechen. Verfassungsschutz warnt vor wachsender Gefahr durch Rechtsextremisten. Wo ist denn da der Kontrast? Der Islam ist rechter, geht's doch gar nicht mehr. Hier steht aber, Islamismus ist gefährlicher als Rechtsextremismus und Linksextremismus, wenn es um Antisemitismus geht. Nein, doch. Och. Es ist so, ja. Selbst dem Bundesverfassungsschutz fällt es jetzt auf. Und ist auch nur noch schwer unter der Decke zu halten. Ich meine. Ja, jetzt, wo dieser rechtsradikale Maaßen weg ist, da kann man natürlich auch mal sagen, ne? Ja, das wäre ja was, wo der Maaßen sich gefreut hätte, hätte das verkünden dürfen. Ich frage mich, wie viele den jetzt zurückhaben wollen. Der Blick der Behörde in den Mittleren und Nahen Osten nach Afrika zeigt, schon Kinder wachsen dort ganz selbstverständlich mit einem alltäglichen Antisemitismus auf. Zwar sei nicht jeder Muslim aus solchen Ländern automatisch ein bewusster Antisemit, aber es schlummere in ihm und könnte bei ungünstiger Sozialprognose jederzeit ausbrechen. Hört sich nach toxischer Muslimität an und einen Ansatzpunkt für eine islamistische Radikalisierung darstellen. Weil der Antisemitismus so vertraut wirke, sei ein probates Mittel bei der Anwerbung geworden. Ich frage mich, ob dann in dem rechtsradikalen Artikel dann steht, dass die Leute mit Sarotti-Mohren angelockt werden oder mit Zigeunerschnitzeln. Ja, weil das ist ja so eine. Das ist nicht jeder Deutsche ein Rassist, aber das schlummert dann in ihm und kann bei uns. Oder mit Rasterlocken. Ja, ich hatte den Artikel eigentlich nur so als Begleitwerk eingereicht, zusammen mit der Studie vom Bundesverfassungsschutz. Aber die verlinken wir dann einfach später. Ich meine, das einzige Interessante daran fand ich, dass es einfach mal eine Übersicht ist über die islamischen Verbände, Vereine, die halt in Deutschland tätig sind und was die für Verbindungen mit ausländischen anderen Organisationen haben, die man so aus den Nachrichten kennt. Ja, und ich erwähne jetzt einfach nur mal die Muslimbruderschaft als eine Sache und einfach mal selber angucken, das ist, würde ich sagen, sollte zur Allgemeinbildung eigentlich mittlerweile gehören. Und dass da irgendwie zu pauschal irgendwas ausgesagt wurde über irgendwen, meine Güte, es ist ein Geheimdienstreport, was soll man erwarten? Ja. Und wie gesagt, hier haben wir die andere Seite der Medaille. Die gewaltbereiten Rechtsextremisten in Deutschland werden immer gefährlicher. Wer hat den eingereicht? Ich hatte von mir. Ich hatte gedacht, das ist jetzt, setzen Sie noch einen drauf, so ungefähr. Aber scheinbar haben Sie da tatsächlich. Ja, so nach dem Motto festgestellt, es gibt viele Leute, die sich geistig radikalisieren und die man gar nicht irgendwie in einer Gruppe zuordnen kann oder so. Das heißt, wie soll man sagen, es ist ein bisschen wie bei den Islamisten oder so. Die Zellen, die da angeblich existieren, sind eben teilweise auch einzelne Leute oder so. Die Radikalisierung würde sozusagen zunehmen in Richtung dieser Rechtsextremismus-Geschichten. Und da würden auch zunehmend so Sachen zugehören, wie dass die Leute eben sich Waffen besorgen und so. Und ist eben nicht nur populistisch sozusagen, wie das mit der Studie war, sondern es ist ein bisschen extremer. Aber wie gesagt, eben auch besonders deswegen schlecht sozusagen zu kontrollieren. Man müsste vielleicht irgendwie, wenn dann mal politisch gegenarbeiten, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Ja, aber das ist halt auch wieder in so einer Zeit der Angst, wie wir sie jetzt aus vielen Richtungen erleben, dann in so einer Zeit wachsen die halt extremistische Strömungen. Und zwar nicht nur rechts, sondern links und islamistisch und was auch immer. Aber ja, es gibt leider eine Polarisierung an allen Ecken und Enden. Und auch von der Gegenseite, gerade die Bertelsmann-Studie möchte ich nochmal im Hinterkopf rufen, die Polarisierung, die Extremisierung auf der einen Seite oder auf mehreren Seiten und die normalen Leute, was machen die? Die gehen nicht, die versuchen nicht irgendwie mäßigend einzuwirken, sondern sie schließen sich zusammen und bilden absichtlich einen Gegenpol. Ja, und das als Policy. Ja, das natürlich. Ich finde es sehr schade, dass hier diese vertrauliche Analyse des Bundesamts für Verfassungsschutz nicht zugänglich ist. Ja, die liegt nur der Welt am Sonntag vor, wahrscheinlich hinter einer Paywall, der Artikel von denen auch nochmal. Also ich finde sowas, es ist wirklich frustrierend, sowas. Ja, entweder hat man die Studie, so wie wir jetzt gerade, wie gesagt, wir verlinken sie, wir haben sie jetzt nicht eingeblendet gehabt, ja, aber entweder hat man die Studie und dann kann man drüber reden, ja, oder nicht. Und sowas, das ist Hörensagen. Ja, was ist das? Das ist kein Journalismus. Ah, da haben wir sie. Antisemitismus im Islamismus. Also entweder kann man einfach mal sich das Inhaltsverzeichnis angucken, da sieht man die verschiedenen die verschiedenen Strömungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die hier noch mal, auf die hier nochmal eingegangen wird. Und auf andere wird auch noch eingegangen. Ja, und als Fazit wird im Endeffekt gesagt, so, um eine Vorstellung vom Ausmaß und den Erscheinungsformen antisemitischer Propaganda und Ereignisse im islamischen Milieu in Deutschland zu erhalten, erfasst das Bundesamt für Verfassungsschutz seit Ende 2015, ja, also erst seit ein paar Jahren, diejenigen antisemitischen Ereignisse mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund, die den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder im Zuge ihrer Arbeit bekannt werden. Also es sind nicht mal alle, ja. Voraussetzung für die Registrierung eines Ereignisses ist zum einen, dass Personen oder Einrichtungen geschädigt wurden, die erkennbar der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehören. Zum anderen muss zumindest die Vermutung bestehen, dass der Urheber des Ereignisses islamistisches Gedankengut vertritt und dass dies ausschlaggebend für Herbeiführung des Ereignisses war. Es wird ja oftmals die Kritik geäußert, da hake ich jetzt kurz ein, dass wenn nicht bekannt ist, wer der Täter war, dass es dann automatisch einer gewissen Gruppe zugeordnet wird. Die einen sagen dem rechten Milieu, die anderen sagen dem muslimischen Milieu. Gut, hier werden die Kriterien mal geäußert. Die Erfassung dieser Vorkommnisse belegt, dass antisemitische Ereignisse mit islamistischem Hintergrund in Deutschland keine Seltenheit sind. Allein für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2017 wurden mehr als 100 Vorkommnisse registriert, deren Spannbreite von antizionistischen Predigten über antisemitische Graffiti bis hin zu verbalen und körperlichen Attacken gegen alte Personen reicht. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei lediglich um die sprichwörtliche Spitze des Eisberges. Gewalttätige Ereignisse wurden bislang nur in geringem Umfang registriert. Ja, zum Glück. Wir erinnern uns ja noch an diese Sache mit dem YouTuber in Berlin, der ein Video da gemacht hat, ne, und sowas. Schon Einzelfälle verdeutlichen jedoch, dass die ideologische Radikalisierung von Menschen und die Aufstachelung zu Hass und Gewalt durch antisemitisches Gedankengut den Nährboden für gewalttätige Eskalationen bilden. Bemerkenswert ist zudem, dass zahlreiche Vorkommnisse durch Einzelpersonen verursacht wurden, bei denen bislang keine Hinweise auf eine Verbindung zum organisierten Islamismus vorhanden waren. Das ist schon mal gut. So wurde beispielsweise im April 2016 eine Frau in Berlin von zwei arabischstämmigen Männern auf ihren Kettenanhänger in Form der Umrisse des Landes Israel angesprochen. Die beiden Männer beschimpften sie daraufhin, unter anderem mit den Worten, das wiederhole ich jetzt nicht, das wiederhole ich auch nicht. So, solche Ereignisse legen den Schluss nahe, dass das vom Islamisten verbreitete antisemitische Gedankengut zunehmend auch in muslimischen Gesellschaftsgruppen außerhalb islamistischer Organisationen anzutreffen ist. Ach, die interpretieren das andersrum, okay. Ob es sich hierbei um eine dauerhafte Erscheinung, möglicherweise sogar um einen anhaltenden Trend handelt, bleibt abzuwarten. Unabhängig von der Perspektive bleibt jedoch festzuhalten, dass das von islamistischen Gruppierungen und Einzelpersonen verbreitete antisemitische Gedankengut schon heute eine erhebliche Herausforderung für das friedliche und tolerante Zusammenleben in Deutschland darstellt. Der aktiven Auseinandersetzung mit solchem Gedankengut wird in den nächsten Jahren eine wachsende Bedeutung zukommen. Dies gilt nicht zuletzt im Hinblick auf die Bemühungen um eine erfolgreiche Integration von muslimischer Immigranten und Flüchtlingen. Zitat Ende. Ja. Das nur noch mal zur Anti... So, und das kann man sehen, das kann man bewerten. Also ich habe jetzt das Fazit quasi vorgelesen. Sorry, das war etwas länger, als ich dachte. Und ja, was die andere Studie angeht, da möchte ich bitte auch das sehen und nicht irgendein vertrauliches Gutachten, Auszüge daraus hinter einer Paywall. Ja, super. Ja, das hatte ich auch eingereicht, und zwar ja, berichtet hier, weiß ich gar nicht, wer es ist, darüber, dass eben die Asylanträge von Syrern auf Eis liegen. Ich weiß nicht genau, ob es damit zu tun hat, dass der Krieg da doch jetzt auch zu Ende gehen soll. Ich glaube, ja. Also die werden auf jeden Fall momentan nicht angenommen, mehr beziehungsweise nicht entschieden, weil eben die wieder zurück nach Syrien sollen. Also auch die Leute, die jetzt Asyl bekommen haben, das ist eben dieser Subsidiarschutz, oder das heißt, glaube ich, dann während Kriegszeiten, die sollen dann alle wieder nach Hause. Zumindest für verschiedene Bereiche in Syrien ist da schon ja, Entwarnung gegeben worden, sozusagen, dass da wieder zurückgereist werden kann. Und das, denke ich, wird dann auch so gut wie oder die Leute dann auch wollen, demnächst passieren. Ne? Ja, das ist ja das, was viele auch irgendwie verwechseln oder nicht verstehen, dass Bürgerkrieg eben kein Asylgrund ist. Ja. Das ist ja auch das, womit die Medien schön Camouflage gespielt haben. Ja. Dass in der Genfer Konvention ganz klar steht, Bürgerkriegsflüchtlinge sind keine, also haben keinen Asylgrund. Die bekommen subsidiären Schutz. Ja. Die IB hat ja da auch so eine Aktion in Berlin gefahren, wo sie Plakate aufgehängt haben an so diesen beleuchteten Plakatständern. Hier, Syrer, fahrt nach Hause, euer Land braucht euch und so. Ja, es gab aber auch schon irgendwie Meldungen, dass da von sich aus die Leute die Rückreise angetreten haben, was sie nicht ausreißen durften eigentlich vom Amt aus. Okay. Also von hier aus wieder geflüchtet sind nach Hause so ungefähr. Es will auch nicht jeder bleiben halt, ne? Nee, ich denke, also ich denke auch, dass viele dabei sind, die sagen, ja, ist gut, dass wir hier dem Krieg entkommen sind, aber leben möchte ich doch in, keine Ahnung, wie die Orte da heißen, Damaskus oder Aleppo. Wenn man zynisch sagen will, dann sind ja nach einem Krieg auch wieder Chancen da, ne? Ja, gut. Wird auf jeden Fall. Ich meine, für Leute, die halt gegen Assad waren, für die könnte dann eher eine Asylgeschichte, Leute, die mit politischer Verfolgung da unten zu rechnen haben, die könnten dann halt durchaus Asylgrund haben. Muss man auch sehen. Ja, hier. Da blicke ich immer noch nicht so ganz durch, Preis, bei dieser ganzen Geschichte. Ja, das ist eine Sache. Also es geht um die, ja, um die Nxivim-Sekte in Amerika. Ist schwierig auszusprechen. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Ist mir auch egal. Worum geht's erstmal? Dieses Nxivim ist im Endeffekt eine Multilevel-Marketing-Firma gewesen in Amerika. Und die hat halt mit sehr vielen bekannten Schauspielern, Produzenten, Künstlern, Veranstaltungs-, Eventmanagern, was auch immer, halt in dieser Szene war das Ganze beheimatet. Und ja, die haben, ja, wie man das jetzt halt sieht, es ist im Endeffekt ein riesiges Netzwerk an Korruption, Menschenhandel, Versklavung, Sex, Handel, Prostitution, Bestechung, Blackmail, also Erpressung, also ja. Religiöse Kulthandlungen, Freiheitsberaubung, bla bla bla bla bla, ganz viele andere. Und das Sachen alles auch. In der Sekte. In der Sekte. Nein, doch, oh. Ja, aber wie gesagt, so eine Sekte ist halt mehr so eine Zuschreibung, weil sie haben halt sektenhaftes Verhalten an den Tag gelegt. Auf dem Papier ist es halt eine Multi-Marketing-Media-Agentur. Ja, also eine Werbefirma quasi im weitesten Sinne. Multi-Level-Marketing betreiben die oder machen die Werbung? Ja, also wie gesagt, das darum geht es ja nicht. Also es ist, ja, die ganzen Details jetzt rauszukehren, es ist mehr oder weniger ein Hinweis, dass dieses Thema nicht in der Tagesschau oder breiträumiger irgendwie Beachtung findet, es ist mal ein Artikel bei Spiegel gelandet und sowas, nur das ist ein riesiger, ekelhafter Skandal, aber es ist halt wirklich sehr ekelhaft. Ja, und es sind sehr viele Namen, die bekannt sind, ja, sogar irgendwelchen ProSieben-Normis, sage ich jetzt mal. Ja, und es ist wirklich, die Details sind halt verstörend, weil es geht halt um Sachen wie, da sind halt ein Beispiel von sehr vielen, weißt du, da hast du halt junge Mädels, die irgendwie nach Kalifornien kommen, weil die Models werden wollen oder ins Filmgeschäft kommen wollen oder was auch immer. Und die suchen dann irgendwie Kontakt zu irgendwelchen Leuten und werden dann von so Nick-Sieben-Leuten halt angesprochen. So, hey, yo, hier Modelagentur. Ja, gut, da denken viele Leute jetzt vielleicht direkt an die Casting-Couch. Ja, das ist schon mal einerseits richtig, ja, Haken Nummer eins, ja. Aber nicht nur die Casting-Couch, sondern wenn man die Leute erstmal kennt, ja, dann kommt man in diese Gruppe rein und dann will man die Loyalität zeigen und dann macht man sich nicht ein Tattoo, sondern dann kriegt man quasi so ein Branding. Ja, und dann hat man ein Branding bekommen, dann war man ein Teil des einen Harems oder ein Teil des anderen Harems. Ja, da gab es halt so zwei Leute, der eine Bronzeman, der gerade gestorben ist, und die Frau Bronzeman, die jetzt gerade hier eingeblendet ist, ja. Alle haben übrigens alles gestanden. Ja, also das, alles, was ich jetzt hier sage, ist einfach ekelhaft und ich kann die ganzen Details gar nicht aufzählen. Und guckt euch das an, und es ist wirklich schlimm, dass darüber in Deutschland nicht berichtet wird, weil das ist so ein krasser Skandal. So ein krasser Skandal, ist unglaublich. Gerade in Zeiten von MeToo sollte man meinen, dass das gesagt wird, oder? Ja, da ist wirklich alles drin. Ja, Leute in Keller geschossen, in Käfigen gehalten, alles Mögliche und ja, wirklich. Egal welchen Engel du hast, Pädophilie, alles dabei, alles. Alles. Ja, und natürlich auch politische Verwicklungen. Sag ich mal. Ne? Crossfire. So. Boomerang. Weiter geht's mit Crossfire. Boomerang. Ja, die Bürgermeisterin von Baltimore ist geflohen. Weil es halt eine Untersuchung gibt in verschiedene Gesetzesbrüche, unter anderem halt, ja, dass sie Steuern hinterzogen hat und Gelder veruntreut hat und ja. Und jetzt ist sie weg, oder was? Was soll man sagen? Im Moment passieren halt sehr viele Dinge, wo man sich halt sagt, okay. Okay. Wir wissen. Und ich meine, ich will da jetzt gar nicht so drauf rumreiten, aber wir haben es ja auch mit der Frau Pugh auch mit einer sehr progressiven Persönlichkeit zu tun. Ja, die auch ganz gerne mal mit der moralischen Keule ausgeteilt hat. Naja. Passiert im Moment sehr viel. Ja, und der nächste Artikel, da will ich auch noch kurz drauf eingehen. Das ist dann auch, glaube ich, das letzte zu Crossfire Boomerang. Und zwar gibt es so einige Passagen in dem Müller-Bericht, wo es so um Russland geht. Ja, und ich meine, das ist alles eine sehr große Konstruktion in dieser ganzen Sache. Aber dabei sind halt so andere Sachen rausgekommen. Unter anderem wurde halt spekuliert, gut, wenn Russland dem Donald Trump etwas angeboten hätte über die politische Gegenseite, was könnte das denn sein? Und da gab es halt eine Untersuchung in Amerika drüber und dabei ist halt rausgekommen, dass halt mehrere offizielle Vermutungen oder Ermittlungen dahingehend hatten aus der Vergangenheit, dass halt während Bill Clinton Präsident war, ja, dass er da halt quasi auch ausspioniert wurde von Russland und dass es sein könnte, dass es halt Tonaufnahmen von, ich sag jetzt mal, Gesprächen zwischen Bill Clinton und Monica Lewinsky gibt, Telefongespräche, aufgezeichnete Telefongespräche, und dass das eine Sache sein könnte, die in Russland dem Donald Trump hätte angeboten werden können. Ich meine, ihm wurde im Endeffekt nichts angeboten und das ist ja alles rausgekommen, nur es wurde halt spekuliert, was hätte es denn sein können? Haben unsere Geheimdienste irgendwelche Erkenntnisse darüber? So, und dabei ist halt rausgekommen, so, ja, also, ne, da war mal was, das könnte was sein. Wir hatten damals die Vermutung, dass sie das hatten und vielleicht hätte das sein können und ja. Ja, aber schöner selbst, Boomerang. Selbst der Trump wäre ja blöde gewesen, wenn man ihm das angeboten hätte und er zugebissen hätte, weil das hätte eher, glaube ich, noch Leute auf Hillarys Seite getrieben. Sowas offensichtlich hintenrum Besorgtes. Ach, dazu sage ich jetzt gar nichts. Es hätte im unterm Strich nichts geändert. Nee, das denke ich auch nicht. Das ist der Punkt. Ob in die eine oder andere Richtung unterm Strich hätte das nichts verändert. Ja, die Hillary Clinton ist die Hillary Clinton. Ja, alleine, dass man sagt, ja, aufgezeichnete Telefongespräche zwischen dem amtierenden Präsidenten und seiner Praktikantin und die machen Telefonsex. Und die Leute denken, ja, das könnte wahr sein. Ja, ich meine, das spricht doch für sich. Ja, und nochmal, es geht halt wirklich darum, das sind die Aussagen von amerikanischen Geheimdienstleuten, die halt Untersuchungen gemacht haben, halt so nach dem Motto, ja, was könnte das sein? Ja, das hat jetzt, und das steht halt auch in diesem Mueller-Report, ne, der jetzt auch von sehr vielen Leuten durchgearbeitet wird. Finde ich aber lustig. Schöner Boomerang-Effekt. Ne? Schöner Crossfire-Boomerang-Effekt. Ja, hier haben wir einen Artikel vom IMF aus dem Februar. Und zwar, interessant sich das durchzulesen, ist auch kurz, Leseempfehlung. Und im Endeffekt geht es darum, dass der Internationale Währungsfonds sagt, okay, in einem Währungsumfeld von einem Niedrigzinsniveau bei hoher Liquidität und einem Hochzinsniveau bei niedriger Liquidität im internationalen Umfeld, heißt, wir haben beispielsweise null Zinsen, aber andere Länder haben höhere Zinsen, aber haben nicht so den Zugriff auf Refinanzierungsmittel, dass man in so einem Umfeld quasi die Refinanzierungsmittel von den Geldmitteln des täglichen Dienstes vielleicht trennen könnte oder eine zusätzliche Währung einführen zu können, eine Parallelwährung, vielleicht sogar eine elektronische Parallelwährung. Der Vorschlag ist nicht so ganz neu vom IMF, aber ja, die Argumente werden jetzt immer weiter gesammelt. Ja, und das Niedrigzinsniveau, das wir im Moment haben, führt halt zu sehr starken Verwerfungen auf dem Refinanzierungsmarkt. Das hat man jetzt ja die letzten Wochen auch gesehen, dass ziemlich viel im FX-Bereich geschrien wurde und bei langlaufenden Papieren, die neu aufgelegt werden müssen, jetzt einfach, weil die maturieren, dass da halt ziemliche Turbulenzen gab auf den Märkten. Und der IMF meint halt, solche Turbulenzen könnte man abfedern, indem man einfach den Konsum quasi von den Refinanzierungen trennt mit einer Parallelwährung. Ja, vor allem wollen sie das negative Zinsen möglich machen, ne? Das ist doch wohl das Ziel hauptsächlich. Und die Leute haben natürlich Sorge, dass sozusagen dann das Ersparte irgendwie weniger wird auf ihren Konten. Also ich meine, offensichtlich wäre natürlich die Frage, wenn man halt die Konsum, wie diese separate Währung refinanziert wäre, wäre auch mal eine Frage. Aber wenn man den Konsum von den Refinanzierungszinssätzen trennt, dann ist natürlich auch die Frage, wie die Zinssätze dann überhaupt jemals steigen sollen dort. Aber gut, das wäre nur eine Frage von vielen. Aber wie gesagt, im Endeffekt, kurz gesagt, es geht um einen Vorschlag einer Parallelwährung, länderübergreifend, für den täglichen Gebrauch. Am besten in elektronischer Form. Mit ziemlicher Sicherheit geht es darum, den normalen Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und es bei denen weiter zu konzentrieren, bei denen es schon konzentriert ist. Ja, daran wird sich möglicherweise nicht viel ändern, das ist jetzt mal wichtig, ja. Dass man irgendwie ins Negative kommen kann, also was sie beschreiben da in dem Artikel, ist ja so ein Szenario, wo sie eigentlich negative Zinsen haben müssten, dann aber irgendwie im Zweifelsfall Bargeld rausgeben müssen bei Nullzinsen, deswegen können sie da irgendwie nicht drunter, ehrlicherweise sozusagen. Und ja, es ist natürlich, aus der realistische Ansatz an der ganzen Sache ist natürlich Wahnsinn, aber das ist ja nichts Neues. Okay. Ja, seit 2013 sind wir ja in der Twilight Zone, was den Finanzmarkt angeht. Ja, wo die normalen Regeln einfach nicht mehr gelten. Ach ja, was ein Spaß. Ja, hier sehen wir erste Zersetzungserscheinungen bei Amazon. Amazon zieht sich aus China zurück, zumindest aus dem Retail-Markt, Retail-Bereich. Ich glaube, das Business- und Logistikgeschäft, das machen sie zwar noch weiterhin. Aber Rückschlag für Amazon. Sind die vielleicht langsam an die Grenzen des Wachstums gestoßen? Das wäre sehr schade, weil das würde bedeuten, dass sie nur noch ihre Marktdominanzstrategie nur noch intensivieren würden und versuchen würden, halt alle Einzelhändler irgendwie einzuverleiben. Mit einem noch aggressiveren Tempo, wie sie es jetzt schon machen. Ja, mal gucken, was passiert. Ich musste einmal an Pizza Hut und Demolition Man denken. Wo du halt nur noch bei Pizza Hut essen kannst, weil die großen Franchise-Kriege gewonnen haben. Franchise-Kriege, ja, okay. Gut, hier ist ein Artikel, ja, also der ist jetzt eigentlich mehr ums Einstieg ins Thema. Bayer und das Ende der Chemie in Deutschland. Es gab nämlich eine sehr seltsame Sache bei der Hauptversammlung. Und zwar funktioniert das ja im Endeffekt so, dass man bei einer Aktiengesellschaft, bei der Hauptversammlung treffen sich die Aktionäre. Und die Aktionäre sind ja die Eigentümer und die stimmen ja immer ab. Ja, die können aber im täglichen Geschäft nicht abstimmen. Deswegen wird ein Vorstand gewählt, der das Geschäft leitet. Ja, und dieser Vorstand, der kann ja nicht dauernd von den Aktionären überwacht werden. Deswegen muss er halt jedes Mal bei der Hauptversammlung entlastet werden von den Aktionären. Die Aktionäre sagen im Endeffekt, jo, hat er einen guten Job gemacht oder nicht? Er wird entlastet. So. Und ja, das ist diesmal nicht passiert, was sehr unüblich ist. 45% hat er nicht gekriegt oder so. Ja, also die Zahlen, ja, 55% der Anteilseigner, die sich ja natürlich auch aus Privatpersonen und natürlich institutionellen Anlegern zusammensetzen, die haben ihn diesmal nicht entlastet. Und das ist, ja, es ist an sich eine vorgesehene Situation, es kommt nur sehr, sehr, sehr, sehr selten vor. Und auf einem Niveau von so einer großen Firma kommt das normalerweise nicht vor. Ja, weil die Leute halt absehbar sich nicht so verhalten, dass die Aktionäre nicht zustimmen, weil, ja, ne, die Aktionäre sind die Eigentümer. Und der Vorstand ist halt im Endeffekt nur der Geschäftsführer. Da gibt es noch den Aufsichtsrat, der den Vorstand kontrollieren sollte. Und der Aufsichtsrat hat in diesem Fall jetzt aber gesagt, so ja, die Aktionäre haben den zwar entlastet, aber wir stehen trotzdem weiterhin zu dem Vorstand. Theoretisch müsste der Aufsichtsrat jetzt den Vorstand entweder entlasten oder zumindest anfangen, einen Nachfolger zu suchen. So. Und ja, es ist eine sehr seltsame Situation. Den ganzen Hintergrund hat, dass ja Monsanto und Bayer fusioniert haben. Wer da wen übernommen hat, kann man nicht sagen. Die einen sagen, Bayer hat Monsanto übernommen. Die anderen sagen, Monsanto hat halt quasi diese Fusionsstrategie genutzt, um Steuern zu sparen, weil sie dann halt nicht mehr als amerikanische Firma gelten. Allerdings hat sich ja in den letzten Jahren die amerikanische Steuerpolitik, was Konzerne angeht, etwas verändert, sodass der Vorteil, den die damals haben wollen, sich nicht so ganz realisiert hat jetzt, ja. Und dazu kommen ja noch die ganzen Sachen mit Glyphosat, weil viele Klagen wegen Glyphosat jetzt reinkommen, obwohl Glyphosat ja seit Jahrzehnten eigentlich überall akzeptiert wurde und zertifiziert wurde, werden diese Zertifizierungen jetzt teilweise in Frage gestellt, rückwirkend so. Und ja, das sind die Probleme, mit denen der Konzern jetzt gerade zu kämpfen hat. Dann habe ich auch irgendwo gelesen, dass jetzt gerade irgendwie so ein Lager mit chemischen Abfällen gefunden wurde, irgendwo unter Leverkusen. Ja, im Moment haben die einen harten Stand. Aber vor allem die Sache mit der Hauptversammlung und der Entlastung. Interessant, einfach zu sehen, was jetzt passiert, so vom Ablauf her, weil das kommt halt sehr selten vor, sowas. Ah, die hatten irgendwie Einbuß mit einem Aktienkurs von 40% oder so, das hatte ich irgendwo gelesen. Sicher noch nicht. Und das ist ja schon viel für so einen Aktionär. Der hätte gerne eine Rendite lieber, jedes Jahr. Aus dem Giftmüll ist dann die Stadt Köln gewachsen, habe ich gelesen. Ja, genau. Du meinst, Köln ist ein mutiertes Leverkusen? Der Hulk? So eine Art Blinddarm. Ja gut, aber da bin ich als ehemaliger Düsseldorfer auch vorbelastet. Ja, wir sind ja leider rein abwärts von Leverkusen, aber mehr sage ich jetzt einfach Stimmt, nicht. Scheiße. Deswegen mache ich solche Witze da sehr ungern. Aber gut, mit der EU-Urheberrechtsreform. Ja, gerade wurde es im Chat auch gesagt, mit dem Mueller-Report, dass er gesperrt wurde. Wunderbar, haben wir sogar als Artikel da. Aber ich habe nicht eingereicht. Ja, ich habe den eingereicht. Ich suche gerade den Artikel hier raus. Ich weiß nicht mehr so genau. Was ich habe, die haben automatische Filtersysteme nach der Veröffentlichung des Abschlussberichts. Sind mehrere Kopien, zumindest kurzzeitig gesperrt. Kritiker, ja, das ist so der Vorfall im Prinzip gewesen. Kritiker von Upload-Filtern, die es ja eigentlich noch gar nicht gibt. Wie sie in der EU, nach der EU-Urheberrechtsreform bald notwendig sein dürften. Sehen darin eine Bestätigung ihrer Argumente. Ja, da wird also jetzt schon offensichtlich fleißig irgendwie zensiert, beziehungsweise nachgeguckt, was denn jetzt rechtens ist oder was nicht. Und so ähnlich wird es dann auch mit den Einbettungen kommen von Videos und Fotos auf irgendwelchen Webseiten, ist dann auch jetzt plötzlich in Frage gestellt. wie das damit geht. Ja, also ich empfinde das doch als arge Bedrohung von wegen der Einschränkung der Informationen in Zukunft. Ne? Also nicht nur dieses Recht auf Löschung, was man irgendwann eingeführt hat, ging ja schon in diese Richtung, sondern da wird ja jetzt auch fleißig gelöscht. Also so wie ich gehört habe, wird bei Facebook werden irgendwie Bildergruppen gelöscht oder so, die 2.0 im Titel haben, weil gedacht wird, davon ausgegangen wird, dass das Kopien sind oder so. Und dabei sind das im Prinzip Originale von irgendwelchen Privatleuten, also solche Dinge. Da geht jetzt die große Löschkeule um und der Müller-Report ist da zumindest kurzfristig dem auch auch darunter gefallen, dem zu Opfer gefallen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also, ich finde das wirklich eigentlich bedrohlich und auch nicht in Ordnung, so was so Grundrechte angeht und so weiter. Ich glaube unseren Politikern, es wird kein Overblocking geben. Sei doch einfach mal zuversichtlich, Mann. Also wie möglich ist, es wurde ja auch davon geredet, dass es eine Möglichkeit gäbe, das ohne Upload-Filter zu machen, aber selbst wenn, dann wird die doch schon mal nicht genutzt oder so. Ich denke mal, die einzig realistische Sache ist, das wieder auf 28,8 oder höchstens 56 kb für Privatleute freizugeben. Damit die halt so eine Art gar nicht machen können. Sich, was man tut, ne, wenn alles irgendwie verboten wird, ob man nicht irgendwie aufs Telefonnetz zurückgreift, ob das hilft oder so, ich weiß es gar nicht genau. deswegen habe ich ja die Sache mit den Amateurfunkern vorgestellt. Da geht es ja ganz konkret darum, wenn du irgendwelche Geräte anschließt an solche Sachen, du könntest ja einfach theoretisch über die Telefonleitung einfach Daten schicken und das mit einem Gerät irgendwie und dann das als Internet benutzen, irgendwie Ende zu Ende oder sonst was. Oder über Funkgeräte irgendwie sowas machen und sowas. Ja, das wurde ja gerade reguliert. Das darfst du nicht mehr. Achso. Beep, beep, beep, beep, beep. Ja, weiß ich nicht. Wie hat Stalin gesagt? Worte sind eine schwere Waffe. Warum sollten wir den Leuten die zur Verfügung stellen? Okay. Hab ich auch von mir. Taz. War das nicht das mit den Bildern? Den Eingebetten? Ja. Mhm. Ja, also die Taz hat das berichtet über diese Sache mit den Bilder einbetten, Videos einbetten und so nicht. Das ist jetzt nicht das Standardproblem mit dem Urheberrecht, sondern es geht im Prinzip darum, was mit den einbettenden Seiten ist. Also jemand, der irgendwie sozusagen als Zitat ein Foto einbindet und dann wird das Originalfoto gelöscht, da wird ja praktisch in dessen Artikel rumgefuscht sozusagen und an seinen Nachweisen und so. Inwieweit das denn jetzt auch verboten sein muss, dass man einmal eingebettete Bilder auch irgendwie das Original nicht löschen darf oder so, das ist schon ein bisschen schwierigere Rechtsfrage und das wird jetzt von der deutschen auf die europäischen Ebene verlagert, die Faz hier. Ja, die Taz hier. Ja, aber ich verstehe, ich versuche gerade den Artikel zu verstehen. Also, warum die digitale Bibliothek in Berlin, ja, die sind vernetzt, ja. Teilweise urheberrechtlich geschützte Vorschaubilder. Ja, hier geht es auch noch um das ursprüngliche Urheberrechtsproblem, ist ja richtig, wenn sie jetzt Vorschaubilder nehmen von normalen Gemälden, dann natürlich das nicht einfach machen dürfen. Das, glaube ich, war aber schon vorher so, das ist nicht das Problem. Aber die Formulierung finde ich lustig hier. Verlangte jedoch zuvor auf der Internetseite der Stiftung technische Schutzmaßnahmen gegen das Framing. Also gegen das Einbinden, ja. Ja, wenn man das Eingebundene dann eben auch nicht mehr rausnehmen kann. Kannst du mir bitte einen billigen Wortwitz nicht kaputt reden, ne? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, dass wir das von dem Framing, wenn die da eine Möglichkeit finden, dann doch dann zur ARD schicken können. Ja, dann können die sich da auch schützen. Das ist ja ein anderes Framing immer. Das ist ja tatsächlich das Einrahmen in Englisch, in Englisch gemeint sein. Das technische Einrahmen. Einmal mit Profi. Oder Einbinden eben. Framing. Ich finde auch den Ausdruck nicht ganz richtig. Irgendwie. Man macht da zwar ein Frame draus, aber es ist immer noch eine Einbindung. Also vielleicht mal den richtigen englischen Begriff raussuchen. Naja. Da haben wir doch letztens schon irgendwie was von gehört, dass die Leute auf Instagram jetzt... Das habe ich in Frankfurt erzählt. Ach, das hast du in Frankfurt erzählt. Okay. Ja, das ist der Trend, den ich einfach faszinierend finde, dass halt die ganzen Start-up-Klitschen in Anführungszeichen... die halt früher als Startup-Klitschen galten und ja, flache Strukturen und bla und alles so cool und Früchte auf der Arbeit und Videogames und so ein Scheiß, Ja, die wollen jetzt alle Gewerkschaften gründen, weil so ein paar Videogames und so ein paar Früchte einfach nicht mehr ausreichen. Und ja, jetzt geht's um Instagram. Ja, es sieht etwas komisch aus, sehe ich schon. Da ist so ein Ding eingeblendet. Im Endeffekt geht es darum, dass sich eine Instagram-Meme-Union gegründet hat. Ja, und es gab schon verschiedene... das sieht ja wild aus. Es gab schon verschiedene Leute, einzelne Influencer und solche haben sich schon zusammengetan und haben versucht, Geld quasi oder Sonderrechte oder irgendwelche Verträge mit Instagram zu schließen. Nicht auf individueller Basis, sondern im Collective Bargaining, wie es so schön heißt, ja, auf Englisch. Also mehr oder weniger Gewerkschaft, Kollektiv, also ja, ihr wisst Bescheid. Die sind aber sehr vorsichtig, weil es sehr viele verschiedene Beispiele gab. Mehrere Beispiele habe ich hier ja auch schon mal vorgestellt. Das ist ja auch so ein kleines Steckenpferd von mir mit den Gewerkschaften. Dass die sich nicht getraut haben, so wirklich rauszukommen. Und jetzt hat sich so eine, aus einem Meme heraus, hat sich quasi so eine richtige Gewerkschaft gegründet. Und zwar die Instagram-Meme-Gewerkschaft halt. Ja. Die Meme-Wars gewinnen. Genau, ja, für den Meme World. Geld für Memes. Also die Meme Union. Geld für Memes. Ich verstehe es nicht. Ja, es war erst ein Scherz über Meme, aber das Meme wurde dann von so vielen Leuten zu Herz genommen, dass die sich halt jetzt die Instagram Meme Union gegründet haben, tatsächlich. Wenn du Geld dafür nimmst, ist es kein Meme mehr. Dann ist es irgendwie. Ja, wie das mit der Finanzierung jetzt so genau ist, weiß ich nicht, aber es ist halt weiterhin ein sehr interessanter Trend mit der Sache. Ja, und normalerweise ist es immer so gewesen, dass. Entweder das Geile an Memes ist doch, dass sie gesagt wurden, go fuck yourself, und dann haben die Plattform verlassen, sind woanders hingegangen. Aber bei Instagram ist das ja nicht so die Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit war, dass die beispielsweise gesagt haben, okay, wir machen den Service halt dicht, dann lohnt es sich halt nicht mehr, und das ist bei Instagram ja auch nicht so die Option. Deswegen ist es wirklich interessant, wie es da aussieht. Im Endeffekt und sind die doch nur zu faul zum E-Baggen. Die könnten doch genauso gut ein Patreon aufsetzen, wie es jeder mittelmäßige Remix-Künstler tut. Ja, also das soll jetzt wirklich jeder bewerten, wie er es sieht. Ich finde das einfach nur sehr interessant. Nee. Also, werden ja für solche Sachen wahrscheinlich auch Gelder an die Verwertungsgesellschaften fällig werden. Und die Überlegung, eine eigene Verwertungsgesellschaft da aufzumachen an der Stelle sozusagen, ist ja dann auch naheliegend. Du denkst jetzt schon an die Upload-Filter-Geschichte, ganz aber genau. Aber ein Meme lebt doch davon, dass es eben halt nicht kommerziell ist, dass du es teilst, das ist so sinnlos alles. Du kannst doch ein Meme nicht patentieren, oder? Aber wenn sie deine Arbeit von außen oder deine Hobbys dann ja, es geht ja nicht um das Patentieren so. Von Memes, darum geht's nicht. Es geht halt um Accounts, Follower haben, die sich halt zusammenschließen wollen. Das mit den Memes war halt nur so eine. Jetzt mittlerweile ist es ein Normie-Witz, ein Gewerkschaftswitz. Also ich würde nur sagen, wenn andere Leute Geld draus machen, aus deinem Freizeit-Hobby, tralala, dann will man ja vielleicht trotzdem beteiligt sein. Ja, was aber nichts kosten wird, ist die Nutzung der privaten Router durch Unity Media, die angeblich öffentlich machen können, also Hotspots draus machen können für irgendwelche Leute. Nutze ich jeden Tag. Ist cool. Fast überall findest du ein Unity Media. Also habe ich prinzipiell auch gar nichts gegen. Ich bin nur nicht sicher, ob das technisch nicht irgendwie anfällig ist oder so, aber. Ist nicht, ist ein es liegt außerhalb. Leitung einschränkt oder so, ist das in Ordnung, ne? Das liegt außerhalb meines privaten Netzes. Das ist, ja. Ich habe das, okay. Ich habe mir das angeguckt und ich habe es freigeschaltet. Auch für meinen Router. Auch wer hier ist, kann auch auf meine Kosten sozusagen oder auf meinen Strom. Surfen. Ich finde das eigentlich eine gute Idee. Ich nutze, wie gesagt, jeden Tag. Okay. Ja, ich aber hatte ja, auch nicht mehr was gegen. Wie gesagt, wenn wir das vornehmen, wenn wir das irgendwie dann auch nutzen können. Es geht wohl vor allem. Wo man eben gerade ist oder so. Es geht vor allem auch darum, dass es wohl, ob sie es halt eingeschaltet liefern dürfen, praktisch. Ja? Mhm. Und der Kunde es dann selber ausschalten muss. Aber ja. Grundsätzlich, es gibt ja auch keine Störerhaftung oder sowas. Also das ist nicht mein Netzwerk. Das ist Unity Media. Ich hatte das ja jetzt so verstanden, dass das bei Bedarf eingeschaltet wird, aber das ist ja gar nicht. Nee, du hast einfach, verbrauchst halt mehr Strom wahrscheinlich. Aber ja, okay, das ist alles. Dafür hast du halt, also ich sag jetzt mal, es gibt ja sowas wie Freifunk und sowas. solchen Sachen stehe ich auch sehr positiv an sich gegenüber. Ja. Aber es stellt sich da halt dann irgendwann so eine Frage, so, wenn man so ein WLAN-Netz machen kann aus ganzen Festnetzanschlüssen, so braucht man dann irgendwann, kann das dann nicht irgendwie ein gutes Netz sein? Braucht man dann nicht weniger Mobilfunk und solche Sachen? Freifunk steht ja mit auf der Liste der Sachen, die verboten werden sollen, ne? Im Zuge dieser Darknet-Geschichten oder was das war. Ja, und das kommt natürlich auch noch dazu, wenn halt irgendwelche Leute über den Router gehen und da dann die Gesetze irgendwann so sein sollten, dass du halt dafür haftest und dann hast du das zur Verfügung gestellt. Oh ja, das muss halt ausgeschlossen werden sein können vorher. Das hat ja Unity Media zur Verfügung. Moment, so wasserdicht ist. Was stellt sich Unity Media zur Verfügung? Über mein Gerät, okay, aber nicht ich. Ja, ja, eben. Also eine Störerhaftung gibt es in dem Fall hier jetzt nicht. Das dürfte nicht das Problem sein. Da ist dann Unity Media praktisch haftbar für das, was in ihrem Netz passiert und nicht du. So gesehen, deswegen habe ich mich ja auch vorher informiert, bevor ich es freigegeben habe. Mhm. Aber. So. Ein Hund wäscht den anderen. Things the algorithm hides because you're not engaging with them enough. Ja, das ist ein Artikel, der war sehr interessant, aber ich muss wirklich gestehen, ich kann mich kaum noch, nur noch in Grundzügen dran erinnern, weil das schon so lange her ist. Deswegen bitte ich, den einfach zu lesen. Der ist hier in dem Archiv sowieso ein bisschen seltsam. Aber es ist interessant. Einfach nur, es geht wieder so ein bisschen in die Richtung Filterbubble. Welche Sachen werden uns von den Algorithmen vorgeschlagen? Und welche Funktionalitäten werden überhaupt gar nicht sichtbar für mich? Und ja, einfach mal interessant für einen selber, für die Internetnutzung. Ja, ich für eine bewusstere Internetnutzung. Ich finde meine YouTube-Vorschläge echt faszinierend, wie gut YouTube mich inzwischen kennt. Das beängstigen. Ja, das war auch aus anderen Gründen teilweise faszinierend. Also ich kann mich erinnern an diesen Marvel-Film, den letzten, wo die Schauspielerin so kritisiert wurde. Da wurde mir gar nichts empfohlen. Ich habe mir da so Videos angeguckt, irgendwelche so Reviews, aber da wurde nichts dazu empfohlen an der Seite. Das finde ich auch ein bisschen auffällig so. Also ich kann, haben wir ja in Frankfurt auch schon drüber gesprochen, ich kann sehr empfehlen, wenn man sich über Captain Marvel informieren will, das Video An Unbridled Meh von Mauler auf YouTube. Erfährt man den ganzen Film und warum er eigentlich das Geld fürs Kino auf keinen Fall wert sein kann. Ich finde, das ist ein sehr interessantes neues Format, weil, wie du es gesagt hast, sich das anzugucken, ist wahrscheinlich besser, als sich den Film selber anzugucken. Mauler ist für mich ein Ersatz für hirnlose Blockbuster-Filme. Und er erzählt mir die Geschichte und zeigt mir auch, warum das völlig für den Arsch ist, was sie da machen. Das finde ich. Solo habe ich so gesehen, Black Panther habe ich so gesehen. Fantastisch, der Mann. So, und jetzt hast du hier nochmal einen Gastauftritt mit Abels Artikel über die vier Reiter der nicht. Wie nennt man das auf Deutsch? Vier Reiter der Apokalypse, ne? Nee, die nicht Wiederholbarkeit, also bei einem Ach so, ja. Experiment. Irreplizität. Ja, genau, Reproduzierbarkeit, das war es. Oder nicht Reproduzierbarkeit in dem Fall, genau. So, und was sind die vier Reiter der Nicht-Reproduzierbarkeit? So, das sind einmal Publication Bias, dann Low Statistical Power, drittens P-Value Hacking und viertens Harking. Also eine Hypothese aufstellen, nachdem man schon ein Ziel vorgesetzt hat, quasi. Ja. Ja, also das erste halt nur bestimmte Themen, die mainstreamfähig sind, kommen durch. Dann Low Statistical Power, das hatten wir ja vorhin mit der Mittelstudie. Welche Werte werden da zugrunde gelegt, gerade in den Annahmen, in den statistischen Annahmen? P-Value Hacking, auch genau das gleiche Thema, haben wir ja hier schon fast zum Erbrechen drüber gesprochen. Ja, und Auftragsstudie im Endeffekt. Ne? Wir wollen Folgendes, das bei der Studie herauskommt und deswegen bitte reproduzier das mal. Oder produzier das mal für uns. Ja, und das ist ein Artikel von der Dorothy Bishop im Nature Magazin, wo halt dieses beklagt wird. Es gab ja gerade im Umfeld der Grievance Studies, sage ich jetzt mal, sehr viele Skandale, weil da auch viele wissenschaftliche Akteure absichtlich Studien gefälscht haben, um zu zeigen, was für ein Blödsinn dieses Forschungsgebiet an sich ist und wie kaputt der Prozess ist mit dem Peer Review, weil die explizit halt diese vier Punkte hier ausgenutzt haben, die hier genannt werden, um das unter Beweis zu stellen. Haben wir auch darüber berichtet. Deswegen Studien immer mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das war ein Artikel vom Able und das ist das, was ich dazu sagen konnte. Vielleicht sagt er nächstes Mal noch ein bisschen mehr. Ja, und hier ist auch Captain Obvious lässt grüßen. American Psychological Association. In der letzten Dekade haben sich die Geisteskrankheiten und die geistigen Krankheiten halt vervielfacht. Ja, und ich glaube, ein Drittel sind sie gestiegen in den letzten 3 Jahren, im Mittel, was schon sehr signifikant ist. Und es lässt sich zurückzuführen auf den sozialen Wandel einerseits, weil sehr viele soziale Interaktionen, die im echten Leben früher stattgefunden hat, im Verein, Sportverein und so weiter, weggefallen ist, wegen Online-Sachen auf der einen Seite und deswegen Vereinsamung einsetzt und weniger soziale Kontakte bestehen und andererseits, weil halt sehr viel mehr Antidepressiva verschrieben werden und auch die Bereitschaft, solche Antidepressiva zu nehmen, auch gestiegen ist. Ein Schelm, wer da mal was Böses denkt. Ich denke an Aldous Huxley und Soma. Ist das böse? Das ist Literatur. Oh, Literatur ist nicht böse. Hier haben wir den Internet Health Report von der Mozilla Foundation. Ja, kann man sich einfach angucken. Ist ein interessanter Zusammentrag. Da geht es einerseits um Netzinfrastruktur und um Regulatorien, die den Zugang zu Infrastruktur ermöglichen. Und ja, einfach als Leseempfehlung einfach mal. Wenigstens mal gucken, wer ist willkommen. It's just not just about how many people have access. Access is safe and meaningful for all of us. Ja, da geht es einerseits um Splinternet und auch um so Sachen wie Regierungen, die halt Internetzugang zensieren und sowas. Sieht man jetzt ja gerade einerseits in Benin und in Sri Lanka, ne? But Die haben there's da vor den also. Wahlen einfach den Provider abgeschaltet, den größten. Und ja, Sri Lanka kommen wir ja vielleicht noch zu. But there's also good news. Codes of conduct, with which have long been valued as critical tools for empowerment by underrepresented people in open source, are increasingly being integrated into open source projects. Kein Wort darüber, wie das die Open Source Projects teilweise zerrissen hat oder noch zerreißt. Ja, also ich Alles habe ist die Sache schön. auch nur überflogen. Gerade auf solche Punkte hin wollte ich die Sache auch nochmal untersuchen, weil die Mozilla Foundation ist ja mit dem Firefox Webbrowser und mit anderen Projekten schon sehr führend und ja, die sind auch ja, haben ja auch schon ihre eigenen intersektionalen Probleme, sage ich mal. Ne? If we want to create a digital world that is welcoming of all people of Earth, we still have much to do. Feed them first. Ich habe ja schon öfter meinen Kumpel erwähnt, der gerne nach Afrika fährt. Und er hat gesagt, es ist so unglaublich, was da in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat. Sie haben immer noch nicht genug zu futtern, aber dafür haben sie jetzt alle ein Handy und müssen das laden und müssen Kärtchen kaufen für umgerechnet 20 Pfennige irgendwie, damit sie telefonieren können. Das hat jetzt jeder, aber genug Futter ist dann nicht da oder eine Infrastruktur oder so. Naja. Kommen wir jetzt mal zu den heiteren Sachen, so ein bisschen wenigstens. Ja. Weiß nicht, wer hatte das? Also ich habe das auch gelesen, aber ich glaube, ich habe es nicht eingereicht. Naja, aber reicht ja schon fast die Überschrift. Also das Café Jo. in Australien. Ein veganes Café von zwei Lesben geführt, hat eine freiwillige 18% Männersteuer angeboten. Also man wurde beim Zahlen gefragt, wie das ist, ob man diese 18% zahlen möchte, um den Gender Pay Gap zu repräsentieren. Ja, und nu hat der Laden zugemacht. Wie macht man sowas mit dem Finanzamt eigentlich ab? Also. Nee, das ist ja eigentlich, das ist ja dein Ding, wie du das machst. Also da könntest du ja auch. Wenn du einen höheren Preis nimmst, dann musst du auch ein bisschen mehr Steuern abführen. Ja, das auf jeden Fall, klar. Du hast möchte 18% Trinkgeld zahlen. Ja, genau. Ja, so im Endeffekt ist das so. Ja. Ich denke, so ist das auch gelaufen, rein steuerlich gesehen. Weil, wie gesagt, die fragen ja. Sie haben sie haben damals gefragt, als sie in Melbourne noch im Handsome Her Café. Da könnte ich schon durchdrehen. Handsome Her Café. Ja, okay. Na, aber hat ja auch nicht geklappt. Wurde nicht belohnt. Nee, es gab auch Leute, die haben gesagt, das hätte dran gelegen, get woke, go broke und so. Aber ja, who knows. Das fand ich auch eine tolle Meldung hier. Hopp, ja, jetzt. Serien könnten bald im Hochformat laufen. Habt ihr für nichts Ehrfurcht? Könnt ihr nichts? Was hat das für einen Sinn? Ich wollte schon sagen, das ist wirklich. Das ist wieder so eine Sache, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist das so ein Trend, der aus irgendwelchen Ländern kommt, sowas wie Philippinen, Südamerika, Afrika, irgendwie sowas, weil da halt natürlich mehr Leute ein Handy benutzen als einen Computer. Aber hier, bitte. Ja, vor allem ist es ja auch. Wir wollen es doch so machen, oder es ist jedenfalls statt im Artikel, dass wir irgendwie planen, eventuell beides anzubieten, gleichzeitig, so dass man, wenn man dann von Hoch- auf Querformat schaltet, noch versteckte Inhalte findet. Uhu. Boah, ist nicht schlecht. Ja. Oh man, it's not a bug, it's a feature. Ja, ja versteckte kann man, Inhalte, ja. Keine Ahnung, die Kulisse, das Bühnenbild, der Hintergrund. Der Techniker. Die zweite Person, die redet. Der Regisseur mit der Sekretärin. Das ist ja auch nicht mal irgendwie eine. Du könntest jetzt bei irgendwem sagen, das ist ja künstlerisch, da hat man ganz neue. Aber nein, Film ist nun mal so, dass du halt oben halt irgendwie dann Wolken hast oder unten Boden. Und. Ja. Das ist ein Schwachsinnsformat für Filme. Die aber einzige Frage ist, wie verbindet man das mit einem Lootbox-System? Ja, gute Idee. Na, hier. Jetzt mal ein Format. Du kannst halt die Teile vom Bildschirm dazu kaufen, die du dann im Querformat gucken kannst. Ja, genau. DLC. Der zweite Charakter ist DLC. Das ist ein Film. DLC links, DLC rechts. Ja. Hier laufen die Leute dann auch wie so in der Rennsim-Szene rum und haben dann drei Handys nebeneinander angewinkelt. Ja, und der Hauptgewinn in der Lootbox-Dingens ist eine Busenattacke. Ja? Busenattacke auf Adorno. Ey, warte, wahrscheinlich ist es so, du hast die Mitte hast du in HD und die Seiten, da kannst du dann überlegen, okay, will ich 480p haben oder zahle ich in Euro, dann kriege ich es in der vollen Auflösung. So peripher ja, View. Ich sehe schon. Peripher per View. Peripher per View. Klickt wieder richtig groß raus. Ich werde dann meine Blu-Rays für viel Geld vermieten in Zukunft, wenn das so ist. Da ist alles drauf. Doch, ja. Auch rechts und links. Ja. Da ist der ganze Film drauf. Ja. Nee. Wenn es freischalten lässt für teuer Geld. Ja, in Zukunft. Ja. Und das hier hat der Abel eingereicht, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Theodor W. Adorno, das wusste ich auch nicht, hat mal den Fehler begangen, in der heißen 68er-Zeit die Polizei zu rufen, weil ihm das zu bunt geworden ist im Hörsaal. Womit er natürlich ein toxischer alter weißer Mann war für die Rebellen der Zeit damals. Und die haben dann drei Studentinnen haben sich dann Lederjacken angezogen und nichts drunter und haben dann wie prophetische Femen vorweggenommen und haben sich während der Geschichte um Adorno versammelt, während der Vorlesung und haben dann ihre Möpse rausgeholt. Ja, der ist dann wohl geflohen, nachdem sie auch versucht haben, ihn zu küssen und so. Und Flugblätter haben verkündet, dass Adorno tot ist, weil er die Polizei gerufen hat. Genau. Mich zu verhöhnen und drei als Hippies zurechtgemachte Mädchen auf mich loszuhetzen. Ich fand das widerlich. Der Heiterkeitseffekt, den man damit erzielt, war ja doch im Grunde die Reaktion des Spießbürgers, der hihi kichert, wenn er ein Mädchen mit nackten Brüsten sieht. Und da kann ich ihm eigentlich nur zustimmen. Ja. Bin ich da mal mit Adorno voll überkreuz sozusagen. Kulturmarxist! Ja, und kurz darauf hat er sich selber überschätzt, ist auf einem Berg gestiegen, obwohl man ihm abgeraten hat. Und dann hat ihn der Realismus eingeholt. Der Berg ruft. Im Gegensatz zu den, also von das von wem war das hier? Vielen Dank dafür. Oder war das vom Abel? Das kann sein, dass es vom Abel war, wenn es niemand von euch. Aber das. Also, die Hobby Horse Girls. In Deutschland, ich wusste gar nicht, dass diese Beziehung besteht, weil man sagt in Deutschland ja auch Steckenpferd, oder hat man früher mal gesagt, wenn man Hobby meint. Und Hobby Horses sind Steckenpferde. Und lustigerweise gibt es hier ein schönes GIF. Und was ihr da seht, ist eine nationenweite Bewegung in was war es, Finnland? Finnland. Ja, das ist in Finnland, das ist sehr groß. Das ist ein Trend, der hat so vor 10, 15 Jahren angefangen und die Kleinen, die das damals gemacht haben, haben jetzt halt eigene Kinder und ja, anscheinend viel Zeit und ja, das hat sich jetzt als Trend etabliert. Finde ich sehr spannend, sehr lustig. Ich bin irgendwie letzte Woche total vollgespammt worden aus verschiedenen Quellen damit und ja, ich fand das einfach lustig und spielerisch und dämlich und einerseits treffen die Leute sich und bauen die zusammen, also so handwerklich und sowas, was ja, ich meine, an sich ist es ja cool, ja, aber es nimmt halt teilweise schon sehr faszinierende Züge an, weil halt nicht nur die kleinen Kinder das machen, sondern die erwachsenen Frauen halt auch immer noch. Ja, und ja, charmant, interessant. Ja, und wie gesagt, in Finnland ist das halt wirklich national am Start, in Schweden auch ziemlich weit verbreitet, Dänemark auch und ja. Ja, aber ich finde es toll, weil sonst wird ja immer nur behauptet, Männer hätten so sinnlose Hobbys wie mit dem Auto im Kreis fahren oder sowas. Ja. Und das ist mal ein ähnliches Level, aber finde ich, wie du sagst, es ist irgendwie sympathisch, aber halt, dass sie da draußen so ein ganzes Ding mit Wettkämpfen, ja hier, genau, mit so Wettkämpfen und allen Schnickschnack gemacht haben. Mit dir, da hinten sitzen irgendwelche Preisrichter oder so. Das ist total verrückt. Demnächst machen die sowas auch noch mit Videogames oder so. Ja, ja, eben. Aber ich finde, die müssen mal von der toxischen Pferdologie loskommen, dass da auch jemand auf Wölfen reiten kann oder auf Schweinen oder auf Furries. Auf Drachen. Auf Furries, das ist eine gute Idee. Guck mal hier, das könnte Greta sein. Hätte sie sich ein Steckenpferd gekauft. Glücklich. Genau, reiten für den Weltfrieden. Hm. Ja. Ja, wie gesagt, einfach nur was. Die finnischen Steckenpferdlerinnen, saugut. Ich habe, also muss ich wirklich sagen, hat ein Lächeln auf mein Gesicht gebracht, als ich mir es vorhin angeguckt habe, weil ich nicht wusste, warum ich das jetzt da reinnehmen soll. Kommen wir gleich zu dem nächsten lustigen Knaller. Ja, also das ist halt wieder Clownwelt. Yeah. Das ist Clownwelt-Lustigkeit. Also San Francisco. Das habe ich auch schon mal gelesen, irgendwo als. Ist ja ein Dauerthema bei uns, weil was in San Francisco einfach passiert, ist unglaublich. Jegliche Versuche der Epidemie, dass einfach die Leute überall im öffentlichen Raum rumkacken, Herr zu werden, ist gescheitert. Die Zahlen haben sich nochmal nicht verdoppelt. Also es wird gemutmaßt mindestens verdoppelt, offiziell nur 50% gestiegen gegenüber letzten Jahres von den gefundenen und gemeldeten Einsätzen der Poop Patrol. Weil es gibt ja eine eigene Regierungsbehörde mittlerweile, die sich darum kümmert, die natürlich Teil des Ordnungsamts und der städtischen Reinigungsbehörden ist, aber die haben da mittlerweile ein eigenes Büro und Angestellte und weiten immer weiter aus. Ja, das sind im Endeffekt die Leute, die nichts anderes tun, außer halt rumzugehen und nicht den Müll aufzusammeln, sondern explizit halt nur die menschlichen Exkremente, weil es da halt auch gesundheitliche Sachen gibt und so weiter und so fort. Was ein Scheißjob. Ja, und es hilft trotzdem nichts. Ja, die laufen halt durch die Gegend und schön gesagt. Ja, die laufen nach vorne und hinter denen setzt sich direkt wieder einer hin und ja, also da kann man ja wirklich nur noch Witze drüber machen, weil was die da machen, ist unglaublich. Unglaublich. Warum zieht man diese Leute nicht zur Verantwortung? Das verstehe ich nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das der Artikel ist, wo auch die Karte unten ist, so mit der Statistik, wenn du ein bisschen runterscrollst. Ich meine, hier sehen wir einen Herrn von der örtlichen Poop Patrol. Ja, ne, da. Ach du Kacke. Ach du Kacke, genau. Und, oh, ja, das ist halt nicht schlecht. Die Farbe auch, das ist ja echt eklig. Ich meine, es gibt die Poop Map in San Francisco. Einfach googeln, San Francisco Poop Map. Es gibt auch eine San Diego Poop Map, eine Los Angeles Poop Map. Das ist generell ein Problem in Kalifornien. Gott, wann kriegen wir die Francisco Köln Poop Map oder die Frankfurt Poop Map oder die München Poop Map? Ja, sowas gibt es nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwo hier... Ja, aber ich meine, ich habe irgendwo menschliche Scheiße rumliegen sehen. Aber was ist das? Ist das ein Ausdruck davon, dass es keine Toiletten gibt öffentlichen? Oder ist das so ein Turd-Flinge-Monkey-Verhalten? So ein Affen, der eingesperrt ist und dann mit seiner Scheiße um sich wirft oder ja, so? Ja, wie gesagt, über die ganzen San Francisco-Thematik reden wir ja schon sehr lange, weil es ist eine Mischung zwischen einer sehr offenen Politik in der Stadt. Ja, die haben sehr viele Regelungen gemacht, die homeless people, mentally ill people und andere Leute, so wie beispielsweise ja auch illegale Einwanderer mit dem Sanctuary City Status und solchen Sachen sehr bevorzugen. Ja, unter anderem jetzt gibt es ja in Texas irgendwo oder irgendwo in irgendeiner Stadt soll jetzt Mundraub quasi bis zu 750 US-Dollar dekriminalisiert werden. Ja, in Kalifornien ist es sowieso schon so, dass bis 1000 Dollar alles halt quasi unter ferner Liefen ist seit Jahren. Eben auch im Zuge dieser inklusiven Politik mit Vandalismus und Mundraub und sowas hat man das einfach alles generell kritisiert. Und deswegen ist Kalifornien ein sehr starker Magnet für die ganzen Homeless People geworden über das letzte Jahrzehnt. Und viele amerikanische Städte und Staaten haben auch Folgendes gemacht, dass sie einfach gesagt haben, hier, ja, hast du ein Busticket, verpiss dich mal aus unserer Stadt, fahr mal nach Kalifornien, da geht's dir eh besser als hier, da ist es warm da und was auch immer und alles. Und so hat sich das in den letzten 15, 20 Jahren, dann kam noch die Wirtschaftskrise dazu, natürlich immer weiter akkumuliert. Halt diese laxe Regulation, das Nichtverfolgen von gewissen Straftaten und ja, das kann ich jetzt wirklich als einzigen Grund für diesen Anstieg und den Verfall in San Francisco irgendwie anführen. Und das ist alles nur Conjecture von meiner Seite her. Aber hier alles Sachen, die passiert sind. Es kann sein, dass nichts mit irgendwas irgendwie im Zusammenhang steht, nichts mit irgendwas zu tun hat. Ist klar. Aber hier steht, dass es sich sogar auf einen Stadtbezirk konzentriert. Er ist der Touristenstadtbezirk. Ne? Ja, aber wie krass, dass es da halt... Also, das ist gerade dann da. Ja, das passiert. Ist die Puppe, das ist die eine Poop Patrol, aber die weiten die schon aus. Ja, also das, man kann, wie gesagt, so. Ich habe... Vielleicht hat das Poop-Emoji im Internet... Machen, ja. Vielleicht hat das Poop-Emoji im Internet dazu beigetragen, dass das normalisiert worden ist. Ja, müsste man mal eine Studie machen. Friedrich-Ebert-Stiftung, ahoi. Ja, aber generell ist es einfach witzig. Ja. Poop-Map, Poop-Patrol, watch out. Aber es geht natürlich nicht nur um Poop, sondern es geht auch um so Adorno, Sachen wie... Adorno hätte das nicht gemocht. Adorno hätte gesagt, das ist ja wieder nur diese pubertierende Heiterkeit. Ah, ein Nachfolger zu Clockwork Orange wurde gefunden. In der Schublade, verstaubt. Mm-hmm. Hey Papa, was ist das hier? Ein Buch. Ja, aber es ist leider kein Roman. Also, das ich hab, also, da hat mich Spiegel auch ganz schön enttäuscht mal wieder. Fortsetzung von Clockwork Orange denkt ja jeder an einen Roman, aber es ist eher so eine Sammlung. Hm. Von. Erklär mal, ich bin nicht dazu gekommen, das zu lesen. wo steht's denn? Also, bei der jetzt entdeckten Fortsetzung handelt es sich laut dem Literaturprofessor Andrew Biswell aber nicht um einen Roman, sondern um eine bedeutende philosophische Handlung über die gegenwärtige Natur des Menschen. Den Medienberichten zufolge beschäftigt sich das Werk zudem mit der Empörung über Kubricks Verfilmung seines Romans. Ist in Teilen aber auch Autobiografie. Ich denke mal, das ist sozusagen sein Tagebuch oder sein Entwurfsbuch oder irgendwas, was sie da gefunden haben. Ja. Aber klar, verkauft sich sicherlich besser, wenn man sagt, es ist eine Fortsetzung von Clockwork Orange. Aber außerdem weiß ich nicht, was er... Ist eine Fortsetzung, aber nicht inhaltlich sozusagen, ja. Ich weiß nicht, was er gegen die Kubrick-Verfilmung hatte. Ich mag die. Hi, hi, hi, meine Droogies. Wir tranken Moloko plus Velozet und Cintermask. Ja, ja, ja. So, und zum Abschluss. Der dümmste Hashtag. Also feministische Schlager, oh mein Gott. Ja, also die Leute haben sich an Tauberfilmen und was weiß ich, solchen Sachen halt ein Beispiel genommen. Aber wie es halt nun mal mit Leuten aus dem feministischen Milieu ist, haben die einfach gar keinen Humor, was sofort mal erklärt, warum hier oben gleich eine Verarsche als beliebtester Tweet steht, sozusagen. Und gleich darunter noch eine Verarsche vom Christian Schmidt. Und dann kommen gleich so Sachen halt wie: Mansplain mir nix, weil ich ja sowieso gewinne. Das ist mein Fachgebiet, weil ich Expertin bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja sowieso gewinne, weil ich Expertin bin. Sehr geil. 10 angezogene Friseusen mit richtig guten Haarschneideskills. Ich weiß nicht, ob er trollt. Bei ihm bin ich nicht glaub, so sicher. Ich glaube, der Stab hat da ein paar gute gehabt. Ich glaube, der mit den Friseusen hat er auch gehabt. Aber hier das 10, war eigentlich... 10 nach Befehlen hatte ich, ja. Schön, sowas quetscht mir die letzte Kreativität aus den Leuten noch raus, ne? Du bist so heiß wie ein Vulkan. Doch heute verbrenne ich mich nicht daran. Denn ich lass dich in Ruhe und mit Abstand Samba tanzen, ohne mich sexistisch an dich ranzuwanzen. Jo. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein und ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Darum wende ich jetzt meinen Blick ab und beschäftige mich wieder mit mir selbst, denn sie zu verfolgen wäre echt creepy. Der ist übrigens sehr beliebt gewesen. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen, lasse sie in Ruhe und fahre ihr nicht stalkermäßig hinterher. Als wenn das eine realistische, als wäre das ein Tatsachenbericht, dieser schlechte Schlager. So unglaublich. Tausendmal einfach berührt. Vollbremse und U-Turn mitten auf der Autobahn, weil hinterherfahren wär schlimmer als der Unfall. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, tausend und eine Nacht. Und dann hat sie mich endlich wegen sexueller Belästigung angezeigt und das war's. Ich war noch niemals in New York, aber es wäre meiner Frau gegenüber respektlos, mich einfach zu verpissen und Urlaub zu machen, während sie denkt, ich wäre Zigaretten holen. Wir entscheiden gemeinsam, wo es hingeht. Hawaii wäre auch schön. Aber der von Stapel, den muss man mal sagen, weil den fand ich besonders gut mit den Filmen. Weiß ich doch nicht mehr. 10 nackte Filme. Ja, mit richtig großen Texten, das fand ich gut. Das war's, glaube ich. Mit richtig vielen Texten, ja genau, ich glaube, so war das. Ich guck mal eben, ob ich die auf die Schnelle finde. Aber das Problem, was man hier sieht, ist diese unglaubliche Humorlosigkeit. Das, ja. Das schockiert mich. Ich das will lieber Schokolade als einen weißen alten Mann. Ich will Menschen um mich haben, mit denen man diskriminierungsfrei leben kann. Ja, aber nicht scherzfrei. Da ist er doch. Da, guck mal. 10 nackte Femme, 10 nackte Femme, oh. 10 nackte Femen mit richtig viel Text. Oh, könnte Songschreiber werden. Ja, ne? Ich will keine Schokolade. Ich will lieber den Sturz des Patriarchats. Oh, wow. Verliebte Jungs tanzen auf den Straßen, fragen vorher nach, ob sie ihre Nasen an den Frauen reiben dürfen, die sich das gefallen lassen und haben sich so sehr im Griff, dass sie es unterlassen, diese Frauen anzufassen. Dieser Text ist so lang und doof, dass er keine... Ja, warum die feministischen Schlager halt keine echten sind, ist, weil die Originale irgendwie ein bisschen schmissiger waren. Da waren weniger sperrige Wörter drin. Hässlich. Ich bin so hässlich. So grässlich hässlich. Ich bin der Hass. Oh Gott. traurig, traurig, traurig, traurig. Schöner fremder Mann, sei kein Creep zu mir. Nein heißt nein, ob du lächelst oder nicht. Ich finde, es gab immer ein Lied, das hieß Ja heißt Ja. Nee, Nein heißt Ja, glaube ich, ist es so. Echt. Ja, also es fallen oft die Worte Konsens und was weiß ich, sexistisch und weil, ja, man kriegt Kopfweh davon, das ist schon richtig. Und man sollte es eigentlich unterlassen. Aber wie gesagt, feministische Schlager, den Rest von dem Blödsinn könnt ihr euch irgendwie auch selber angucken, würde ich sagen. Ja, normalerweise mache ich bei sowas ja auch nicht mit, aber das fand ich auch gut. Da habe ich das mit der Karotte gemacht. Den Text kennen ja sicher alle. Nee, sag. Hm? Sag. Es sind nicht 20 Gender. Nie im Leben, kleiner LA. 20 Gender sind im Leben viel diverser. Ja. Nein. Ich hab's jetzt mal nicht gelungen. Böser, böser, böser, weißer Mann. Ja. Aber sowas von. Aber ja, sowas von. Ja. Lustig fand ich auch die, wir haben ja bald auch so elektrische Scooter und da hat jemand so die Scooter umprogrammiert, dass sie so anzügliche Sachen zu den Fahrern sagen. So, keine Ahnung. If you ride me, you have to buy me dinner und so Sachen. Ja, stimmt. Ja, hätten wir vielleicht doch noch hinten dran kleben sollen, aber wir sind jetzt bei 21:38, ich denke. Ich denke fast. Aber du hast ja jetzt ja noch erzählt von den E-Bikes, die gehackt wurden. Ja, aber es ist lustig, dass, wenn die Dinger unterwegs sind, da wird man viel Spaß mit haben. wenn man die ausgeschaltet hat, dann rufen ja mit der No, where are you going? Come back to me. Ich meine, das ist doch einfach lustig. Don't go so fast. Wow, you're heavy today. Das wäre ja viel lustiger als irgendwelche dummen, aber gut, die Humorgrenze ist nicht bei jedem gleich. Ich weiß immer noch nicht, warum die einen Lautsprecher haben, die Dinger, überhaupt. Kommt alles noch. Zum Piepen, ne? Für Hute. Ja, gut. Ich würde mal sagen, ihr geht alle schön in den Wald. Gute Idee. Und lasst euch nicht gendern. Fördert, was der Feier dient, zerschmettert, was ihr schadet. Außer mir, ich gehe morgen ins Phantasialand. Oh, und lass ihn nicht gendern da, ne? Nee. Verschmetter ist. Nee. Die haben da Sicherheitsgurte und so, das zerstört die Freiheit. Zerschmetter ist. Nee. Ich geh da hin seit 1976. Jawohl. Ich bin Stammkunde. Okay. Wie oft denn in der Zeit, wenn man fragen darf? Oh, ich denke sicher. Oh. Die Hälfte der Jahre wird schon hinkommen, so 20 Mal oder so. Krass. Wir waren oft an meinem Geburtstag da hat es mich keinen Eintritt gekostet. Das war cool. Achso, ja, das ist nice. Ey, geht dir das nicht auf den Sack, die Anstellerei da? Nee, wir fahren immer so, dass wir Tage aussuchen, wie zum Beispiel morgen, wo die Ferien großflächig zu Ende sind. Gerade erst zu Ende, damit keine Schulklassen kommen und so. Und außerdem ist das Wetter morgen sehr durchmischt. Es wird morgen wolkig sein. Das wird ein guter Tag, glaube ich. Weil dann, wenn du den richtigen Tag erwischst, hast du fast nirgendwo was zum Anstehen. Und dann macht es halt richtig Spaß. Ich bin einmal 12-mal den Freefall Tower gefahren in der Premierensaison. Das war anstrengend. So was ja, das war der Tipp, den ich hören wollte. Ja, und nächste Woche könnt ihr euch freuen auf einige Erfahrungsberichte von einigen interessanten Sachen. Ja, bin wirklich gespannt, was unsere zwei Jungs da aus Berlin mitbringen. Und natürlich wieder der Wahnsinn der Woche. Und eben. Das Kulturmarxistische, was immer so kreucht und fleucht. Dann würde ich mal sagen, macht's gut, ne? Jo, tschü. Tschüss. Ciao. Tschüss. Kulturmarxismus. Hirschquelle.